Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Ja, endlich haben wir unser schönes Ziel, mal einen Podcast zu machen, mal endlich mal Realität genommen hier. Vollkommen cool. Und wir sind hier und reden heute über das Spielejahr 2015. Das heißt, alles, was vorher war und alles, was noch kommt. Und mit dabei sind zum ersten der Sascha, aka Fortress 95, der Haflolli, aka Agit, jo. Und natürlich unser Aufnahmeleiter Benji, aka BMG Fan 2010. Endlich haben wir endlich unser Podcast hier. Oh, ich freue mich schon. Das wird super. Ja, Spielejahr 2015. Ja, wir wollten das jetzt folgendermaßen ein bisschen machen. Wir wollten das ein bisschen chronologisch gehen. Das heißt, wir fangen jetzt an mit Januar. Ne? Gehen dann runter Richtung Dezember. Beziehungsweise wir haben ab Mitte dieses Jahres wird ja auch keine genaue Zeitangabe verfolgen, sondern nur zweites oder drittes oder viertes Quartal. Und zuallererst im Monat Januar ist es nämlich so, da habe ich mir ein kleines Motto hintergeschrieben und der Motto ist Remastered Monat. Das trifft so ganz gut tatsächlich, das stimmt. Ja, ja. Das ist nicht verkehrt. Der Remastered Monat. So, ich habe mir hier folgende Spiele aufgeschrieben, jetzt mal primär für den PC, wobei viele auch sehr Cross-Konsole und PC-übergreifend natürlich hier vertreten sind. Und als allererstes, worauf ich mich auch schon sehr, sehr lange gefreut habe, ist A Resident Evil Remastered. Das Remake, ja. Oh ja, das war super tatsächlich. Also, was sie ja dort gemacht haben bei dem Resident Evil Remastered, ist ja, dass sie auch neue Gänge hinzugefügt hatten und alte Rätsel überarbeitet hatten, um halt das Spiel wirklich in der heutigen Zeit spielen zu können. Und ich denke, dass es verdammt gut geworden ist. Also, meine Meinung zumindest. Also, bei mir war es nämlich so gewesen, das Einzige, worauf ich mich gefreut habe, Resident Evil Remastered, ist die Hundeszene direkt am Anfang, wie die jetzt bitte mal schöner Grafik aussieht. Naja, das waren ja früher echte Schauspieler tatsächlich, ne? Das war ja... Richtig. Ich habe mich da so als Kind so vor erschrocken, vor dieser scheiß Szene am Fenster und, also, als ich mir das gekauft habe, ich habe, glaube ich, erstmal Mund wirklich offen sabber lief und so, boah, geil, endlich wieder remastered. Aber, da muss ich ganz ehrlich zu sagen, die Steuerung. Ach, die war schrecklich. Also, kann man da also nicht sagen. Ich finde eigentlich, der Herr sie ja die Panzersteuerung rausgenommen haben, beziehungsweise du ja sie noch optional wählen kannst, finde ich eigentlich, dass diese neue Steuerung echt gelungen ist. Also, ich fand sie jetzt nicht sperrig oder ähnlich, ich fand sie eigentlich sehr gut. Ich fand die Panzersteuerung, die hat einfach zu dem Spiel gepasst. Ich weiß nicht, ich bin mir gerade nicht sicher, konnte man, das ist schon wieder was länger her, ob man die Steuerung nicht auch umstellen konnte? Die konntest du umstellen, auf die alte Panzersteuerung, ne? Richtig. Genau, das habe ich dann aber auch nach dem, ich glaube, aber erst nach dem zweiten, dritten so gesagt rausgefunden und das auch natürlich dann auch gemacht. Sag mal so, der Endboss, Anführungszeichen Endboss, oder das ist eigentlich eher so das Endgame, das habe ich dann nochmal mit der Panzersteuerung gemacht und es hat mir natürlich dann nochmal doppelt so viel Spaß gemacht, um einfach nochmal den Nostalgiefaktor eben nochmal nach hinten zu verlegen. Ah, oh, war das ein schönes Spiel. Ja, war gut auf jeden Fall. Also so stelle ich mir auch tatsächlich ein remastertes Spiel vor. Um jetzt mal ein gutes Gegenspiel zu bringen, ist Fahrenheit, was ja auch im Januar rauskam, als remasterte Version, die Nun ja, ich möchte mal sagen, eher dazu gedacht war, dass man es jetzt auf dem Windows 7 starten kann. Mehr war das nicht. Im Prinzip ein Windows 7 Port des alten Spiels. Also da haben sie weder grafikmäßig was geändert, weder steuerungsmäßig, weder in-game irgendwas geändert. Bonusinhalte kamen nicht dazu. Ich glaube, was dazu kam, waren Steam Achievements und ich glaube, das war's ansonsten. Ja, Also Fahrenheit habe ich hier selber nicht gespielt. Das ist, kann ich jetzt leider nicht beurteilen. Fahrenheit, muss ich sagen, bin ich ja selber großer Fan gewesen. Das erste, also mein erstes Quantic Dream Spiel, das zweite überhaupt. Und man merkt auf jeden Fall, dass es der geistige Vorgänger zu Heavy Rain ist. Und auch, also ich sage mal so, das erste Drittel des Spiels ist die Geschichte so unfassbar geil. Ritualmord und so. Und wird dann gegen Ende hin ziemlich abgespaced mit irgendeiner lila Fraktion oder Gruppe oder so und der gelben Gruppe und ach, keine Ahnung. Also das Ende, ja, das kann man eigentlich so direkt stehen lassen. Warum ich mir das Spiel natürlich auch bei mir auf die Liste geschrieben habe, ist, weil es einfach so gut eingeschlagen ist. In YouTube, das ging hoch und runter, jeder hatte es gespielt, jeder hat sich drauf gefreut. Noch, also das war so schlimm, dass es sogar die anderen Spiele, die ja fast zeitgleich rausgekommen sind, zum Beispiel Resident Evil oder auch, was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, Grim Fandango, die kamen ja alle, ich glaube, innerhalb einer Woche raus im Januar. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Relativ zeitnah auf jeden Fall, das stimmt. Grim Fandango und Fahrenheit kamen am 26. und 29. raus, während Resident Evil am 20. Januar rauskam. Und man muss ehrlich sagen, von allen drei Spielen ist wirklich Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered wirklich durch die Decke gegangen. Das ganze Internet hat nur darüber geredet. Aber ist ja auch verdammt gutes Spiel. Also man konnte die Videos nicht gut ansehen, man muss das nicht spielen. Selber, also es hatte einfach nur unterhalten. Ähnlich wie so ein Heavy Rain, ähnlich so wie ein Beyond. Beyond, ähnlich so wie ein wie hieß das nochmal, Nomicron. dieses. Das erste. Ja, genau. Danke. Und man muss sagen, top. Also alle drei Spiele, um jetzt auch nochmal Grim Fandango anzusprechen, das hast du ja selber auch gestreamt und Ja. jeder von uns, die auch hier anwesend sind, hat es, glaube ich, auch gesehen, wenn nicht auch alles. Und bei dem Spiel war es ja auch so gewesen, abgesehen von der Grafik, die ab und zu mal für den Remaster gedacht hat, so zeitlos, es sah ja damals schon ein bisschen zeitlos aus. Ne? Es ist eben ein Point-and-Click-Spiel, viele Sachen sind einfach nur Grafiken, die eingeblendet wurden, die wurden natürlich dann noch in eine andere Skalierung reingepackt, aber groß hat man da nicht so, ja, viel verändert. Aber was mich da eben nochmal begeistert hat, ist eben, dass die ganzen jüngeren Leute, die junge Generation, die mit dem Spiel nicht aufgewachsen ist, also die LucasArts so gesagt gar nicht mitbekommen haben, die konnten noch mal das Spiel spielen und das hat mich eben gefreut, weil dann war es eben da auch noch mal in allem Munde, weil ich glaube, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, war aber auch kurz nach dem Release gewesen, der hat zu mir gesagt, ich habe zum ersten Mal Point-and-Click gespielt und wenn alle Point-and-Click so gut sind wie Grim Fandango, dann Hut ab, ne? Da habe ich wirklich was im Leben verpasst. Und ich habe denen das erst halt gesagt, spiel erstmal Monkey Island, dann reden wir mal weiter. Hätt's den eher, glaube ich, Day of the Tentacle holen müssen. Ich glaube, Oh das wäre. ja, Monkey Island ist eben nochmal eine Ecke, nochmal kultiger, nehme ich das jetzt mal. Wobei Gut, Day das of the stimmt. Tentacle natürlich allein schon durch seine Art, allein dass du so in Day of the Tentacle, wie hieß denn mal das andere Spiel? Maniac Mansion. Maniac Wenn Mansion, ihr genau. Menschen nochmal in dem Spiel nochmal spielen konntest, das war einfach, Allein das ist schon super, wow. ja. Das stimmt. Ja. Das ist wirklich wahr. Zum Thema Remastered. Es kam auch also es war der dritte Release eines Spiels, und zwar Saints Row 4. Hat mittlerweile dann das dritte Release durchgehabt in diesem Monat, Ach, du meinst das was Get Out of Hell? Get Out of Hell, also das war die letzte Erweiterung, die noch gefehlt hatte, und auch Saints Row 4, die Re-Elected Edition kam raus, was Ah, halt der okay. dritte Release war zum Vollpreis eines mittlerweile 1,5 Jahre alten Spiels. Worüber man sich streiten kann, ob das jetzt so, ja, ich sag mal, optimal ist oder nicht. Was war denn das Besondere an dieser letzten Also, Version quasi? ich glaube, dass sie bloß alle DLCs bis jetzt reingepackt haben und man Get Out of Hell 50% günstiger erwerben konnte. Hm, ob das so einen Vollpreis gerechtfertigt hat, sei mal dahingestellt dann. Richtig, deswegen möchte ich sagen. Ist das, also meiner Meinung nach ist es nicht gerechtfertigt, weil auch Saints Row 4 innerhalb, eines Jahres nach Saints Row 3 kam, im Prinzip sich gespielt hat wie Saints Row 3 in der Shooter-Fassung, hat sie mich tatsächlich nicht gekickt. Und ich war ein großer Fan von Saints Row 2 tatsächlich, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Genau, und ein Spiel habe ich hier noch stehen auf meiner Liste, zwei Spiele habe ich hier noch stehen auf meiner Liste. Zu dem letzten will ich dann zum Schluss noch was sagen, bevor wir dann den Januar verlassen. Ich glaube, ich habe das gleiche Spiel bei mir auch auf der Liste, weil das kann auch sein, dass wirklich am Ende des Monats rausgekommen ist, am letzten Januartag. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, wann es genau rauskam, aber ich glaube. Was ich noch draufstehen habe, war natürlich das erste Spiel, was dieses Jahr rauskam, und zwar Captain Toad's Treasure Tracker. Oh ja. Hey, hab ich persönlich nicht gespielt, hab zwei Minispiele auf der Wii U gespielt, zu Super Mario 3D Land, glaube ich, hieß das. Ich persönlich kann mir da kein volles Spiel drunter vorstellen, weil ich fand es sehr, ja. Naja, das Interessante war ja, das war ja quasi als eigenes Spiel wirklich von Anfang an gedacht. Man hat es dann quasi in 3D-Land erstmal so eingebaut als Minigame, weil man erstmal so testen wollte, wie so die Allgemeinheit darauf anspricht. Okay. Also Treasure Tracker war quasi schon von längerer Hand geplant. Verstehe. Ich hab's zumindest auch nur gesehen, mir Videos darüber angesehen, aber es ist eigentlich relativ, also so ein relativ knuffiges kleines Rätselspiel, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, kann ich das durchaus empfehlen, dass man sich das mal anschauen sollte. Richtig, und das Gute dabei ist es, also es war auf jeden Fall so, als die letzte Nintendo Direct darüber eben war, ist es nämlich so, dass dieses Rätselspiel Captain Toad Treasure Tracker, richtig, glaube ich, ne? Ja. Das wird Stück für Stück mit kostenlosen DLCs nochmal immer so um 5 bis 10 Level DLCs wird es dann noch erweitert, damit man da wirklich einen längeren Spaß drin hat. Und die sollen sich dann wirklich von Level 1 bis Level Fragezeichen immer von der Schwierigkeit immer weiter steigen bis in fast Unmachbare. Und das ist der Gedanke dahinter, der mich eigentlich angefixt hat, das eigentlich mal zu kaufen. Habe ich aber doch nicht, weil der Wiese sich das gekauft hat und ich habe das komplett bei ihm durchgesehen. Ah ja. Und das ist eben so ein Spiel, das spielst du einmal oder die Level spielst du einmal und dann nie wieder, wenn du die 100% hast. Ja klar, logisch, weil du kennst ja dann die Level auswendig. Das richtig. Ist ja dann Schwachsinn. Und ich weiß, dass bei Wiese schon Level 7 und Level 8 war das nämlich so gewesen, dass er schon elendig verzweifelt ist. Weil es ist ein schönes Spiel, weil es so arschschwierig und so komplettes Umdenken braucht, so ähnlich wie damals Fez, also FEZ, ja, ja. Dieser Hut. Ja, ja. Von diesem Typen, der von der Skandalnudel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Da war es nämlich auch so gewesen, durch das Drehen der Welt hattest du einfach ein Rätselelement gehabt, da hast du gesagt, so, nochmal eins, bitte. Weil es hat wirklich auch schon Spaß gemacht zuzugucken. Das auf jeden und Fall. Und da habe ich mich auf jeden Fall drauf gefreut. Wobei ich gerade fragen muss, wie schwer wollen die das noch machen? Ich zeig da mal quasi dezent auf das letzte Level, was regulär spielbar ist. Was einfach mal ewig lang gedauert hat, weil es einfach mal so verdammt lang war. Okay. Aber das ist hier das Gute daran. Also ich sag mal so, ohne jetzt viel zu spoilern, das war dann so ein multiples Ebenen-Dingen. Okay. Agi, warte mal kurz, du bist gerade richtig, richtig leise. Bei mir nicht. Also bei mir alles auch okay. Nicht. Okay, dann. Es ist halt so eine multiple Ebene-Kiste und es waren viele Ebenen und dabei belasse ich es jetzt quasi mal. Okay. Wie gesagt, ich persönlich kann mir da kein Spiel drunter vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Nintendo dort in den Arschloch-Modus geht, weil der Herr sie ja in Super Mario Land 3, was wir ja kürzlich erst durchgespielt hatten, Super Mario Bros. 3, sorry, sie ja auch schon den ähnlichen Kaizo-Level hatten, Status, kann ich mir da schon vorstellen, dass sie echt arschig werden. Deswegen. Ja, ich hoffe, die ziehen das auch durch, weil die Verkaufszahlen von dem Spiel waren gar nicht so schlecht, als man eigentlich angenommen hatte, aber es hatte eben sehr große Beliebtheit, besonders im europäischen Raum, in Japan noch nicht mal so sehr, aber im europäischen Raum, als man die ersten Spiele davon, oder die ersten Minispiele im Mario 3D World so gesagt machen konnte, da waren alle maßlos begeistert, ich nämlich auch. Also ich hatte das sogar damals auf der Gamescom so ein Minispiel-Level gehabt und hab gesagt, wow. Okay. Weil es war wirklich knackig toll gewesen. Ja, wie gesagt, das ist halt so eine Sache von unterschiedlichen Kulturen. Deswegen haben sie das ja quasi eben erst in 3D-Land eingebaut, wie ich das halt vorhin erwähnt hatte. Mhm. Nintendo hat sich nämlich auch erstmal gedacht, so, ach was, das kommt, wird sich sowieso nicht verkaufen. Ja. Aber genau. Was genauso intelligentes Spielmechanismus war, wie es in Captain Toad Treasure Tracker war, Dying Light. Okay, gut, dann reden wir aneinander vorbei. Finde ich nicht, weil die Überleitung ist gar nicht nämlich so doof, ja, gut, weil Dying Light kam nämlich auch raus. Richtig, ich habe noch ein anderes Spiel auf meiner Liste, deswegen. Ja, ich will wo ich denke, dass du das gleiche hast auf der Liste wie ich, was so toll ist, will ich nämlich wirklich fürs letzte Spiel des Monats, so gesagt, aufheben. Bei Dying Light war es nämlich so, die haben wirklich versucht, was Gutes zu machen, haben das aber so kompliziert auf die Reihe bekommen, dass es dann nachher nur noch Leute gab, die es schamlos ausgenutzt haben durch Fehler und Ecken und alles drum und dran, sich da irgendwie so hochzupimpen. Also Dying Light, okay, erzähl erstmal zu Ende, sorry. Entschuldigung. Ja, bei Dying Light, wer das Spiel eben nicht kennt, das ist ein, kann man sagen, Zombie-MMO? Nee. Kann eher sagen, ein Zombie-Mirror's Edge. Trifft's eher. Oder Zombies Mirror Edge. Auf jeden Fall, man konnte eben im Mehrspielermodus konnte man eine frei begehbare Welt, ne, voller Zombies, ne, GTA-mäßig, oder ne, nicht noch nicht bei GTA-mäßig, doch die alten GTA-mäßig ist das schon, passt das eigentlich schon. Immer so Welten oder Abschnitte von dieser Welt freischalten und konnte man dann eben entweder die Main-Story folgen oder sich einfach nur dämlich hochquinten und einfach Horden von Zombies einfach niedermetzen durch Zeitquest oder ohne Zeitquest und einfach seinen Spaß haben. Und was du eben ja auch meinst mit Mirror's Edge, es hatte eben sehr starke Parkour-Elemente gehabt. Richtig. Wo ich erstmal gesagt habe, wow, das kann was richtig Gutes werden. Wenn ich dann irgendwie auf einem Zaun irgendwie so runtergleite oder mich irgendwie die Wand hochkraxel und dann einfach mal mit einer Art Pressure Bomb voll auf die Zombie-Metzel. Horde, alles Mögliche. Was ist nachher draus geworden? Ein langweiliger Rail-Shooter. Also ja, genau. Das Ding ist, ich hatte da ein Video bei PewDiePie gesehen. Er hatte ja eine der ersten Versionen gehabt. Eine der ersten Versionen gehabt. Und ich dachte mir, oh mein Gott, Mirror's Edge verbunden mit Zombies und einer guten Story. Oh mein Gott. Also ich war schon großer Fan des ersten Mirror's Edge. Und ich dachte, okay, das wird vielleicht dein Spiel, womit du das Jahr 2015 gut starten kannst. Ich hatte es mir gekauft, hatte es runtergeladen, nach gut 2 Stunden war es dann soweit, hatte es gestartet und war erstmal enttäuscht. Es spielt sich im Prinzip wie in Dead Island am Ende mit Parkour-Elementen. Es ist am Ende nichts anderes und Dead Island, muss ich auch persönlich sagen, hat mich auch nicht wirklich abgeholt, weil es eigentlich an sich ein sehr gutes Spiel ist. Aber am Ende ist es wirklich nur das Gleiche. Du gehst hin, holst eine Quest, gehst, tötest Zombies, gehst zurück, holst eine Quest, gehst, tötest Zombies, gehst zurück. Und im Prinzip zieht sich so das die ganzen 8 Stunden, 9 Stunden durch. Ist für mich kein qualitatives Spiel, muss ich echt sagen. Das ist für mich, ja. Genau. Und ja, kommen wir jetzt zum letzten oder hat jemand noch was anderes? Bevor ich mit ich gucke gerade nochmal meine Liste durch. Resident Evil, Grim Fandango, Saints Row, nö, kannst du anfangen. Okay, kommen wir zum letzten, zu einem meiner Highlights persönlich des Jahres, jetzt schon. Es ist jetzt noch nicht fertig, es ist nämlich Life is Strange, da sind wir aktuell in der 3. Episode und fangen wir einfach mal in der 1. Episode an. Ich dachte mir, okay, Life is Strange wurde als Adventure-Spiel ähnlich den Telltale Games angekündigt. Square Enix hat sich dort, also ein Telltale-Game von Square Enix, allein das ist schon mal, also Telltale-ähnliches Game von Square Enix, allein das ist schon so, wo ich sage, oh mein Gott, okay, ich bin sehr gespannt und am Ende wurde ich echt nicht enttäuscht. Also die Episoden sind knapp eine halbe Stunde länger wie bei Telltale, wobei die erste Episode schon einen Verzug hatte von knapp 3 Monaten, wo ich schon sehr enttäuscht war. Es sollte eigentlich ja letztes Jahr schon kommen, ich hatte es mir auch schon vorbestellt, letztes Jahr im Sommer, und fang an zu spielen und am Ende erwartet einen, also so viel, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber es wartet einen so viel, dass man eigentlich ein junges Mädchen auf einem College spielt, welche eine Vision hat, dass ein Tornado in ihr kleines Örtchen kommt und dieser Tornado einfach alles verwüstet. So startet das Spiel und sie merkt dann irgendwann, dass sie die Fähigkeit hat, die Zeit zurückzudrehen und so Aktionen wieder gut zu machen, sag ich mal. Ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich finde aber, die Erzählweise ist so super. Also man wächst so schnell an die Charaktere. Und auch die Umsetzung von Square. Was Square dort gemacht hat, ist einfach nur bombastisch. Aber ich glaube, ich brauche bei Square jetzt, also bis auf ein paar Fehltritte, hat der Square eigentlich so gut durchdesignte Spiele, die einfach an sich gut gingen, meiner Meinung nach. Und das spiegelt sich eigentlich in Life is Strange wieder 1:1 wieder. Das finde ich auch eines der Highlights des Jahres für mich, jetzt schon, definitiv, obwohl wir noch nicht durch sind. Genau das gleiche Spiel hatte ich bei mir auch auf der Liste gehabt. Life is Strange. Ich war am Anfang war ich ein bisschen verdutzt gewesen, nenne ich das jetzt mal so. Ein Schulmädchen auf dem College mit Visionen und unnatürlichen Kräften. Dann habe ich so gesagt, ja gut. Aber nachdem ich dann die ersten Videos gesehen habe, ne, wie die Technik funktioniert, du kannst wirklich sehen. Es gibt eine berühmt-berüchtigte Szene, ne, da geht sie durch den Schulgang bei sich, bei ihr in der Schule, setzt sich die Kopfhörer auf, ne? Und du musst dann einfach nur durch diesen Flur gehen, ne? Und die Musik und alles ist ein bisschen abgeschaltet. Du fühlst dich wirklich isoliert von der Welt, die sich eigentlich virtuell in deinem Fernsehen widerspiegelt oder in deinem PC. Und das sind einfach so kleine Momente, so wow. Elemente, die sie sagen, what the fuck ist da gerade los, ne, okay, jetzt das Mädchen natürlich nicht, aber du versuchst dich ja natürlich immer als Spieler sich in den Charakter zu identifizieren, ne, ob da jetzt irgendwie ein paar Parallelen sind, ne, ob du das schon mal so ähnlich erlebt hast, besonders bei solchen Spielen, die ja sehr stark an den Alltag gebunden sind, und das Spiel hat mich einfach aus den Socken gehauen. Also ich muss das auch sagen, Spiel hat mich einfach mal einen eiskalten Arschtritt gegeben und hat gesagt, ey, Jungs und Mädels hinter bei Square Enix, ne, ihr habt's mal wieder geschafft. Das ganze Ding gesagt, war ja wow. Eigentlich angekündigt worden als Indie-Entwickler-Projekt. Und das ganze Spiel sollte eigentlich auch direkt kommen. Also nicht in Episodenform, sondern direkt als komplett fertiges Spiel. Und Square hat sich dann die Rechte im Prinzip angeeignet an dem Spiel. Ich weiß, dass noch weitere namhafte Firmen an dem Spiel interessiert waren. Unter anderem Ubisoft und auch EA wollten sich eigentlich diese Marke unter den Finger krallen. Die Entwickler hatten sich aber gemeint, nein, wir verkaufen, also in Anführungsstrichen verkaufen dieses Projekt an Square Enix. Und ja, das war die beste Entscheidung, die sie treffen konnten in ihrer ganzen Entwicklungsphase, definitiv. Ich hatte am Anfang eigentlich auch erstmal anders geguckt, als es hieß, okay, es wird kein einzelnes Spiel, sondern 5 Episoden Episodic Game, dachte ich mir auch erst, fuck, okay. Und als ich dann gehört habe, dass sie 3 Monate Verzögerung haben in ihrem Entwicklungsplan, dachte ich mir, okay, ist Square, ihr habt es wieder mal geschafft, ein Spiel zu ruinieren. Respekt. ich wurde dann zum Glück eines Besseren gelehrt, eines wirklich Besseren. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to be part of the world around you. Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like dollies, with shiny smiles and plastic buddies. I wish I had high sometimes, walking around my own place, wondering why she cries sometimes, talking about her own place, somewhere around the mountains, no one could dry her fountain, till she got tired to complain. That's when I fly to the wild land, to your land. Adventure Spent ist wirklich super. Aber was auch noch super ist, ist der Februarmonat. Da habe ich mir auch wieder so ein schönes Motto überlegt. Ich habe den einfach mal den Monstermonat getauft, auch wegen einem bestimmten Grund. Ja, kann sich das jemals denken? 10. Februar 2015 kam es raus für PC und Konsole, Evolve. Genau. Nach und ewig Spiele. Langer Beta-Phase natürlich, ne? Wo kann man auch mal anmerken. Okay, bevor wir zu Evolve kommen, es kam noch ein Spiel vorher aus, wozu ich relativ wenig weiß, und zwar ist das Akiba's Trip Undead and Undressed. Ich weiß nicht, habe ich nie was gehört. Wem von euch jetzt das Spiel was sagt. Kommt mir bekannt vor, ehrlich gesagt. Das ist im Prinzip so ein Slice-of-Life-Game, wo du tagsüber, also ähnlich wie bei Persona, wo du tagsüber auf dem Akiba-Trip im Prinzip unterwegs bist, und Zombies sind in ganz Japan eingefallen. Akiba's Trip ist im Prinzip so der letzte, die letzte Bastion der japanischen Menschheit. Und im Prinzip bist du da tagsüber deiner Beschäftigung, gehst du danach, und nachts musst du, glaube ich, Zombies wegschnetzeln. Ist meine Information, ich habe selber noch nicht gespielt, ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau. Es kann auch sein, dass ich gerade Müll gelatscht habe, und zwar großen. Aber die Idee allein dahinter, dass man ein Spiel endlich mal auf den Akiba Strip setzt. Das einzige Spiel, was ich noch kenne, ist, wie hieß es von Square? Sagt's, Leute. Was auch in Kingdom Hearts 3D mit vertreten war. The World Ends With You. Ja, genau, danke. Aber das war in Shibuya angesetzt. Ach so, okay, gut. Dann ist das meiner Meinung nach das einzige Spiel, was dort sich auf diesem Platz begibt. Auch ein sehr ungenutzter Platz, generell eine sehr ungenutzte Stadt in Videospielen. Wobei sich ja New York und Frisco und Chicago sehr gut verkaufen in Spielen. Sieht man ja dort japanische Städte sehr wenig, also wirklich sehr wenig, bis hin zu gar nicht. Meiner Meinung nach sehr schade. So, und jetzt kommen wir zu Evolve. Wollen wir nochmal die Beta ein bisschen anschneiden? Wie war euer erster Eindruck von der Evolve Beta? Mein erster Eindruck war geil. Ich habe keinen ersten Eindruck, ich kenne das Spiel gar nicht. Kennst Evolve gar nicht. Sascha, was mit dir? Evolve ist ja eigentlich was eher auch ein bisschen deinem Geschmack betrifft. Logischerweise könnte ich jetzt keinen Ingame-Content selbst erfahren, aber ich habe natürlich mehr Videos angeguckt und ich fand das Spiel schon ziemlich cool. Bis es released worden ist. Bis es released worden ist. Ich habe es nur gesehen. Nur das, was released wurde, habe ich gesehen. Ich habe keine Trailer gehabt. Ich habe vorher nichts davon gehört. Ich habe nur gehört in meiner Schule: Boah, Evolve ist rausgekommen. Geiles Spiel. Super cool. Hab ich mir gedacht, oh, wird ganz schön gehypt. Gucke ich mir halt mal Content an heute. Und ich fand's gut, ehrlich gesagt. Okay, ich weiß nicht, dann, was du daran scheiße finden kannst. Das Ding. Okay, Traxo, erzähl du. Okay, ich wollte erzählen. Also, zur Beta hattest du die Möglichkeit erstmal. Nee, du hattest, glaube ich, nur die Möglichkeit zwischen zwei Monstern und vier Jägern. Ein Monster. Erstmal nur ein Monster? Okay, ja. Ein Monster. Ich hatte irgendwie zwei in Erinnerung gehabt. Zwei hattest du dann in der ersten Version gehabt, bloß. Ah, okay. Gut, dann eben vier Jägern und ein Monster. Das heißt, die ganze Welt hat sich innerhalb der langen, langen Beta, also für Steam eigentlich untypisch langen Beta, wobei bei Dota 2 war sie ja auch schon 3 Jahre lang gefühlt. Auf jeden Fall in der langen Beta hat sich dann jeder darüber hat das gespielt, hat sich, oh, es war super, konnte sich Videos davon ansehen. Ich habe selber auch gespielt, ich war auch gern das Monster. Und es hat wirklich gut ausgesehen, es hat Spaß gemacht, das Gameplay dahinter, die Taktik, was mich ja eigentlich auch mal anspricht, irgendwie so dieses Katz-und-Maus-Spiel, dieses Räuber und Gendarm. Das war einfach nur super. Also, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber was eben schiefgelaufen ist, ist so gesagt der Day One Patch plus Shop Release, nehme ich das jetzt mal, dem irgendwie, sagen wir mal, gefühlt 99% dieser Spieler irgendwie ein bisschen angekotzt hat, weil du konntest dir einfach nur, es war nur möglich, dir so gesagt neue Monster oder sagen wir mal direkt neue Monster freizuschalten, indem du dann eiskalt mal 12 € auf den Tisch geblättert hast. Das war eine Sache, das geht gar nicht für ein 60-Euro-Spiel. Ja, da kann ich dir zustimmen. Also davon wusste ich halt jetzt nichts. Okay, Das das Spiel an ist. sich mag sonst wie gut sein, aber sowas ist echt ein No-Go. Das Ding Nee, ist, das stimmt. das Ding ist, dass Evolve ja im Prinzip, als es dann in die in den Goldstatus ging und released wurde, ist es so, dass Evolve im Prinzip die Beta war mit 4 weiteren Jägern und einem weiteren Monster. Und das volle Spiel sich eigentlich erst dann gezeigt hat, sage ich mal, wenn du mindestens 5 DLCs dir gekauft hast, von, glaube ich, 12 am ersten Tag erhältlichen DLCs. Und meiner Meinung nach ist das definitiv der Genickbruch für Evolve gewesen. Und man merkt es ja generell jetzt auch in Streams oder auf YouTube. Evolve wird so gut wie nicht mehr gespielt. Eigentlich sehr schade. Also es hatte echt definitiv auch zu einem Spiel, das Potenzial hatte, zum Spiel des Jahres gewählt zu werden. Hat es aber dann leider damit versaut. Definitiv. Also. Das ist sowieso grauenvoll, wenn die dann, die verkaufen deren Spiel und dann bringen sie noch 500.000 DLCs raus. Direkt Richtig. von Anfang an auf, Von dazu Anfang kommen. an. Ja, nicht unbedingt von Anfang an, ich meine, dass du dich ein Spiel bezahlst, 60 € dafür. Und dann kommen 3 Monate später kommt noch ein DLC raus hier, gibt noch einen mega geilen Extra-Content, aber kannst nochmal 10 € blechen. Ja. Ja, es war ja Day One gewesen, das, was ja die Leute eben aufgeregt Das hat. ist das richtig. Ich meine, Weil du konntest einfach nur ab dem Goldstart oder ab dem Release-Tag konntest du eigentlich nur die Beta weiterspielen, plus ein Monster, was frei war. und 4 weiteren Jägern. Und 4 weiteren Jäger, das stimmt noch, das kommt Also noch dann dazu. 8 Jäger und 2 Monster. Genau, also Richtig. Extended Beta im Prinzip, wenn man so will. Ja, genau. Ich habe das jetzt gerade hier mal aufgemacht. Ich habe mir mal die Metacritic-Seite von Evolve angeguckt und es hatte durchschnittlich 90er-Bewertung. IGN und IGN. PC Games. Ja, IGN. Gut. Das ist eine englische Grammatik. Firma, muss es auch englisch aussprechen. Hat Entschuldigung. recht. GameStar mit 82 und aber die User an sich haben das einfach mal auf 77 runtergevotet. Weil Das ist 77 eigentlich immer ein noch relativ, Armutszeugnis. naja, relativ, selbst 77 ist eigentlich noch relativ Das gut. geht eigentlich noch. Wobei man dazu sagen muss, die Reviewer quasi, wahrscheinlich, die hatten ja eine Vorab-Copy, die sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass sich da halt A noch was ändert. Ja. Und B, man muss dazu sagen, Reviewer sind generell ein bisschen sehr Käuflich. biased, was das angeht. Also, die vergeben ziemlich selten mal wirklich schlechte Bewertungen. Wobei die schlechteste Bewertung, die sie von der Firma bekommen haben, die mir jetzt so auch was sagt, ist Inc. Games, also INC Games. Ja. Und die haben 60 gegeben. Okay. Also, ich muss Ja sagen, gut, das Ding 60, ist. ganz kurz nochmal. Ja, 60 sorry. von 100 ist eigentlich auch wirklich das Schlechteste, was man erwarten kann. Also das ist auch Richtig. in kleineren Maßstäben. Generell, wenn du irgendein Rating-Magazin oder Seite hast, die eine 10-Punkte-Skala benutzen, kannst du eigentlich sicher sein, dass 6 das Schlechteste ist, was sie jemals vergeben Richtig. bei normalen Spielen. Also es gab ein Spiel, was wirklich ich so Metacritics von, glaube ich, 30 hatte oder so, was ich auch persönlich gespielt habe, und das ist Deadly Premonition, und seitdem gebe ich auch keinen Fuck mehr auf diese Kritiken, muss ich echt sagen. Also ich Wobei, es vermeide gab es, noch, diese wie zu hieß es lesen. nochmal? Wie hieß es nochmal? Oh Gott, da hat sich ja auch ganz inne drüber lustig gemacht. Oh, warte, red mal weiter, ich suche das mal kurz raus. Gut. Das nächste Spiel, was dann kam, nach Evolve, ist ein Spiel, was, glaube ich, keiner von uns aktiv, glaube ich, gespielt hat. Und zwar Monster Hunter 4. Doch, das habe ich ja. Für den Nee, 3DS. warte, 4, 4, nicht Die 3. 4, Felix nicht die hat das 3. gespielt. Felix hat das Genau. gespielt. Ja, Und ich hab's mir auch und angeguckt. Okay. Felix hat mir auch, ich habe auch einen Stream geguckt und Felix hat auch viel erzählt und das ist offensichtlich ziemlich gut gewesen. Es gab richtig, richtig geile neue Content, so wie diesen, die, ich nenne es mal 3D-Kämpfe und die Maps wurden auch viel mehr dreidimensional gestaltet, also nicht mehr eine Ebene, da sind Wände, da kannst du nicht hingehen, aber du kannst in der ganzen Ebene rumlaufen, sondern jetzt ist es, da ist ein Hügel, da kannst du runterspringen, auf das Monster draufjumpen und eine fette Sprungattacke genau in seine Fresse ballern. Und sowas halt. Und das stelle ich mir schon vor, dass es richtig geil ist. Und ich werde mir definitiv Monster Hunter 4 auch noch früher oder später vornehmen. Macht Sinn, auf jeden Fall. Monster Hunter 4 soll auch laut User, was ich auch gelesen habe, das Beste sein, was es jetzt gab. Also Monster Hunter jetzt an sich. Weil früher war das nämlich noch ein PSP-Teil gewesen. Das war nämlich Monster Hunter 3 Ultimate. Okay. Also Monster Hunter Serie allgemein war... Ja, die Monster Hunter Serie war allgemein bis zur Wii und 3DS-Ära war sie eigentlich auch Sony-exklusiv, so wie ich das mitbekommen habe. Richtig. Richtig. Was ja dann zu dem schönen Ausdruck Krabbengriff geführt hat auf der PSP, weil man das Ding so ganz komisch halten musste, wie die Tasten und die Kamera. Ja, ja, ich erinnere mich, ja. Weil du gerne mal die X- und die 3X-Tasten mal so kurz nacheinander nochmal drücken musstest. Geil. Also das sah schon komisch aus, wie man gespielt hat. Aber ist schon richtig. Aber man muss sagen, Monster Hunter ist so ein Spiel. Du hast es ja auch selber auch auf der Wii U gespielt mit uns. Und ist ein Spiel, was sehr viel Spaß macht. Aber man muss sich da reindenken. Man muss das Spiel wirklich ein bisschen leben, weil es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Waffen, es gibt Rüstung mit verschiedenen Effekten. Es gibt Gegenstände, die man sich craften kann. Es gibt unendliche, also fast, nicht unendlich, aber unzählige Monster, die alle unterschiedlich funktionieren, außer Ratian und Rathalos, weil die sind irgendwie ziemlich klar. Einer macht von Salto und der andere macht spuckt Feuer. Irgendwie sowas in der Art. Ja, genau. Und eigentlich kann man das so zusammenfassen. Aber auf jeden Fall, jedes Monster ist individuell und es macht, es ist jedes Mal ein Epos, das Monster aufzusuchen, das Monster zu schnetzeln und im Multiplayer sowieso. Also wir hatten schon sehr viel Spaß. Bei mir ist immer der Fall gewesen, ich würde jetzt noch spielen, wenn ich die Zeit damals dazu hätte und die zwei Pfosten da nicht weitergespielt hätten. Du aber kannst ich muss noch mitspielen. Ja, ich weiß, aber ich das muss Ding noch ist, nachholen. Das Ding ist, Monster Hunter hat mich tatsächlich nicht abgeholt. Mich hat es vorher nicht abgeholt, ich hatte zwar schon immer so die Idee dahinter verstanden, muss ich sagen, und ich fand es halt auch cool, dass du dir aus diesen gelegten Monstern dann eigentlich deine neue Rüstung zusammenbaust und so. Ich hatte es aber tatsächlich ein bisschen blind durch die Brille gesehen. Ich hatte so ein bisschen gedacht, dass es ähnlich ist wie Shadow of the Colossus, dass du halt also im Prinzip musst du es ja auch suchen hier, den wunden Punkt des Monsters. Ich habe mir es aber alles noch ein bisschen, weiß auch nicht, bisschen also es epischer ist, vorgestellt. Es ist glaube ich, unfair für das Spiel, muss ich echt sagen, weil das Spiel ist an sich echt gut, aber mich persönlich holt es nicht ab. Also das ist halt ganz einfach das Ding. Ich finde da auf jeden Fall, du hast jetzt irgendwas zwei oder drei von den ersten Monstern mit uns gemacht und ich bin ehrlich der Meinung, du solltest nochmal eine Chance geben und mal vielleicht mal bis höhere Quest-Level mitgehen und dir mal die Monster angucken, weil das ist schon anders, ob du jetzt so ein Level 1 Noob-Kack-Monster weghaust oder ob du dann gerade ein neues Monster freigeschaltet hast, was du eventuell noch überhaupt nicht kennst, was eventuell keiner von uns kennt, und du das versuchst und das Monster dich übelst weghaut und du es dann beim dritten, vierten Versuch dann endlich schaffst. Ja, na gut, das ist ja der genannte Souls-Effekt, der mit in Monster Hunter reinspielt. Ja. Wollte ich gerade auch angesprochen haben, vielleicht passiert das genauso wie auch bei dir mit den Souls-Spielen. Du hast das im Stream alleine mal gespielt, hast es dem Spiel nach einer kurzen Zeit keine Chance mehr gegeben. Jetzt bei Bloodborne ist es so, wir sind von Anfang dabei, Sascha ist immer an deiner Seite, du kannst ihn immer von ihm Rat holen und dir macht das dir auch sichtlich Spaß. Also, man hätte nie gedacht, ich dachte, wir ärgern dich damit, dass du das Bloodborne durchspielst, aber dir macht es wirklich Spaß. Auf Bloodborne kommen wir später nochmal zurück. Ja, Bloodborne sagen, kommen wir später nochmal drauf zurück. Bloodborne kommt später, lass uns erstmal weitergehen. Das nächste Spiel ist nämlich ein Spiel, was warte mal noch. Was ich dazu noch sagen wollte, was speziell zu Monster Hunter 4, das musst du früher oder später auch nochmal mit mir und Felix auf jeden Fall spielen. Okay. Weil, wie gesagt, Monster Hunter 4 habe ich auch noch überhaupt nichts gespielt davon. Ha. Und das erweiterte Kampfsystem hier mit dem Gebietsangriffen, also Jump-Attacken und so, du kannst auch auf die Monster draufklettern und die dann umschmeißen und sowas. Okay, und das auch übelst die krasse dann, Monster gibt's, ne? Dann da gibt's irgendwie der Shadow of the Colossus, so eine Schlange. Ja. so eine Schlange, die schlängelt sich dann um dich rum und du bist in der Mitte von der Schlange. Und die ist rundrum um dich, hat sie quasi so eine Mauer aufgebaut. Okay. Und dann versucht sie dich wegzuputzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein Moment ist, wo du dann so einen Adrenalinschub kriegst. Ja. Das auf jeden Fall. Okay. Und das ist sowas halt. Und da gibt's bestimmt noch einiges mehr. Ja, bestimmt. Ich freue mich schon richtig drauf. Klar, wie gesagt, also ich gebe dem Spiel auf jeden Fall nochmal eine Chance, aber bis jetzt hat es mich nicht. Wenn wir dann in Berlin sind. Genau. Ja. Okay. Also das was hast du dir noch aufgeschrieben? Spiel. Das nächste Spiel ist ein Spiel, glaube ich, was jeder von uns hat. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Sascha es sich auch schon geholt hat. Aber auf jeden Fall hat es zumindest 90% der hier anwesenden Personen. Und zwar ist es Legend of Zelda Majora's Mask. Das remasterte Spiel für den 3DS. Lange hat man darauf gewartet, dass es kommt. Es gab viele Spekulationen, nachdem Ocarina of Time ja nochmal neu kam. Gab es viele Spekulationen, ob auch Majora's Mask kommt und so. Und Nintendo hat ja nie irgendwie mal einen Muss gemacht. Und dann Moment. Wurde es. Ja. Moment, Spekulation. Haben sie nicht gesagt, dass sie das direkt als nächstes Projekt angehen würden? Nee. Nein. Die haben gesagt, dass die jetzt häufiger von The Legend of Zelda noch Remakes machen wollen, aber es war nicht klar, welches jetzt kommt. Weil es kam ja zwischenzeitlich Link to the Past, also hat man eher so in Richtung, also bevor Majora's Mask kommt, hat man eher daran gedacht, dass eher Link's Awakening kommt, bevor Majora's Mask kommt. Und das ist, also das kam wirklich aus der Kanone geschossen, hat jeden kalt erwischt. Was ich mal dazu noch fragen würde, ist irgendwas ein Extra-Content in dem Remake drin? Extra-Content? Oder einfach nur Nein, ich glaube Extra-Content so groß an sich nicht. Was das sind mehr so kleinere Sachen. Richtig. So zum Beispiel dass es so Angelplätze gibt, wo du einfach nur ein bisschen da Spaß haben kannst. Das Speichersystem wurde überarbeitet, dass du halt jetzt jeden Tag speichern kannst, nicht immer beim Resetten. Achso, genau. Auch sonst jederzeit speichern. Du kannst ja dann an den Eulenstattung kannst du jederzeit speichern. Ja, könntest du nicht am ersten Tag speichern, Benji. Genau, weil du kein Schwert hattest. Dingens. Richtig. Na, ja, was Benji meint ist, in der N64-Version waren die Eulenstatuen so Quicksaves. Du hast da gespeichert, bist beim Titelbildschirm wieder rausgekommen und wenn du das Spiel gestartet hast, wurde dieser Quicksave wieder gelöscht vom Spiel. Jetzt haben sie es so geändert. Jetzt ist das Permasave oder was? Genau, jetzt sind es permanente Save Points. Ach so. Ja, okay. Finde ich auch, macht mehr Sinn, weil dann so, Quicksave weiterspielen, Konsole kackt ab, alles weg. Ja, das nicht ist nur das. Das ist ja jetzt auch ein, weil es ja jetzt auf dem Handheld ist. Richtig. Kann, In der Originalversion konntest du ja nur speichern, wenn du resettet hast. Und auf dem Handheld kannst du das nicht machen. Ja, auf dem Handheld ist das echt scheiße. Genau. Ansonsten, man hat noch ein bisschen. Wirklich nur ein paar Sachen ein bisschen geschraubt und gefeilt. Zum Beispiel die Bossfights sind jetzt ein bisschen anders, die haben andere Schwachpunkte und so weiter. Man muss vielleicht eigentlich andere muss man Strategien. Sagen, es sind eigentlich alles neue Bossmonster. Also besonders der aus dem letzten Tempel, den haben sie ja komplett. Den haben sie tatsächlich gemacht. Komplett okay, neu dann, gemacht. Okay, da müsst ihr jetzt aber müsst ihr jetzt leise sein, weil ich muss zugeben, ich habe das schon Spiel, okay, gut, das Spiel dann auch ewig nicht mehr angefasst. Ich war irgendwo. Ich war quasi auf dem Weg jetzt zu dem letzten Tempel, das weiß ich noch. Aber dann sagen wir, was der letzte Boss war. Was war denn der letzte in der N64-Version? Das waren die Sandwürmer. Richtig. Diese Doppelsandwürmer, wo ach, die eine. Wo du die Maske hattest. Riesig geworden bist. Genau. Richtig. Das war so cool. Der Majora's Mask war einfach so absolut geil aufgesetzt. Richtig. Ja, das ist schon richtig. Alles das also rundherum, das hat alles gepasst. Wobei, ich hab mir eigentlich gehofft, wobei nachdem Ocarina of Time 3D rauskam, habe ich die Hoffnung wieder aufgegeben. Aber es gab mal zu der E3 2012 einen Fake-Trailer, der durchs Internet ging, wo man ein HD, also das Intro, was heißt Intro? Ach ja, man hat, ein Fan hat einen Trailer gemacht, der so gesagt die ersten paar Cutscenes so gesagt in einer awesome Grafik. Ich weiß ja, ob es jetzt wirklich mit der Unreal 4 Engine gemacht worden ist oder nicht, aber es sah auf jeden Fall so aus. Und das hätte ich eher realisiert gehabt, weil die Wii U hätte das gekonnt zu damaligen Verhältnissen. Und von Majora's Mask. Also ich kann den gerne mal raussuchen. Verlinken wir dann vielleicht irgendwo mit, mal gucken, wenn ich dran denke, dann beim auf jeden Fall, was ich dann abschließend sagen wollte, ist, dass der Trailer an sich, beziehungsweise auch die Spielaufmachung, wie das Spiel auch rausgebracht haben, auch richtig geil gemacht haben. Hat jemand von euch noch ungefähr im Kopf, wie der wie die Werbung zu Majora's Mask war? Ja. Die auch in Deutschland gelaufen ist. Ja. Und wie die das verkauft haben, ist aber auch genau so, wie man das auch in Erinnerung hatte. Und das fand ich auch sehr toll, dass sie bei den Wurzeln geblieben ist, weil es ist ein verdammt düsteres Game. Also für Zelda-Verhältnisse oder für Nintendo-Verhältnisse. Es gibt Kinder, die haben da wirklich bestimmt schon Albträume von gehabt, von wegen, oh nein, der Mond fällt runter. Also, und ich muss sagen, ich hatte es ja damals gespielt, kurz nachdem es rauskam. Da war ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre alt. Und das ist einfach so, dass du, wenn du diesen fucking Mond grinsen siehst, als 6- oder 7-jähriges Kind, muss man dazu sagen, hast du einfach verdammt Schiss und der kam ja immer näher. Und jedes Mal, wenn du hochgeguckt hast, hast du immer mehr Panik gehabt und immer mehr Panik. Und denkst dir so, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Also mich persönlich, ich fand es als so ein bisschen ein Schock für mein Leben. Aber einen guten Schock auf jeden Fall. Also den habe ich gerne in Erinnerung. Ja. Man muss aber auch sagen, der Mond sieht für Zelda-Verhältnisse absolut terrifying aus. Ja. Oh ja. Einfach nur. Ja. Das ganze Spiel ist ja generell viel düsterer gehalten. Also, aber auch, Sascha. Majora's Mask ist einer von den Teilen, wo der Schwierigkeitsgrad auch deutlich höher liegt. Ich meine, wir haben es ja selbst alle versucht, als wir versucht haben, durchzurushen. Das stimmt. Wo uns dann dieser scheiß Fisch weggeklatscht hat, weil wir keine Herzen hatten. Ja, das Spiel hat nicht umsonst gerne mal den Fan-Namen Legend of Zelda Sidequests. Ja. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so, die Main-Quests sind gefühlt, also wirklich, wenn man nur die Story machen würde, das ist gefühlt vielleicht 30% vom Spiel. Richtig. Ja, ist auch wirklich so. Sascha, ich hab den Link reingepostet. Ja, guck ich mir jetzt sowieso nicht an. Vor allem, da gibt es so viel Seitenzeug. Einfach so viel. Das war ich hab das auch an dem Spiel sehr, muss ich sagen. Habe ich auch jetzt auf dem 3DS ehrlich gesagt ziemlich gemerkt, weil da habe ich mir echt die Zeit genommen, auch viel Side-Stuff zu machen. Macht da einen Unterschied, wenn man bei dem gleichen Bossfight einfach mal mit mehr als doppelt so viel Herzen, als was wir damals hatten. Richtig. Oder auch die ganzen Masken zu holen, einfach nur, weil ich sag mal, über die Hälfte der Masken hat eigentlich auf die Main-Story keinen Einfluss. Drei Viertel der Masken, kannst du ja nicht sagen. Stimmt, das fällt mir gerade auch ein. Man hat auf dem 3DS auch ein paar Masken ein bisschen umgestellt, wo sind. Stimmt, also zum Beispiel die Steinmaske kann man jetzt nicht mehr vor der Piratenfestung bekommen, dass man da einfach so easy going sich durchcheatet quasi. Ja, na gut, da haben sie quasi wieder einen Schwierigkeitsgrad angehoben. Richtig. Ja. Okay, so. Das nächste Spiel. Apropos abgerundet und düster. Das nächste Spiel, ja? Ja, gut. Ja, ich hatte noch Dingens, was mir noch eingefallen ist, wo wir gerade bei Re-Releases waren, war ja das etwas länger erwartete digitale Re-Release von den ersten beiden Suikoden-Teilen. War das auch im Februar mit? Meine, das war Ende Januar, Anfang Februar in Deutschland, in Europa. Gut, ich weiß auf jeden Fall, die kamen in Amerika ein bisschen früher raus. Okay. Ich meine, das war jetzt kein Remaster, das war ja jetzt wirklich nur Re-Release von den Originalversionen, aber es sind wirklich auch RPGs, die einfach zeitlos gehalten sind. Gut, der erste vielleicht nicht unbedingt, das gebe ich zu, der erste ist echt ein bisschen angestaubt für die heutigen Verhältnisse. Was vielleicht aber auch daran liegen kann, das war ja generell so ein Experiment mehr. Das, was ja später der zweite Teil geworden ist, ist ja das, was sie sich eigentlich vorgestellt haben, Konami. Und weil sie halt nicht wussten, wie das bei den Leuten ankommt, haben sie quasi erstmal das Spiel rausgehauen, was Suikoden 1 geworden ist. Was man halt daran merkt, diesen Beta-Status quasi, merkt man schon daran, wie primitiv einfach mal die ganze Engine ist im Vergleich zum zweiten Teil. Also für um mal ein paar Sachen zu nennen, du hast im ersten Teil keinen Standard-Sprint-Knopf wie in den ganzen alten RPGs. Du hast jeder Charakter hat nur einen Runen-Slot anstatt 3 wie in den ganzen anderen Teilen. Was noch gefühlt irgendwie die Hälfte von den Charakteren aus der 1 kommen in der 2 nochmal vor. Solche Sachen halt. Okay. Wie ist das Spiel nochmal? Suikoden. Gott. Nie von gehört. Solltest du dir mal gucken, das kann man empfehlen. Dass du nichts davon gehört hast, ist eigentlich gar nicht so seltsam, weil der letzte Teil, der 5. war ja für die PS2 noch. Ah, okay, und die ganze, das ist meine Ära. Ja, die ganze Serie war es jetzt die letzten paar Jahre relativ still, deswegen war die Fanbase ja auch so gehypt, als sie gesagt haben, ja, Suikoden 1 und 2 kommen jetzt auf PSN, vor allem da ja der zweite Teil in der Fanbase generell so als der beste Teil gehypt wird. Was ich auch ziemlich unterstreichen möchte, der zweite ist gut, der ist so geil geschrieben. Okay. Und was noch? das Interessantere daran ist, wir wissen, also durch Ratingboards wissen wir ja, dass der dritte Teil jetzt auch kommen wird, irgendwann in der nahen Zukunft. Und das Interessante ist eigentlich, dass der Europa ein Rating bekommen hat, weil der dritte Original gar nicht in Europa erschienen ist. Ha. Ah. Kann man also gespannt sein. Vor allem, wie sie das lösen, weil was bei den Suikunden-Teilen damals relativ groß geschrieben war, war dieser Old-Save-Bonus. Dass man zum Beispiel im ersten Teil, wenn man im letzten Savepoint gespeichert hat, konnte man, wurdest du dann in der 2 am Anfang gefragt, so möchtest du deinen Speicherstand aus der 1 laden? Und wenn du das halt gemacht hast, sind quasi die Charaktere, die dann aus dem ersten Teil nochmal auftauchen, haben dann zum Beispiel bessere Startlevel oder besseres Equipment von Anfang an. Okay. Das ist jetzt die Frage, weil die 3 hatte das auch in Bezug auf die 2. Man konnte ja bei der, die PS2 war ja abwärtskompatibel damals. Und die Frage ist, wie die das jetzt handhaben wollen, wegen unterschiedlichen Regionen. Will ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Hört sich eigentlich ganz interessant an. Also okay. Wie gesagt, wenn du halt wirklich die ersten beiden spielst, dann lass dich nicht von dem ersten abschrecken. Der ist wirklich vom zweiten so weggeblasen. Okay. Erinnert mich ein bisschen an Kingdom Hearts. Ja. Ja, Kingdom Hearts ist so ähnlich. Der erste ist so ein bisschen doof gealtert über die Jahre. Und bei Suikunden ist es genauso. Ah, okay. Okay, kommen wir zum nächsten. Weil bei Kingdom Hearts hat es ja einen anderen Grund. Aber lassen wir das. Ja, kommen wir zum nächsten. Aber ich habe ja auch noch ein Spiel auf der Liste. Genau, das ist nämlich die Order 1886, kann ich mir vorstellen. Sind wir nicht. Also, Order 86, ja, stimmt. Das kam auch nämlich noch im Februar. Und hat so ein bisschen die Fanbase, sag ich mal in Anführungszeichen, gespalten, die ein bisschen auf das Spiel gehypt waren. Es ist im kam Prinzip, nicht auf dem PC raus, oder? Nee, kam nicht auf dem PC. Sorry, ich unterbreche. Kam bloß für PS4. Nämlich folgendes: Die Order 1886 spielt sich mehr als interaktiver Film, tatsächlich. Es ist nichts anderes wie im Prinzip ein Deckungsshooter mit wirklich einem sehr guten Skin, wo man von Cutscene zu Cutscene läuft. Also, ich sag mal, Final Fantasy 13 im Shooter-Universum. Aber. Bäm! Ich dachte, du sagst jetzt einfach das Metal Gear Solid 4. Ich dachte, du sagst Metal Gear Solid 4 in besser. Oder so, Metal Gear Solid 4 mit mehr Gameplay. Das Ding ist, dass man in die Order 1886 tatsächlich während den Cutscenes so viel Spannung und Emotionen reingebracht hat, dass du selbst, wenn du mal, also ich sag mal so, es ist wegschaufreundlicher geschrieben wie Metal Gear Solid 4. Wenn du Metal Gear Solid 4 bei 2 Cutscenes nicht aufpasst, kannst du das Spiel neu starten, im Prinzip. Weil du die Story eigentlich, also kommst dann sehr schwer wieder in die Story rein. Und die Order ist halt wirklich so geschrieben, also ich hatte es bei den Rocket Beans, glaube ich, 2 oder 3 Parts mal gesehen, so zeitweise reingeguckt, trifft's eher. Hatte ich mal kurz reingeguckt und es war im Prinzip so, dass ich die Story so nach 10 Minuten zugucken schon hatte. Also du kommst, also die Story ist so abgerundet geschrieben, dass du halt auch als Neueinsteiger ziemlich schnell reinkommst, aber es dennoch sehr spannend bleibt. Also ich persönlich habe es nicht gespielt, ich werde es auch nicht spielen. Aber ja, auf jeden Fall sehr namenhaft, muss man mal erwähnen, auf jeden Fall. Bei The Order, da habe ich auch eigentlich, es ist glaube ich wieder Meckern auf einem hohen Niveau, wenn man mal bedenkt, Beyond Two Souls war ja auch ein Spiel gewesen, das ist ja ähnlich aufgebaut gewesen. Du bist ja eigentlich auch nur von Cutscene zu Cutscene gerannt oder hast interaktiv ein paar Knöpfe gedrückt. Aber trotzdem hattest du durch dieses Spiel eine Erfahrung, die würde ich jetzt eigentlich gar nicht missen. Nee, das stimmt. Also ich sage mal so, Beyond Two Souls ist ja tatsächlich aber so geschrieben, dass es ein interaktiver Film ist. Ja gut. Dann müsstest du ja auch Heavy Rain an das ansagen, das müsstest du ja auch Fahrenheit ansagen. Und Omikron müsstest du das ja auch nachsagen. Also es, im Prinzip ist es absichtlich ja so geschrieben, dass du relativ wenig machst, aktiv als Spieler. Also du würdest jetzt dem The Order jetzt unterstreichen, dass es nicht so gedacht war, aber also, es ist dann so, trotzdem so gekommen. Es kam in den Trailer nicht so rüber, sag ich mal. Ich weiß nicht, ob es vielleicht so gedacht war, aber es kam in den Informationen, die es vor dem Spiel, bevor das Spiel kam, die es gab, da kam es nicht so rüber, dass es ein interaktiver Film wird. Also ähnlich wie bei der Final Fantasy 13. Sag ich mal. Metal Gear Solid 4 kann man das ja auch mal noch nachstellen, so ein bisschen, wobei aber Hideo Kojima so ein bisschen angemeint hat, dass hier mehr die Cutscenes im Vordergrund liegen als das Spiel selber. Aber ja, so viel dazu, denke ich. Ja, darüber können wir nicht urteilen, da müssen wir dazu erst die Entwickler einladen. Also, ja, zum nächsten Woche, Podcast. Ja, wieder dabei, nächster Podcast, die Entwickler von The Order live. Nur bei uns. So exklusiv. Gefühlte 6 Monate nach Release. Reden Sie nochmal über das Spiel. Genau. Traktor, du das nächste Spiel? Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, episodenmäßig. Wobei, ich bin mir ganz sicher, ob es genau das Spiel war, aber sollte es eigentlich sein. Resident Evil Revelation 2. Das war's. Ja, das war's. Das war episodenmäßig. Und da habe ich mir erstmal so zugedacht, wieso? Weil das kam so urplötzlich nach gefühlten 20 Spielen von der Reihe. Das ist ja der Nachfolger von dem 3DS-Teil gewesen, Revelation, ne? Genau. Genau. Und das Spiel war ja auch schon das Beste, was sie in den letzten Jahren ja rausgebracht haben, ne? Also ich hab's ja gehypt, Revelation 1, möchte ich dazu sagen. Ich hab's Revelation 1 leider nie gespielt, weil ich den 3DS zu der Zeit noch nicht hatte. Ich hab's mir dann erst mit Pokémon XY dann erst geholt, den 3DS. Okay. Was ich dazu sagen kann, das Wieso hat einen Grund. Das Ding ist so, dass das Revelations 2 wie eine TV-Serie aufgebaut ist. Also im Prinzip ist es so, du hast nach jeder Episode, sage ich mal in Anführungsstrichen, hast du so ein Recap der letzten Folge. Und man muss auch Resident Evil Revelations 2 zugute halten, es kam wöchentlich. Mhm. Und war nach 5 Wochen gegessen, im Prinzip. Also, es ist ja nicht so, dass sie dann noch Zeit gebraucht hatten. Sie wollten halt einfach den Spieler das Spiel genießen lassen, zwangsweise. Was sie ja damit geschafft haben. Und B, konntest du ja kostenlos, glaube ich, dann alles direkt nachkaufen. Also musstest wirklich bloß Episode 1 kaufen und konntest dann kostenlos alle nachladen. Und es war halt nicht so. War das nicht so gewesen, dass sie auch nicht den Fail gebracht haben in dem Marketing? Wenn du jeden einzelnen Part gekauft hattest, hast du 4,99 bezahlt. Und bei 5 Parts waren das aber dann 25,99. Nee. Definitiv doch, nicht. 100%ig, da kann ich mich dran erinnern. Guck ich jetzt nach. Ja, guck halt nach. Egal. Auf jeden Fall, also ich hatte mir es direkt gekauft als Komplettpaket und ja. Aber bei 5 Episoden Traxo, ne? Hättest du auch plus 1 Euro gespart. Nee, das der Fail dahinter war ja, dass es ja 1 Euro teurer war, wenn du alles zusammengekauft hattest, als... Naja. Aber du hattest ja trotzdem dann, ich glaube, einen Tag früher die Episoden gekriegt, A, und B, hattest du ja auch Full-Package-Exclusive-Content, glaube ich. Ja gut. Und vor allem bezweifle ich, dass 1 Euro da jetzt groß das Genick gebrochen eben, hat. Das denke ich nee, auch. Nee. So. Ich meine nur, da war was im Hintergrund und da gab es dann eben auch ein paar Internetbildchen zu, die dann mal durch Twitter oder so gegangen sind, wo dann stand, Mathe können die aber nicht besonders gut. So nach dem Motto. Ja gut, Mathe kann Square Enix auch nicht. Das habe ich gestern... Ich wollte gerade sagen. Habe ich gestern erfahren. Ja, die... ganz kurz schweife ich ab, ich halte es ganz kurz. Ja. Die kündigen ein Update an für das Record Keeper Mobile Game, was sie haben und dann aber bei der einen Zeitzone einfach mal eine Stunde verpennt. falsch super. Gerechnet. Super. Ja. Okay. Genau. Revelations 2. Ich habe auch dann gleich noch eins, warte mal. Revelations 2 muss ich abschließend sagen, ich habe es noch nicht sehr weit gespielt. Ich will es mir für den Stream noch aufheben. Das heißt, ich werde es irgendwann mal anschalten im Stream. Ich habe die erste Episode zur Hälfte gespielt und muss sagen, das, was ich bis jetzt gespielt habe, ist genau das, was ich erwartet habe. Ein gutes Resident Evil Spiel. Ein neues Resident Evil Spiel. Und wirklich sehr gute Nachfolge zu Revelations 1, was ja wirklich sehr gut war. Genau. Okay. So. Nächstes Spiel, Traxo? Darf ich? Mach. Da kann Agit mitreden. Dragon Ball Xenoverse. Ach ja, das kam auch im Februar. Hab ich gar nicht PC und Konsole kam es raus. Ja. Erzähl mal. Was soll man großartig darüber erzählen? Es ist halt Dragon Ball, aber halt mal mit einem frischen Aufguss. Nicht einfach so der Anime-Plot nochmal zum x-millionsten Mal, sondern mal mit so einem kleinen Plot-Twist dahinter. Okay, kannst du darauf ein bisschen eingehen? Naja, die Xenoverse ist ja quasi so aufgebaut, dass man in die weite Zukunft der Zeitlinie quasi gerufen wird, wo der ganze Anime schon vorbei ist. Und jetzt diese Zeitpatrouille, die sich quasi darum kümmert, dass die Geschichte so bleibt, wie wir sie kennen, eben mitbekommen hat, dass diese ganzen großen Kämpfe der Serie, also keine Ahnung, Son Goku gegen Raditz, Son Goku gegen Freezer und so weiter, dass da irgendwo rumgefuscht wurde, sodass quasi die, dass die Gewinnerseite auf einmal plötzlich verliert, jetzt jedes einzelne Mal. Und es ist dann eben an dem Spieler, indem man sich halt einen eigenen Charakter dann erstellt, eben die Aufgabe quasi Dings zu machen, die Zeitlinie wieder zu fixen. Und das klappt vom Gameplay eigentlich ganz gut, oder ist es mehr so von wegen, ach, du wirst nur von Kampf zu Kampf geschickt? Von Kampf zu Kampf ist so eine Sache. Also, man kann zwar, wenn man theoretisch möchte, nur die Story machen, aber man kommt dann leveltechnisch nicht weit, weil das Spiel ein Level- und Stat-System hat. Ah, okay. Normalerweise macht man das meistens so, man macht meistens so einen Main-Story-Faden, also quasi immer so einen Haupt-Endgegner und schaltet dann immer so ein paar Sidequests frei, die man dann machen kann, weil das Besondere an dem Spiel ist, diesen einen Charakter, den man sich erstellen kann, kannst du nicht nur das Aussehen, Klamotte und Stimme und so festlegen, sondern du kannst quasi auch im Endeffekt jeder einzelne Move, der irgendwann mal in der Serie benutzt wurde, hat zu erlernen und dann damit dir dein Skillset auch selber zusammenstellen. Diese Sidequests helfen dann eben damit, Dings zu machen, diese Skills zu erlernen, weil du die quasi so random am Ende jeder Mission gedroppt bekommst. War das nicht auch so gewesen, dass du bei der Charaktererstellung auswählen konntest, ob du lieber Saiyajin, Mensch, hier Buu, oder Cell oder wie heißt der Namekianer? Also es gab Dingens. Du konntest einen Mensch spielen, einen Saiyajin, diese Buu-Rasse, diese wie Freezer und Namekianer. Und ich glaube, alle außer diesen Freezer-Leuten konntest du halt noch männlich und weiblich auswählen, was nochmal ein bisschen deine Stats verändert hat. Okay. Und jede Rasse hat sich halt nicht nur andere Effekte, also zum Beispiel Namekianer haben irgendwie Selbstheilung, hat man in der Serie immer gesehen, wo sich Piccolo dann einfach mal einen Arm abgerissen hat und er dann instant nachgewachsen ist. Ja, stimmt. Sondern auch leicht andere Fähigkeiten, glaube ich, die sie erlernen können, beziehungsweise andere Klamotten, die sie dann tragen können, die dann eben auch wie Equipment in Standard-RPGs nochmal sich irgendwie auf deine Werte erhöhen. Auswirken, dass du zum Beispiel mehr HP hast oder mehr eine längere Key-Leiste, also sowas halt. Wird eigentlich ganz interessant an, aber ich glaube mal, 99% hätte, glaube ich, dann zwar jetzt hingespielt, einfach mal um eine Frau zu sehen mit blonden, goldenen, leuchtenden Haaren. Ja gut, was Saiyajins angeht, die sind sowieso ein bisschen bevorzugt, was das Skillsystem angeht, weil Saiyajins eine größere Palette an Transformationen haben. Du kannst nämlich als Saiyajin eben, wie du schon gesagt hast, die Super Saiyajin-Stufen auch freischalten. Nicht alle. Ich glaube, das letzte, was ging, ist der Zweifache. Okay. Was Son Gohan im Final Fight mit Cell dann erreicht hat. Während alle anderen Klassen im Endeffekt nur die Kaioken-Technik von Son Goku erlernen können, die halt ein bisschen dein Speed und Angriffsspeed erhöht. Was eher interessanter war, so, mal so am Rande, das fand ich ganz interessant, dass eine von den Stimmen, von den männlichen Stimmen, weil du quasi auch so ein Voice-Set dir aussuchen kannst bei der Charaktererstellung, ist quasi einfach mal 1:1 von der Abridged Series übernommen, falls sie einem was sagt. Nee, sagt mir jetzt gar nichts. Das Konzept auch nicht. Also dieser Ausdruck, weil, also Abridged Series ist quasi, das ist so ein Konzept, das wo du mal auf YouTube quasi irgendeine Serie, die du kennst, und dann mal British Series einfach mal versuchen. Wo du musst dir quasi vorstellen, sie nehmen einfach die Serie und ziehen einfach mal jede Idee und jeden Plotpunkt so total ins Lächerliche. Und einer von denen hat eben, einer der Sprecher der Dragon Ball British Series ist eben da vertreten in diesem Spiel als einer der Stimmen, die du auswählen kannst. Der dann Ach, wie auch cool ist das denn? Und der ist dann auch halt In-Character, wie von der Abridged Series. Der wirft dann halt immer so Insider-Witze und sowas ein. Das ist ja toll. Man kann aber so sagen, dass Dragon Ball Xenoverse eigentlich ein sehr gelungenes Spiel ist. Weil die letzten Teile, die waren ja... Vor allem Battle of Z war ja nicht so toll. Wann kam das eigentlich raus? Oder? Könnte ich mal nachgucken. Das kam noch letztes Jahr raus, das weiß ich noch. Ach so. Das ist ja ziemlich gefloppt, so wie ich das mitbekommen habe. Aber mit Xenoverse haben sie auf jeden Fall wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das ist ja cool. So, Benny, hast du noch ein Spiel auf der Liste? Weil ich würde eins das hab ich noch. Monat dann gerne mit einem Spiel abschließen. Eins habe ich noch, und zwar okay. Book of Unwritten Tales 2. Das war genau das Spiel, was ich meinte. Ist gut, dass wir immer so ein bisschen zusammenspielen, das gefällt mir. Ja. Ganz kurz, es gab ein Book of Unwritten Tales 2? Okay, das ist mir jetzt neu. Das Ding ist, also ich spiele die 1 aktuell und ich finde, dass sie in der 2 den Spaßfaktor intern im Spiel so erhöht haben, so von Meta-Witzen bis hin zu Anspielungen auf andere Spiele und so. Also, das ist so krass, meiner Meinung nach, was in der 1 relativ wenig vorhanden war. Was der 1 auch so ein bisschen fehlt, so im Fluss. Und das hat der 2 auch wirklich gut getan. Ich weiß nicht, was du dazu sagen willst. Aber ich wollte da gar nicht so stark drauf eingehen. Ich wollte da schon ein bisschen stärker drauf gehen, weil das ist das erste Indie-Spiel von einer Reihe, wo wir eigentlich sagen können, 2015 ist das Indie-Spiel ja überhaupt. Weil dieses Spiel fängt eigentlich schon das an. Es ist einfach durchaus gut. Also so bitte mehr Spiele davon. Weil diese Indie-Schiene, die wurde ja im letzten Jahr, besonders von Ubisoft, durch ihre Indie-Spiel-Aktion, nenne ich das jetzt mal, also die haben sich ja viele Leute aufgekauft im Indie-Markt und haben dann unter ihrem Namen dann die Spiele dann veröffentlicht. Und das ist jetzt wieder eins, wo man sagen kann, yo, bitte, mehr, will mehr. Ich hätte gerne ein Book of Unwritten Tales 3, weil es ist einfach, es ist stimmig, es sieht gut aus, es hat Charaktere, die lustig sind, es hat Charaktere, die mitfühlend sind, es hat einfach ein, so wie man es eigentlich erwartet von so einem Spiel, von so einem Indie-Spiel, wirklich einfach einen mitgenommen. Es ist, man konnte es mehrfach spielen, fand ich jetzt, weil du hast bei jedem neuen Mal durchspielen, hast du jedes Mal Details mitgenommen, die dir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen sind, die aber total niedlich sind. Und das hat mich eben sehr gefreut, weil so ein Spiel sieht man eben auch nicht mal alle Tage. Und wir werden jetzt auch in einem besonders im Monat März nochmal auf ein Spiel zu tragen kommen, welches natürlich dann diese Indie-Szene an sich über Kickstarter auch nochmal so gesagt perfektioniert hat. Auch von der GameStar allgemein von den Wertungen innerhalb der ganzen. Ja, da immer so schöne Slogans ziehen, Monat. Schieß mal los. Ja, willst du den auch hören? Ja, na, schieß halt mal los, sagst du. Ja, der März ist der Heartbeat-Monat. Der Heartbeat? Okay. Ja, weil, das ist jetzt, habe ich jetzt ein bisschen mehr so persönlich in meine ja, Erfahrung mit den Spielen eben mitgenommen, weil alle drei Spiele, die ich jetzt nenne, die mache ich jetzt einfach mal von oben bis unten, kamen alle am 10. März raus und das ist mein Geburtstag. Und die drei Spiele sind Ori and the Blind Forest, City Skylines und Assassin's Creed Rogue. Okay. Und die drei Spiele, besonders das erste und das zweite, eigentlich alle drei, die haben mich eigentlich von oben bis unten einfach nur maßlos begeistert. Und das erste, wie gesagt, Ori and the Blind Forest, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Einfach nur sabbern. Habe ich persönlich noch nicht gespielt, werde ich aber noch spielen, auf jeden Fall. Assassin's Creed Rogue. Gut, dass du es ansprichst. Der mittlerweile 7. oder 8. Release, eine Reihe, die es seit 5 Jahren gibt. 6, 7 Richtig. Jahren. Kommt mir bekannt vor, diese Länge, Alter der Serie und Nummer der Releases. Aber da komme ich vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Da kommst du bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn wir in dem entsprechenden Monat sind. Ja, kann was Gutes sein. Meiner Meinung nach wird das aber nicht unbedingt gut. Also zumindest zeigt das die Erfahrung hinter Call of Duty und zeigt auch die Erfahrung hinter Assassin's Creed. Ich war bis kurz nach Assassin's Creed 4 Black Flag Riesenfan der Assassin's Creed-Reihe. Ich habe jedes Spiel durchgesuchtet und ich habe mich echt schwer von der Konsole wieder lösen können. Und nach Black Flag, als ich das dann durch hatte, also Black Flag war an sich auch ein wirklich sehr gutes Spiel, meiner Meinung nach der zweitbeste Teil der kompletten Assassin's Creed-Reihe. Stimme ich zu. Nach Black Flag hatte ich aber so das Gefühl, okay, jetzt willst du nicht so wirklich nochmal so ein Spiel spielen. Und ich hatte mir dann auch Victory geholt. Wie ist das Victory? Nee, Victory hieß nicht, das hieß Unity. Unity, danke, sorry. Ich hatte mir auch Unity geholt und hat so angespielt und dachte mir so, also es ist wieder das Gleiche in selbstverliebter Bursche, ist wieder hinter einem Mädchen her, dann wird er zum Assassinen, dann führt eine Feder an und dann hast du es durch. Mittlerweile denke ich mir so, ja, das ist die Assassin's Creed Plot, der Assassin's Creed Plot eines x-beliebigen Assassin's Creed. Man nehme da jetzt mal Assassin's Creed, wie hieß das? Revelations raus, sag ich mal, aber ansonsten ist das 1:1 immer dieser Plot. Außer in der 1, glaube ich, oder? Und nee, bei der 2 war das nicht so. Bei der 2 war es ein bisschen anders gewesen. Da war es nämlich so gewesen, dass du nicht deine Liebe, so gesagt, hinterhergelaufen bist, sondern du bist deiner Familie, so gesagt, hinterhergelaufen. Aber das ist der einzige große Unterschied. Ansonsten war es für mich ein x-beliebiger Assassin's Creed-Teil. Ich habe Rogue noch nicht angespielt, ich habe es aber auf meinem PC rumliegen. Und ja, da müssen wir erstmal gucken, was sich da... bin ich auf jeden Fall, also ein bisschen gespannt bin ich schon drauf, weil man hier erstmals vollwertig einen Templar spielt. Also dass man das eigentlich schon als große Neuerung ankündigt, so als, ja, wir haben jetzt einen Hund in Call of Duty. So, genau so ist das eigentlich, dass man sagt, ja, du spielst jetzt einen Templar. Wow. Aber ich kann dir eins sagen, Rogue ist im Vergleich zu Unity und zu Black Flag nochmal so Sache, du musst dich drauf einlassen. Aber es ist die Reise wert. Okay, mehr sage ich dazu nicht. Eine Frage habe ich gerade. Wie wird der Titel buchstabiert? R-O-U-G-E. Das ist Rogue. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, was das für ein Wort sein soll. Rogue. Ich kann einfach kein Englisch. Ignoriert das. Entschuldigung, da ist der englischen Sprache nicht sehr mächtig bin. Meinst du, warum ich den Podcast auf Deutsch mache? Wir könnten auch auf Englisch sprechen. Hello, ja, das nicht. Agit. Ja, das nicht, aber zumindest so ein gewisses Konzept der englischen Sprache sollte ja schon da sein. Okay. I'm sorry, mein Englisch ist under all pick. Genau. City Skylines. Lass uns jetzt von Assassin's Creed weggehen, weil sonst fange ich wieder an, ja, bloß bitte. Zu haten. City Skylines ist auch ein... Also das bessere SimCity. Ja. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Punkt, nächstes Spiel. Naja, es ist ein realistischeres SimCity. Also... Es hat schon seine kleinen Ecken und Kanten, das Spiel. So kann man sagen. Ich habe das jetzt auch schon gespielt. Ich habe es mir relativ zeitig zum Release geholt, aber ich war einfach ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte nicht nochmal das Gleiche, was ich bei SimCity hatte, nochmal erleben. Bei dem neuen muss man dazu sagen, sage ich. Ja, bei dem neuen, natürlich. Weil das, was vorletztes Jahr rausgekommen ist. Genau. 2013 kam das raus, ne? Also den Serverbuster quasi. Den Serverbuster, ja, genau. Richtig. Bei City Skylines ist es eben so, du hast leider Gottes, ist es ein reines Singleplayer-Spiel. Wobei, muss ja auch nichts Schlimmes sein. Nur man war schon von der Idee ein bisschen verwöhnt gewesen von SimCity, dass du dann eben jetzt auch, dass der nächste Schritt dieser Städtesimulation so gesagt immer in Richtung dieser Multiplayer beziehungsweise dieses, du hast ein Land, du nimmst dir jetzt deinen Bereich, den kannst du dann auch noch ein bisschen erweitern, aber du kannst dann so gesagt Handelsabkommen oder Rohstoffabkommen mit deinen Freunden machen, die mit denen du dir das Land teilst. Und das hat das Spiel ein bisschen gefehlt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht zu gering, dass es dann irgendwann mal in Cities Skyline 2 oder ein Add-on dazu gibt, wo es den Multiplayer dann eben auch wieder drin gibt. Das vermute ich nämlich auch, wollte ich nämlich gerade sagen. Weil das Geschrei ist groß, weil das Spiel ist durchaus spielenswert. Es ist gut, es macht Spaß. Es hat, wie gesagt, angesprochen, ein paar Ecken und Kanten, zum Beispiel der Verkehr lässt sich nicht so richtig einstellen, aber es ist nicht so schlimm wie bei SimCity. Ja, der Verkehr, das hatte Der Verkehr, der habe ich bei Streams gesehen. Ich sag einfach nur Kreisverkehre und belasse es dabei. Ja, die helfen aber ab einer gewissen Stadtgröße dann auch nicht mehr. Aber eben durch die ganzen kleineren Innovationen, durch die Mod-Freundlichkeit, weil du kannst frei Mods entwickeln dafür und dann auch einbinden, bis zu 5 Stück, glaube ich, waren das. Du Mehr. darfst maximal 5 St Nee, du mehr? kannst unbegrenzt viel Acht. einbinden. Unbegrenzt, Ja. ja, okay. Ich hätte immer so die so gehabt, dass du immer nur ein paar einfließen kannst, Nee, damit du das Spiel nicht gehen. kaputt machst. Nö, nö, dann habe ich nichts gesagt. Unbegrenzt Dann viel. kannst unbegrenzt viele Mods einbinden und die machen das Spiel dann auch ein bisschen benutzerfreundlicher, weil ich verweise da gerne mal auf den Landwirtschaftssimulator zurück, weil der Landwirtschaftssimulator wurde als ja normaler Simulator rausgegeben, hat aber diese Modfreundlichkeit gehabt und wurde dadurch dann so gesagt eins der beliebtesten Simulationsspiele weltweit. Ich glaube, es Weltweit. Weltweit, tatsächlich. weltweit. Okay. Ja, es gibt sogar, also das sind ja, ich glaube, die Entwickler vom Landwirtschaftssimulator kommen aus Großbritannien. Ich bin nicht irre. Und die haben jetzt auch letztens auf der Gamescom nochmal groß angekündigt, dass die das auch noch für Japan und oder allgemein im asiatischen Raum jetzt nochmal populär machen wollen. Und es gibt kein, sagen wir mal, Cover oder kein Klon von dem Spiel, was nahe so erfolgreich ist wie der Landwirtschaftssimulator wegen den Mods eben. Hat er, ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den Landwirtschaftssimulator bestimmt auch schon 200 Stunden auf dem Kasten. Auch wenn es so bescheuert klingt. Na, also Ja, jeder. mein Gott, ich habe auch einen Train Simulator, wo auch knapp 200 Stunden gefühlt drauf sind. Ja. Ne? Also, just saying. Ja, du hattest noch Ori and the Blind Forest, da kann ich nichts zu sagen, tatsächlich. Also bei Ori and the Blind Forest ist eben eins dieser Indie-Spiele. Von zwei, die diesen Monat rausgekommen sind, die ich unbedingt ansprechen müsste. Orion Blind Forest ist einfach eine Mischung aus, also von der Epicness, also von dieser What the fuck Moment, wie geil ist das Spiel? Es spielt mit Musik, es spielt mit Grafik, es spielt mit herzzerreißender Story und alles drum und dran, dass es wirklich Leute gibt, die so ein Live-Reaction-Video vom Ende gemacht haben, wo denen fast bei 90% die Tränen gekommen sind. Es erzählt einfach so eine unfassbar stimmige Story, untermalt mit so hervorragender Musik, wo man ehrlich sagen kann, yo. Geil. Jo. Punkt. Mehr braucht man dazu zu sagen. Ich will Okay. jetzt nicht auf die Story eingehen, ich möchte jetzt nicht auf das Gameplay eingehen, weil, wie gesagt, Benji möchte es noch spielen und wenn man da ein bisschen zu viel verrät, dann ist das auch schon wie so ein fader Beigeschmack. Okay. Jetzt kommt ein Spiel, tatsächlich mein Indie-Spiel des Jahres. Kickstarter? Ja oder nein? Ich glaube ja, neben einem anderen Spiel, was dann den Monat drauf rauskam. Und zwar ist es Hotline Miami 2. Oh Oh ja. ja, oh ja. Gut, ich Das gebe. Spiel, was in Australien verboten worden ist, wegen der Schauspieler-Szene, Ja. der Was heißt gewaltigen verboten? Szene. Was heißt verboten? Es wurde Die. gecuttet, die Szene in Ja. Australien. Moment, ist es jetzt rausgekommen? Die Australien hat es doch gar nicht geratet. Und dann haben die Entwickler gesagt, ja, dann können die Australier das von uns aus gerne einfach raubkopiert Ja, spielen. Haben wir genau. kein Ach so. Problem mit. Na gut. Hotline Miami 2, ich glaube, man braucht echt nicht viel zu sagen. Wer Hotline Miami noch nicht kennt, Das Interessante ist Sorry. Ja, Hotline Miami ist so, auch so eine Serie, wo ich mich nie wirklich damit beschäftigt habe. Außer mit einem ganz bestimmten Song. da ich jetzt, vor dem ich jetzt leider nicht weiß, in welchem Level der spielt, weil ich das Spiel nicht kenne. Das hat sich in so einem bestimmten Stream zu so einem Running Gag entwickelt. Das einen Song, gibt es einen Satz, der so ein bisschen sich anhört, als ob der... Vergessen wir es. Ich sag's später nochmal. Okay. Ja, ich komme gerade, ich finde gerade den Winkel nicht zum Ansetzen, ehrlich gesagt. Okay. Hotline Miami 2, ich denke, das sollte eigentlich schon alles gesagt haben. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist ein Spiel, was auch wir im Stream hatten. Und zwar ist es Final Fantasy Type Zero. Da hatte ich letzten Donnerstag, nein, ich meine natürlich an einem Donnerstag vor einer unbestimmten Zeit, ja, das Finale gespielt im Stream. Und ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll oder einfach nur enttäuscht sein soll vom Ende. Ich meine, wir alle kennen ja Final Fantasy Endbosse, bis auf vielleicht Sascha. Ja. Wir wissen, dass Final Fantasy Endbosse eigentlich, wenn man zu dem Zeitpunkt, wenn man hingehen kann, echt arschig sind und echt arschig schwer normalerweise. Ja, ich sag nur Hashtag. Ich sag Hashtag Final Fantasy 2. Richtig, also gut, ja, kann ich okay, nicht bestätigen. Ja, okay, die alten sind noch schlimmer. Aber, also man geht zu dem Boss, man kann im finalen Dungeon allein schon mal nicht sterben. Wenn man stirbt, wird einfach eine komplette Gruppe wieder zum Anfangspunkt des jeweiligen Raumes gesetzt und sind alle wieder am Leben. Wo ich mir schon denke, hallo, Final Fantasy. Das hat schon, so leichte 10 Züge. Ja, so dezent. Wobei ja, wie gesagt, gut, über die 10 kommen wir nachher noch, ich werde mich nachher drüber auslassen. Ja, und dann der Endboss. Du kannst im Endkampf nicht sterben. Also, warum? Also, aber... Ja, der Final Boss ist mehr so dramatischer Abschluss. Mehr als alles andere. Ja, ist ja genauso wie bei der 10 aber auch. Ich finde ihn, aber zu unpersönlich, muss ich echt sagen. In der 10... Aber wie gesagt, lass uns nachher über die 10 reden. Gut, aber dafür war das Ende. Also wirklich... sehr, sehr herzzerreißend, muss ich sagen. Also, das Ende hat einen Punkt angenommen, wo ich mir dachte, okay, das kam jetzt wirklich sehr unerwartet. Außer für Sascha, der das schon so ein bisschen vorausgesehen hat. Große Spoilerwarnung jetzt, also jetzt mal kurz die nächsten 3 Sekunden nicht hindern. Es sterben ja am Ende die komplette Class Zero, bis auf 2, die erst später in die Klasse hereinkamen. Machina und Ram hatten ja überlebt. Ja, was heißt überlebt? Sie wurden quasi durch, sie waren ja Lucie, wurden in Kristalle verwandelt, dann hat den Rest von Class Zero den Final Fight gemacht, ist an Erschöpfung draufgegangen und Ram und Machina wurden ja dann aus dem Kristall quasi wieder rausgeholt. Genau. Es gibt, also Kankra war das, glaube ich. Nee, ich glaube Ryu war das letztens. Nee, Kankra war schon richtig. War das Kankra? Kankra. Es gibt nämlich es gibt ein alternatives Ende. Ja, das es weiß gibt ich. Aber noch eine richtige Background-Story zu der Mutter und zu der Class Zero. Schneiden wir bloß ganz kurz an, machen wir vielleicht mal später in einem Final Fantasy Stream Podcast ausführlich. Es ist so, dass die Mutter eine Force ist und sie immer, wann sie will, wann sie denkt, okay, jetzt braucht die Welt diese 13 Jungs und Mädels, kann sie diese 13 beschwören, sag ich mal, oder wiederbeleben. Und das ist jetzt quasi schon zum wievielten Mal passiert? 600 Millionen etwas. Genau. Also sie hat sie aber erst zum, glaube ich, 300. oder 400. Mal geholt. Und deswegen gibt es auch Spekulationen auf einen zweiten Teil tatsächlich, der zu einer späteren Zeitepoche spielt. So viel dazu. Mehr will ich gar nicht sagen. Zumindest war das Ende besser als das in Anführungszeichen Bad Ending, wenn man es denn so nennen will. Ja, gut, über das Bad Ending halte ich mich jetzt gar nicht, weil da war ich echt enttäuscht. Gut, nächstes Spiel. Ja, ich würde gerne noch eins ansprechen, was am Ende dieses Monats noch rausgekommen ist, was auch durch die Decke gegangen ist, ist Pillars of Eternity. Okay, gut, da weiß ich nichts zu, da halte ich mich raus. Ich auch nicht. Ich bin sowieso relativ unwissend, was immer so Releases angeht. Pillars of Eternity ist so ein Diablo-Klon, wenn ich das jetzt mal so schimpfen darf. Ne? Aber es ist eigentlich in seiner Art nochmal komplett was Neues. Es erzählt wieder eine verdammt gute Geschichte, es hat ein verdammt gutes, ausbalanciertes Gameplay. Es ist das erste Kickstarter-Spiel, was eine also durchschnittliche Bewertung von 92 bekommen hat. Oder? Also, oder höher als 90. Das ist aktuell, abgesehen von der GTA 5 PC-Version, was ja auch kein Neu-Release eigentlich mehr ist, nur weil sie es nächstes Jahr verschoben haben, das bestbewerteste Spiel 2015. Okay. Es ist ein Kickstarter-Spiel. Es ist ein Indie-Projekt. Ja, und das Jahr ist ja aber auch noch Dingens. Das Jahr ist nun gerade halb vorbei. Bis jetzt, ja genau, wir haben Halbzeit. Kann man ja so eiskalt erstmal so behaupten. Ja, ich meine, da kann sich halt noch was ändern. Ich würde da jetzt noch nicht ganz so viel drauf geben. Richtig, aber es ist mit 92 schon eine Hausnummer. Besonders für, wie gesagt, ein Indie-Entwicklung. Und da kommen auch noch zwei Spiele dieses Jahr, wo ich mir denke, okay, das hat tatsächlich Potenzial, zum Spiel des Jahres gewählt zu werden. Deswegen richtig. Würde ich da mal ruhig bleiben, was das angeht. Und ich möchte zu Pillars of Eternity auch nichts sagen, weil es ist einfach nicht mein Genre. Kann man da, ich habe eben nur viel Gutes davon gehört, ich habe mir einige Videos dazu angesehen, ich habe mir ein paar Bruchstücke der Story angehört, ich habe mich mit ein paar Leuten darüber beraten, aber es ist einfach nicht meins und ich möchte das Spiel auch nicht angehen, ne? Deswegen kann ich auch nicht so viel aus dem Nähkästchen sagen, aber es ist durchaus ein gutes Spiel und ich wollte es einfach mal angesprochen haben, weil es ja momentan das bestbewerteste Spiel ist und man sollte es wenigstens mal mit reinnehmen. Genau. Jetzt habe ich noch zwei Spiele auf der Liste stehen. Eins davon hat bestimmt noch Thrax auf seiner Liste. Ja. Das nächste ist nämlich Mario Party 10. Das ist immer noch März, oder? Das ist immer noch März. Wir sind immer noch im März. Okay. Im März Party, kommt nämlich auch noch ein Spiel. Mario Party, ja. Ich bin eigentlich Mario Party Fan. Aber von der 10 noch nichts Benny, gesehen. Ja. Das Spiel bitte dann für mich lassen, okay? Ja, natürlich, don't worry. Ich habe das schon nicht gedacht. genau, Mario Party 10 ist eigentlich ein verbessertes Mario Party 9. Sie haben ein bisschen was rausgenommen oder ein bisschen was hinzugefügt, was in der 9 nicht ganz gepasst hat mit ihrem neuen System, mit dem Auto. Und es lässt sich immer noch spielen. Also, ja, gut. Wir brauchen da jetzt nichts groß zu was sagen. Mario Party ist Mario Party. Mario Party ist Mario Party, genau. So, jetzt gut. Okay, wenn kein anderer noch was hat, dann würde ich gern zu dem Spiel kommen, auf das sich Sascha sehr freut. Ich würde... Lassen wir doch einfach mal Sascha, ne, zu Wort kommen. Gut, ja, wer hätte es nicht erwartet, dass ich mir dieses Spiel aussuche? Was auch ehrlich gesagt ist mein einziges Spiel, was mich wirklich irgendwie gehypt hat, wo ich auch irgendwas mitgekriegt habe, was mich wirklich interessiert. Was hätten alle erwartet? Natürlich Bloodborne. Mario Party 10. Was? Egal. Natürlich Final Fantasy 10. Nein, kommt noch. Bloodborne natürlich. Der wunderbare Dark Souls-Nachfolger, sag ich mal dazu. Der aber diesmal nicht auf Seelen basiert, sondern auf Blut. So Story will ich jetzt mal nicht groß eingehen. Die Story ist eh wieder eine crazy abgefuckte Lore, die niemand versteht. Und wenn sie jemand versteht, dann verstehen die anderen ihn nicht. Es ist zum Teil arschschwer, zum Teil auch abgefuckt crazy, wer das Let's Play gesehen hat. Ich beziehe mich gerade auf die Typen, die an der Wand sitzen. mit denen wird später sogar noch was kommen, aber da will ich ja jetzt mal nicht spoilern, nur weil ich Let's Plays geguckt habe. Das wird okay. Benny dann jetzt noch am eigenen Leib erfahren. Ich empfehle euch auch, das Let's Play zu verfolgen, weil es sehr unterhaltsam ist. Oder gefolgt habt. Ja. Hust, hust! Also, wir gehen mal davon aus, ich hoffe ja mal, dass es bald kommt, der Podcast, aber wir gehen mal davon aus, dass ich vielleicht noch ein bisschen Zeit brauche zum Schneiden, ja. Ja, ganz so weit sollten wir auch noch nicht vorgreifen. Man muss erstmal sagen, Leute, noch dazu, sorry, dass ich unterbrochen habe. Erzähl mal zu Ende. Okay, dann nicht. Man muss ja dazu sagen, dass Sascha ja auch extra schon mal wegen einem Bloodborne-Stream ja mal nach Benji gefahren ist, um einfach mal neben ihn zu sitzen, um ihm moralische Unterstützung zu geben, wenn ich das jetzt mal so nett ausgedrückt. Was daraus geworden ist, ist, dass größtenteils Sascha eigentlich selber gespielt hat. Am letzten Tag hat er eigentlich bloß noch gespielt. Ja gut, am letzten Tag hat er gespielt. Aber, zwei Tage davor habe ich ja auch noch aktiv mitgespielt, so ist nicht. Man hat schon in Saschas Augen gesehen, von wegen, gib mir mehr. Benji, kannst gerne bei mir, hier sind meine Wohnungsschlüssel, kannst gerne nach mir nach Hause fahren, kannst du eine Woche dich ausruhen, ich mach das hier schon. Ja, so habe ich mich auch gefühlt. Ich bin halt, wer mich jetzt nicht kennt, groß. Ich bin ein absoluter Fan von den beiden Dark Souls-Teilen. Und natürlich hat mich Bloodborne, dann. Bloodborne. Blackborn, super. Ja, das Dark hat mir gefehlt. Ach so. Da hat mich Bloodborne dann auch wieder super mitgerissen. Ein absolut geiles Spiel und wieder genauso geil gemacht wie die Nachfolger. Ich freue mich schon sehr auf die späteren Gebiete, die dann kommen, und auch mein eigenes Playthrough dann in Berlin. Ja. Und Freut mich auch super schon. geil mal wieder. Benny hat richtig schön gefailt zum Teil. Es macht Ja. aber auch riesig viel Spaß, Benji-Fan zu sehen. Ich meinte, den Stream zu verfolgen. Man merkt schon, dass Benji schon sehr viel Spaß daran hat, obwohl der eigentlich zu den Souls-Spielen, ich verweise gerne mal auf seinen gehighlighten Dark Souls 1 Let's Play. Allein schon das, sich diese drei oder vier Parts, die er aufgenommen hat, bevor er das Projekt abgebrochen hat, anzutun, ist Das einfach war nur. bloß ein Part. Das war bloß ein Part. Mehr war das nicht. War das nur ein Part? Das Okay. war bloß ein Part. War es nur ein Part? Auf jeden Fall, allein diese 3 Stunden oder dieser Stream an sich ist eigentlich schon ansehenswert. Also sehr ansehenswert. Du, wenn du ein bisschen Ahnung von dem Spiel hast, rollst du dich von einer Wohnungsecke in die andere. Das Und stimmt. siehst einfach nur einen verzweifelten jungen Mann, gerade frischer Streamer, weil das ja auch schon ein bisschen länger her ist. Das war letztes Und Jahr, ja, letztes Jahr im Sommer tatsächlich. ja, und du siehst ihn dann auch. Schade, dass Sascha nicht da gewesen wäre. Ich hätte mir gewünscht, dass Sascha irgendwie dahinter auf dem Sessel sitzt und die Ich, ganze Zeit ey, sich einfach nur doof lacht. ganz im Ernst, wenn ich dabei gewesen wäre, dahinter irgendwo auf dem Sessel oder in der zweiten Facecam, ich hätte mich die ganze Zeit nur kaputt gelacht über den Typen. Ich weiß, als wir das Thema angesprochen haben, beziehungsweise saßen Sascha, Felix und ich saßen im TS, während Benji auch hier im TS war, aber er hat sich an irgendwas anderes gespielt oder irgendwas im Stream vorbereitet. Und wir haben nichts anderes gemacht, als uns einfach den Stream anzugucken und die ganze Zeit haben wir nur durchgängig gelacht, bis Benji überhaupt nichts mehr gesagt hat. Das war so herrlich, der Tag. Müssen wir eigentlich mal wiederholen. Aber leider fällt der ja nicht mehr so oft. Der Death Counter ist leider abgestürzt bei 200 Toten. Ich habe keine Ahnung. Nee, das muss schon irgendwie 300 plus gewesen sein. Irgendwie Ja. sowas, Okay, ja. 300 plus. Auf jeden Fall, er stellt sich eigentlich gar nicht so doof an. Also wir hatten schon gedacht, beim ersten Boss über 200 Mal, ist aber nur 20 Mal geworden. Der ersten Boss hat er auch im First Try gemacht. Nee. Nee, im Second Try, aber First Try, da wusstest du nicht, dass da der Boss kommt und hast dich so gesagt, bist dann total erschrocken, bist dann einfach nur, hast einfach nur Scheiße über die Bomben daneben geworfen, bist dann eh nicht verreckt, aber so gesagt, beim vorbereitenden ersten Mal hast du ihn dann aber direkt gekillt. Ja. Also, ne? Gut, Klatsch. April. Ich wollte eigentlich noch was Oh, zu sorry, ja. Bloodborne sagen. Sorry. Dann mach Nämlich mal. finde ich es jetzt extrem schade, dass bei uns sich das Spiel so komisch verglitscht hat, dass die Bosse alle einfacher sind und ihren heftigen Shit nicht machen. Auch, ich habe ja jetzt viele andere Let's Plays auch geguckt. Und auch die normalen Viecher sind eigentlich größtenteils viel heftiger, als sie bei uns waren. Also das ist schon schade. Du Warte, kennst ja warte. hier dieses vor der Spinne, also vor Rom. Da Ja. ist doch dieser Typ da, dieses riesige Maul, einfach nur. Ja. Und das macht eigentlich die ganze Zeit auch noch so Kotzangriffe und schießt Scheiße auf dich und das hat es bei uns überhaupt nicht gemacht. Richtig, das stimmt. War das nicht irgendwie, dass dieser Glitch anfängt, wenn man das Spiel irgendwie für so einen halben Tag schon laufen Genau, lässt? genau. Und wir haben das halt ja immer nur in Standby gemacht und dann die PlayStation ruhen lassen. Genau. Ja gut, dann ist klar, dass es sich irgendwann Ja, aber quasi so. wir wussten es ja nicht. Richtig. Das war ja dann echt erst, als wir fertig waren, kam ja plus dann die Info. Genau. Ja, ich hab's Doof dann, gelaufen. als ich wieder zu Hause war, habe ich es dir dann gesagt. Genau. Okay. Das finde ich halt richtig schade, weil sonst wäre es noch deutlich fordernder gewesen. Immer noch besser als dieser eine Boss, der dann seinen komischen AOE-Angriff gespammt hat, dieser Magier, der abhaut. Alter, der war so assi. Naja. April. April? Nee, April, ja, noch nicht April April. und so. Ich habe hier noch was Noch nicht notiert, April. zwei Sachen, die ich ganz kurz anspreche. Habe ich hier mal markiert als unwichtig nebenbei. Muss man ja erwähnen, ist ein AAA-Titel. Battlefield Hardline ist rausgekommen im März. Ach, das war im März. Hey. Okay, hat man das auch geregelt? Du, los. Nee, muss man glaube ich nicht zu so sagen. Ne? Battlefield, wie man es kennt, nee, eigentlich wie man es nicht kennt, sondern du bist jetzt in der Stadt. So gesagt, Polizisten gegen Terroristen fighten sich in kleineren Maps, städtischen Maps, Gebäude stürzen ein, bla bla bla, bla, kennt man ja über alles. Klingt nach Counter-Strike. Sicher, dass du nicht über CS redest. Genau. Nee. ich bin mir, ja, hört sich wirklich so an. Aber was auch noch gekommen ist, was ich gerne noch ansprechen möchte, was jetzt wahrscheinlich Lolli jetzt oder Agel einfach mal aus den Ohren Blut rauskommt, ist Projekt Ukulele wurde, oder Ukulele wurde angekündigt. Warum soll mich das ankotzen? Das ist weil ich da, weiß dir schon, so oft habe ich es ja schon in die Ohren schon reingesprochen und alles drum und dran. Okay, bevor du jetzt aber gerade damit anfängst, das hatte ich ganz vergessen, wo du es gerade erwähnt hast. Ich habe letztens erst vor ein paar Tagen 8-Bit-Remixes von diesem einen Stück, was schon bekannt ist, gefunden. Das kann ich dir gerne mal verlinken. Ah, die habe ich auch schon gehört. Die kamen auf Twitter. Die sind okay. Richtig toll, ne? Keine Ahnung, ich habe sie mir nicht angehört, weil mich das Spiel überhaupt nicht irgendwie anspricht. Also, Projekt Ukulele, oder wie man Ukulele auf Englisch ausspricht, da kann Arget mir aushelfen. Aber jetzt bitte in die, bitte ins Mikrofon. Keine Ahnung, ich hätte jetzt eher gedacht Ukulele oder so. Hätte ich auch gedacht, irgendwie sowas. Ja, Ukulele ist der, ja, okay, ja, stimmt, egal. Ist der geistige Nachfolger zu Banjo und Kazooie. Warum jetzt so gesagt auch das Internet zu der Zeit, als es angekündigt, in Hohn runtergekommen ist, es ist eben ein Spiel von Rareware. Ich hoffe, das ist auch richtig ausgesprochen. Also Raresoft, Rareware. Ex-Rareware-Mitarbeiter. Ja, Ex-Rareware. Oh Gott, schwieriges Wort. Es sind eben die kreativen Köpfe, die unter anderem die verantwortlich waren für die Donkey Kong Country Reihe und eben für Banjo-Kazooie über 007 GoldenEye und. Also Conker's Bad Fur Day muss man erwähnen. Conker's Bad Fur Day, das Bad darf Fur man Day. Nicht ja. vergessen. I'm Mighty Pooh. Okay, haben wir das auch geregelt. Es sind eben, es ist die N64-Ära, das sind alle Spiele, die zwischen, lass mich jetzt nicht lügen, 93, wobei SNES, ach, ist ja noch älter, sagen wir mal, zwischen 90 und 2002 rausgekommen sind. Also alles für ältere Leute. Also für meine Jugend. Besonders jetzt Banjo-Kazooie hat mich dann eben sehr, ja, hart getroffen, dass da auch, okay, es gab Nachfolger, war aber nicht von den gleichen Leuten, also Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, was für die Xbox rauskam, aber es ist eben für mich ein Spiel, weil ich habe das eben sehr stark verbunden, weil ich es mit meinem Vater immer früher gespielt habe. Was waren die ersten Spiele, die ich mit meinem Vater so gesagt gespielt habe auf dem N64? Und ist für mich wirklich ein Meilenstein gewesen damals, weil auch so Geschichten immer zu hören waren. Zum Beispiel, da war zum Beispiel, weil das ein britisches Entwicklerteam gewesen, dass Nintendo, also oder verantwortlich von Nintendo, nach dahin gefahren sind und haben gesagt, oh Scheiße, oder die haben es nicht gesagt, die haben sich das gedacht, oh Scheiße, dieses Spiel ist besser als Mario 64 und sind dann einfach mal, haben dann ein bisschen gesagt, oh, ne, kann das nicht ein bisschen blöd werden? Und dann kamen ja auch noch so Spiele wie oder das Spiel Diddy Kong Racing, was dann eben eins der ersten Rennspiele war, was eine Story hatte. Und Collectibles. Ja, gut, Fun, ja, und Bossfights. Hashtag Rareware Collectibles. Ja, und Bossfights, ne? Also es war ein Rennspiel. Es war halt ein Funracer, die können sich sowas erlauben, finde ich. Richtig. Und das wurde eben angekündigt zur Karnevalszeit im März und ja, dazu gibt's über Mai nochmal ein bisschen mehr. Yay! Ja, hey, und das Motto vom 1. April, so gesagt, ist der Brotmonat. Fangen wir erstmal an mit einem remasterten Spiel für die PS4. Und zwar ist es Dark Souls 2, die Scholar of the First Sin Edition. Das hast du wirklich mit reingenommen? Ja, weil das ja auch mitkam im April. Dark Souls 2 wurde für die PS4 nochmal neu aufgelegt? Ja. Ja, es wurde auch nochmal im Januar oder Februar nochmal für den PC und Steam nochmal neu aufgelegt. Deswegen habe ich das einfach übersprungen. Deswegen ist mir das egal. Aber es kam für die PS4 und es ist nämlich insofern für uns interessant, damit wir das Spiel ja auch auf der PS4 spielen können. Deswegen habe ich das einfach mit drin. Ich wollte es bloß mal erwähnen. Und natürlich am Anfang April Xenoblade Chronicles für den 3DS. Was ich mir übrigens auch noch kaufen muss. Das muss ich mir auch noch holen. Habe ich die ganze Zeit noch rumliegen auf meiner Kaufenliste. Was man ja auch noch sagen muss, dass der New 3DS auch noch rausgekommen ist. Na, ist der ja kann auch mit. Ja. Na, darf man auch noch erwähnen. Habe ich mir aber auch aufgeschrieben. Genau. Ja, was ist Xenoblade, fucking Goa Plains. Richtig. Ja, ich freue mich schon so auf Xenoblade, hier X. Oh, das wird so super. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, und der View-Titel. Was natürlich auch noch kam, war Dead or Alive 5, yay! Moment, Dead or Alive ist doch... Hoops. Nein, Dead or Alive ist doch normalerweise ein Fighter gewesen, oder nicht? Ja. Ja, das ist der Boobs-Fighter. Ja, das ist... Nein, das ist einfach so ein Fall von Best Known for the Fanservice, was ich richtig gerade finde. Ja, tatsächlich. Also, meiner Meinung nach hatte es ein besseres Kampfsystem gehabt als Tekken. Und ist dann aber durch Extreme so runtergekommen vom Niveau. Man muss ja auch sagen, dass auch die Entwickler mal sowas gesagt haben in der zur Presse von wegen, ihr bösen PC-Spieler, wenn ihr nicht aufhört, dafür Mod zu entwickeln, wird das letzte Dead or Alive sein, was ihr hier gesehen habt. Ja, was sehr lächerlich war, meiner Meinung nach. Egal. Ja, Brotmonat. Ja. Worum habe ich den Brotmonat genannt? Was kam raus? I am Bread für die Konsolen. Wait, I am Bread ist für... Ich bin gerade ernsthaft für überlegen, ob ich mir das nicht echt mal geben sollte. I am Bread ist ein cooles Spiel. Besser gesagt, es ist einfach nur so Brain Dead, aber ich fand das so genial, als ich das gesehen habe. I am Bread, muss man dazu sagen, kam in diesem Monat in den Goldstatus. Also es gab es ja schon vorher im Early Access von Steam und kam im April in den Goldstatus und wurde ja dann auch gleichzeitig auf den Konsolen released von namhaften Konsolen. Ich weiß gar nicht, wo überall. Ich glaube, auf allen Konsolen. Also, ich weiß gar nicht. Ihren kleinen Stores und alles drum und dran. Ich glaube, PS4 glaube ich nicht. Zumindest habe ich es da nicht gesehen. PS4 hat zu viel Gehirnleistung, um Braindead zu enden. Das könnte sein, dass ich. Warum ich I Am Bread jetzt hier in dem Monat nochmal direkt auf Platz 1 zugesagt nochmal gekürt habe, ist, weil das ist das einzige Spiel, was ich kenne, was ein Konsolen-Release von der PC Early Access Version bekommt, welches den zweiten Internet-Hype sozusagen nacheinander bekommt. Weil es wurde Early Access für Steam, es wurde vom Internet hoch und runter gespielt, es gab tausende von YouTube-Videos, alles drum dran, Twitter ging ab. Ne? Und dann kommt es nochmal ein halbes Jahr später nochmal für die Konsolen in der Goldversion raus und da geht das gleiche schon wieder von vorne los. Ganz Internet, ganz YouTube, hoch und runter, I am Bread, ne? Ob es jetzt der Gronkh ist, ob es der Zombie ist, die haben es alle runtergespielt. Ja, das, also, ist halt diese, das sind halt die Leute, die schon ihren Spaß mit dem Goat Simulator hatten. Wobei, man muss ja noch dazu kommen, I am Bread hat I Am Bread hat sogar Mehrspielermodus mittlerweile. Oh, wow. Wow, zu zweit können wir als Brot durch die Wohnung laufen. Yay! Richtig. Ich laufe als Brot. Springen. Achso, springen, ja, Entschuldigung. Nicht nur durch die Wohnung, sondern in den Toaster. Ach ja, den Toaster, genau, hinein. In den Toaster. Und, was genauso Brot ist, also so brotschwer, nenne ich das jetzt mal, ist auch Titan Souls, was im April rausgekommen ist. Richtig, Titan Souls, eines, also neben Hotline Miami 2, das Indie-Spiel aktuell des Jahres für mich. Ja, du hast Ori and the Blind Forest noch nicht gespielt. Habe ich noch nicht gespielt, aber deswegen kann ich es ja noch nicht sagen. Deswegen sage ich auch für mich. Richtig. Titan Souls, was soll man dazu sagen, ist der berühmte Dark Souls, Demon Souls, Shadow of the Colossus Crossover, sage ich mal, in 2D-Ansicht. Und es ist eigentlich im Prinzip so Legend of Zelda Bossfight über The Legend of Zelda Bossfight zum The Legend of Zelda Bossfight. Ja, Zelda Bossfight the Game. Richtig. Das Ding ist das Besondere, dass der Boss plus ein Leben hat, das heißt, ein Hit killt ihn, und du selber auch plus ein Leben. Ein Hit killt dich. Aber du hast auch nur einen Schuss. Das und muss du hast auch mal nur sagen. Einen Pfeil, muss man dazu sagen. Nicht einen Schuss, nur ja, einen Pfeil. Ja, genau. Und es hat das System im Prinzip, dass du deinen Pfeil zurückholen kannst, was du auch bei speziellen Bossen ausnutzen musst, tatsächlich, um sie zu besiegen. Weil die zum Beispiel, kann man ja mal erwähnen, ihren Schwachpunkt sozusagen am Rücken haben, ohne genau. zu viel zu verraten. Genau. Absolut gut. Ich hatte es damals schon, als es letztes Jahr auf der E3 von Sony angekündigt wurde, schon so gehypt. Und jetzt kam es kurz vor der neuen E3 raus, wo wir später auch nochmal ganz kurz zukommen, wo ich mich einfach verdammt drauf freue. Also, was, beziehungsweise drauf gefreut habe, trifft es eher nicht drauf freue, weil es ja schon draußen ist, klar. Ja. Und noch namenswert, was man noch erwähnen sollte, es kam ja auch GTA 5 PC endlich raus, nach der vierten... Langen Wartezeit. ...vierten Verschiebung oder so des eigentlichen Spiels, weil sie nämlich keine nervlichen, also die Story dahinter ist, sie wollten keinen nervlichen Kopierschutz haben, aber dennoch das Spiel so kopiergeschützt, dass es nicht so einfach zu cracken ist. Hat natürlich den Grund, weil es GTA 5 ist, hat natürlich den Grund, weil GTA so oft gecrackt wird. Und ich kenne mich jetzt in der Szene in bezüglich zu GTA 5 nicht so aus, aber ich glaube, dass es tatsächlich einen Monat gedauert hat, bis sie so weit waren, das Spiel gecrackt zu kriegen. Das ist für eine Cracker-Szene echt lang. Also wirklich verdammt lang. Ja, auf jeden Fall sind das die zwei Spiele, die ich noch drin habe. Eins habe ich noch, das ist Kerbal Space Program. Spiele ich aktuell, beziehungsweise fange aktuell an. Nette Idee dahinter, aber ja, groß weiter dazu erwähnen wollte ich nichts. Ja, so. Was ich auch noch benennen würde, ist, ohne das jetzt wirklich großartig jetzt zu besprechen, Mortal Kombat X. Mortal Kombat eben, ne? Eben. In HD. Ja. Fatalities. Gleiche Kämpfer. Mortal Kombat. Es ist halt, ja. Es ist halt ein 2D-Fighter. Viel mehr halt als Balancing-Patches kommt da meistens nicht. Eben. Richtig. Und ein bisschen Grafik-Patches. Wobei Mortal Kombat wurde ja auch von sehr vielen Leuten auch gehypt und hoch und runter auf Twitch wiedergegeben, weil eben der Content so brutal war, dass YouTube jeden einzelnen Content davon so gesagt bestraft hat. Wobei man ja so. Immerhin sagen muss, Mortal Kombat hat uns ja quasi die Rating-Boards beschert damals. Ja, okay. Richtig. Ja. Da war ein Spiel in diesem Monat. Das ist aber auch schon das letzte auf meiner Liste, weil der April war ein bisschen arm, fand ich. Oder ich habe mich nicht gut genug informiert. Nee, es kommt eigentlich ganz darauf an, wo man schaut. Richtig. Also das Spiel, worauf ich mich am meisten gefreut habe für die Konsole, ist Crypt of the Necrodancer. Stimmt, das kam auch noch im April. Ja, oder besser gesagt, ist jetzt offiziell aus dem Early Access raus. Ist offiziell ja, Goldstatus, genau. Richtig, Goldstatus, aber es gab eben auch eine Konsolenfassung. Es gibt eine Konsole. What the fuck? Wieso weiß ich sowas nicht? Warum gibt es denn da eine Konsolenfassung? Oder? Also nicht auf der PS3 und PS4 zumindest nicht. Moment. Ja, von GameCube Kommando, rausgebracht. Kommando zurück. Ich habe mich. Kommando zurück. Mit der Veröffentlichung wurde eine Konsolenfassung angekündigt. Richtig, Entschuldigung. Richtig. Ah, okay. Sorry. Ja, halt. Ja, sorry. Ich habe mich zwar informiert, aber wahrscheinlich nicht gut genug. Auf jeden Fall Crypt of the Necrodancer. Das möchte ich ein bisschen eingehen, weil dieses Spielprinzip dahinter sowas von awesome ist. Es ist einfach nur super funny. Du kannst es immer spielen. Es ist auch super. Möchte da jemand drauf eingehen? Genauer, weil ich habe davon überhaupt nichts, weiß überhaupt nichts darüber. Das ist halt so wie Binding of Isaac, nur mit dem Gameplay-Prinzip, dass du dich immer im Takt der Musik bewegen musst, um das mal ganz grob zu erklären. Rhythmusspiel, Rhythmus Binding of Isaac, wenn du es genau nimmst, im Prinzip. Und also ich hype das Spiel auch in den Boden hinein, muss ich echt sagen. In den Himmel eher, weil andersrum wäre ja schlecht. in den Boden macht ja schon Sinn, wenn man die Story bedenkt. Ja gut, das okay. macht auch Sinn, tatsächlich. Es ist einfach als Musikliebhaber. Allein das Thema, dass du eigene Musik einfügen kannst und zu dieser eigenen Musik im Prinzip das Spiel spielen kannst, allein das macht es eigentlich schon so unbeschreibbar gut. Mir hat es ja schon gereicht, dass der Soundtrack vom Danny Baranowski ist. Wem der Name jetzt nichts sagt, der hat auch den Soundtrack zu Isaac, Super Meat Boy und so gemacht. Ah, okay. Sascha, und um das Spielprinzip dir noch ein bisschen näher zu legen, so mehr Beats pro Second, Beats pro Minute, Entschuldigung, Beats pro Minute du hast, desto schwieriger wird das Spiel. Zwangsläufig. Ja, was heißt schwieriger? Du musst einfach nur schneller reagieren. Richtig. Aber ist ja eben so. Das heißt, machst du Wupp-Wupp-Musik, ne? Dann macht auch der Necrodancer Wupp-Wupp. Was heißt der Necrodancer? Du weißt schon, dass der Necrodancer ja der Final Boss ist. Richtig. Deswegen ja Crypt of the Necrodancer. Ah, ja, ja, sorry, ja, aber ich. Ja, stimmt, hab ich gerade nicht über nachgedacht. Hat er nicht mal. Auf jeden Fall dein Mannequin macht dann Wupp, Wupp, Wupp zu deiner Wupp, Wupp, Wupp Musik. Ja, ja, die gute Cadence. Das muss man ja auch dazu sagen, irgendwie alles und jeder hat irgendwie ein Musikwortspiel im Namen. Ja, ja. Weil wir haben solche, wir haben halt solche Charakter wie Cadence, Area, Melody. Tidim. So, das war auch schon für mich mit dem April. Für das mich war es auch mit dem April. Ja. Was? Für dich nicht? Für mich war es auch mit dem April. Achso. Okay, dann würde ich jetzt gerne den Mai anschlagen. Das, ja, das ist der Monat der wilden Jagd. Ihr wisst schon, dass ich immer noch da bin. Nein, achso, ich wollte gerade sagen, lass ja mal Agit hier noch ein bisschen mit. Sorry, Agit hat noch was. Ja, was heißt, ich hab noch was. Der April war für mich, nachdem du ja quasi jeden hier schon so ein bisschen getaggt hast, April war für mich quasi so der Monat des Ostens, weil ich dann also die Möglichkeit hatte, zwei japanische Spiele zu spielen, die ich ja schon öfter angeschnitten habe. Oh einmal, ja. Schneid sie doch trotzdem nochmal an. Spaß in der Woche. Ja, bitte. Tu sie rein. Alles klar, also Super Robot Wars, was jetzt natürlich keinem was sagen wird, der das nicht kennt. Wo quasi jetzt die eine Timeline, die sie die letzten, ich glaube, 4 Jahre am Laufen hatten, jetzt offiziell zu Ende gegangen ist. Also, man könnte ja dazu sagen, Super Robot Wars ist für die Leute, die das nicht kennt, Transformers nur ein Gut. Was heißt Transformers? Das ist eigentlich schon wieder fast eine Beleidigung. Eigentlich wollte ich gerade sagen. Also, es ist einfach so, stell dir vor, du hast quasi so Marvel-Superhelden, DC-Superhelden, welche Comic gibt's noch? Ja, das war's Marvel und DC reicht eigentlich. Ja, Marvel und DC quasi das alle war's Superhelden. Auch schon. Ja. Also quasi alle Superhelden in einem Crossover mit ihren ganzen Plots auch vermischt. Also nicht nur die Charaktere, sondern wirklich auch die einzelnen Storylines von denen. Und das muss man sich jetzt halt einfach nur als Strategie-Rollenspiel vorstellen, aller Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, Advance Wars. Aller Fire Emblem? Mhm. Ja, aber muss halt so sagen, dass das natürlich auch so Mechas sind, also Ja gut, der Name sagt's ja schon, das sind halt Robots, und zwar halt nicht nur irgendwelche, sondern in dem Fall quasi so Super Robots. Ja, Super Robots. Ja, Super Robots. Super. Super Robots ist schon so ein gewisses Genre, beziehungsweise eine gewisse Stilrichtung. Es sind dann halt mehr diese eher idealistischen Letzte-Hoffnungen der Menschheit, also wie im Power Rangers was sagt, quasi so dieser Megazord. Das muss man sich jetzt quasi als einfach nur als Serie vorstellen. Diese Megazords-Fight. Aber und diese Megazords-Fights waren einfach immer noch schlecht. Ja, aber du musst sie dir halt jetzt quasi in gut vorstellen als Serie. Und es sind halt nicht nur irgendwelche Serien, sondern es ist quasi überall alles, was mal ein Robo-Anime war. Also wirklich von den damals, also es geht bis zurück in die 70er, bis halt. Na gut, die Zwei-Jahres-Regel ist mehr so ein Mythos. Also manche, es hält sich irgendwie immer dieses Gerücht von wegen alles, was in den letzten 2 Jahren zu Ende gegangen ist, kommt erstmal nicht vor, aber das wurde auch schon öfter widerlegt. Aber so viel dazu. Wie gesagt, ist jetzt erstmal die Timeline zu Ende gegangen. Okay. Mit einem relativ bombastischen Finale auch. Gut, und das zweite, womit ich ja dann Benji so ein bisschen angefixt habe. Ah, ja, sind die 4 Bitches kommen jetzt. Ey, nimm das zurück, ganz ehrlich. Nein, sorry. Also, worauf ich hinaus will. Bitch ist doch nur, weil es ein anderes Wort für Mädchen ist. Richtig. Ja, ja. Also, worauf ich hinaus will, ist eben die Hyper Dimension Neptunia Hyper Collection. Also, diese Dreifachbox von den 3 PS3-Teilen, die im Original Hyper 2 und Victory. Genau, all the Hyper. Hype is real. Quasi. Ja, das ist schlecht. Ganz so ernst, dieser Wortwitz war so schlecht, dass ich schon lustig war. Dankeschön. Ich bin immer relativ am improvisieren, was meine Witze angeht. Ja, der kommt trocken, aber feucht. Gut, ich meine, was soll ich jetzt quasi noch dazu sagen, was ich in dieser Gruppe noch nicht gesagt habe? Das ja, sind das eben die Konsolen der letzten Generation, also halt die Xbox 360, die PS3, die Wii und halt die nicht released Sega Neptune als süße Anime-Grills. Grills. Ja, wenn wir hier schon im Internet sind, sollte man auch Internet-Jargon verwenden. Ja. Ja, genau. Richtig! Mit halt Tonnen an Videospielhumor und Anspielungen und Cameos, die eigentlich keine Cameos sind, weil sie schon so offensichtlich sind. Was ist ein Cameo? Ein Cameo ist meistens, wenn du halt irgendwie so ein Gastauftritt von irgendeinem Charakter hast, der nicht im Fokus ist, also quasi so im Hintergrund einfach. Das ist, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Superman-Film hast und dann läuft in irgendeiner Szene einfach mal Batman durch oder so. So muss Batman vs. Superman! Entschuldigung. Ja gut, das war jetzt keiner Zufall. Das war bei den Superman-Filmen, beim Spielen war es immer so toll. Ja. Und jetzt habe ich meinen Faden kurz verloren. Ja, schon wieder. Ja, dankeschön. Na genau. Also so ein Beispiel für so ein Cameo ist eben dann mal ein NPC, der einfach mal buchstäblich Player 2 heißt und dann nur grün trägt und einen Schnauzbart hat. Wer könnte das sein? Ja, ihr seht, auf sowas läuft es hinaus. Ja, super. Also ich kann es echt nur empfehlen. Und wer halt keine PS3 hat, die 3 Teile haben wir jetzt so nach und nach, hatten sie ja so Remakes auf der Vita, die jetzt auf Steam kommen. Genau. Der 4. Teil ist jetzt quasi in Japan auf der PS4 schon draußen. Das ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis der rauskommt. Den wird man dann bestimmt irgendwann mal bei mir sehen, kann ich mir vorstellen. Zumindest den ersten Teil. Genau. Genau, das und dann war jetzt quasi für mich auch schon der April. Richtig, das war der April. Okay, Mai. Mai. Wie angekündigt, ja, für mich ist es der wilde Jagdmonat. Und weil das jetzt eigentlich nur irgendwie so klingt, als hätte ich jetzt nur ein Spiel auf der Liste stehen, stimmt aber nicht. Ich lese es mal alle vor, weil die haben alles was mit Jagen zu tun. Das ist nämlich dann Project Cars, du jagst deine Mitspieler. Du hast Platoon, du jagst deine Mitspieler. Du hast Magic 2, du jagst deine Mitspieler. Und The Witcher 3 Wild Hunt natürlich. Na gut, Magic 2 jagst du jetzt nicht wirklich deine Mitspieler. Das ist einfach nur dieser Trollfaktor. Du machst nichts anderes, als nur deine Mitspieler zu jagen. Und ja, das ist dann irgendwie nur, dich dem Schneckentempo der Story zu nähern. Ja, wie gesagt, das ist dieser Trollfaktor. Ja, genau. Okay, ich habe aber noch zwei wesentlich andere Spiele, die vielleicht in unserer Gruppe mehr Anklang finden als The Witcher und Magica und andere. Nämlich Final Fantasy 4, der After Years, hat jetzt endlich einen PC-Release-Port, besser gesagt, gekriegt. PC-Port. Final Fantasy. Nein, noch nicht mal wegen dem PC-Port, sondern weil es einfach nur diese eklige DS 3D-Engine ist. Die das wollte ich gerade sagen. Finde. Das wollte ich gerade sagen. Also die hässliche 3D-Engine von dem DS hatten sie jetzt genommen, dort After Years drüber geblinkelt. Wobei der Port auch nicht neu ist. Es ist einfach nur ein Port von der Smartphone-Version. Also den gibt es auch schon länger für iPhone und Android-Handys. Gut, das ist mir neu tatsächlich. Ist aber schön, dass er jetzt auch auf dem PC landet, daher die ganzen alten Spiele mittlerweile auch auf dem PC landen. Ganz kurz, bevor du noch drauf eingehst, mir fällt gerade ein, wie meta das ist, dass der 3D-Port für Smartphones war, weil der After Years war original in Japan only ja auch so ein Handy-Episodic-Game. Also, um das kurz aufzurollen, das war halt ein Episodic-Game, erst Japan-Handys, dann kam WiiWare kam dann international raus. Dann gab es diese Collection auf der PSP, wo halt 4 und der After Years einmal komplett gebundelt war in so quasi HD. Und jetzt eben der Port auf Steam. Genau. Und ein zweites Spiel, was also noch wichtiger ist beinahe, wo aber alle Fans ein bisschen sauer waren auf Square, ist Final Fantasy X-X2, der HD-Port für die PS4. Die Story dahinter, dass die Fans ein bisschen sauer waren, ist eigentlich der, dass Square gemeint hat, also die Fans hatten gefragt, so, kommt ein PS4-Port. Wir wollen uns nämlich für die PS4 das Spiel holen, nicht für die PS3. Und Square meinte so eiskalt damals, nein. Also das war tatsächlich eine offizielle Pressemitteilung von Square, dass es keinerlei Pläne gibt, die 10 und 10.2 HD-Box noch für die PS4 rauszubringen. Und dieses gleiche Statement gab es ja auch für die Kingdom Hearts-Boxen. Wobei ich mir aber beinahe sicher bin, dass das jetzt schon ein Zeichen ist, dass die Kingdom Hearts-Boxen auch noch kommen. Hoffentlich. Aber da warten wir einfach mal ab. Genau. Kurz zu den Neuerungen. Also es gibt keine Neuerungen. Ja, eine gibt es. Du kannst in der 10 zumindest aussuchen, welchen Soundtrack du jetzt haben willst. Gut, das ist eine Neuerung. Aber das Ding ist eigentlich, dass sie die Grafik nochmal aufpoliert haben. Von allen Dingen, also ich sage mal, bis auf 20% der NPCs, hatten sie die komplette Grafik von allen Models und Texturen nochmal so aufgearbeitet, dass man es jetzt in super flüssigen 1080p sehen kann. Und oh mein Gott, also wer es bei mir noch nicht gesehen hat, sollte sich vielleicht mal, vielleicht ist das Streamer noch erhältlich, das war im Final Fantasy 14 Stream von Sonntag, dem Schlag mich tot, ich glaube dem, gib mir zwei Sekunden, vom Sonntag, dem 17. Wobei das natürlich im Stream wahrscheinlich nicht ganz so gut rüberkommt. Ich kann mir vorstellen. Eventuell sollte man da sich wirklich mal ein bisschen bei YouTube. Aber natürlich, Twitch oder, bei Benji ist immer Priorität. Oder ihr guckt bei YouTube, das ist mir auch scheißegal, aber guckt es euch an und es sieht echt so verdammt gut aus. Also, ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, bis jetzt der beste HD-Port, den ich bis jetzt gesehen habe. Meiner Meinung nach. Aber egal. Zumindest haben sie sich ein bisschen mehr Mühe reingesteckt als der Port von Type Zero von PSP zu PS4. Das stimmt. Der wo war sehr, ja. Wo sie ja in der amerikanischen Version nicht. Noch nicht mal irgendwie an den Mouthflaps gearbeitet haben. Sind in die Mundbewegungen 1:1 einfach aus Japan übernommen. Genau, dann kam The Witcher 3. Ein Spiel, auf das ich sehr lange. Wobei, ich würde erstmal mit Project Cars anfangen. Weil okay, mach erstmal Project Cars, das weiß ich, da kann ich nämlich nichts zu sagen. Mach erstmal. Okay, Project Cars ist das Rennspiel für die PS4, was so oft, also was für Release der PS4 angekündigt worden ist und jetzt bis auf letzte Woche oder vor 2 Wochen verschoben worden ist. Und das muss schon was heißen. Project Cars ist eine Rennsimulation der Extraklasse. Kann man ruhig sagen. Also das Warten, könnte man eiskalt sagen, hat sich wirklich gelohnt. Wobei, die KI ist ein bisschen dumm. muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst nämlich, wenn du im Multiplayer spielst, abgesehen natürlich vom Singleplayer, da ist dann eben dieses, es gibt verschiedene Rennklassen, du kannst dich dann da pro Rennklasse kannst dich dann hocharbeiten von Rennklasse zu Rennklasse oder du fängst eben mit einer höheren Rennklasse an und spielst dann einfach frei. Ist ja erstmal uninteressant, aber im Multiplayer ist es nämlich so, dass du kannst, bei dem Rennspiel kannst du alles einstellen. Du kannst Runden einstellen, du kannst alles einstellen, also Runden einstellen ist jetzt... Ich wollte gerade sagen, wow, Runden! Ich meine, du kannst wirklich jeden Rennmodus freischalten. Du hast unzählige Strecken, die alle originalgetreu da sind, ob es jetzt der Hockenheim ist oder der Nürburgring. Jetzt immer, um es im deutschen Gebiet zu bleiben. Es ist so, also man kann es wirklich so spielen. Also normalerweise würde ich jetzt, wenn ich jetzt eine PS4, also wenn jeder von uns eine PS4 hätte, würde ich jetzt wirklich sagen, lass uns das einfach spielen, einfach ein paar Aufnahmen machen, bei YouTube, bei Twitch hochladen. Wir haben unseren Spaß, die Leute könnten es sehen. Es sieht super aus, macht Spaß. Nur um jetzt nochmal auf die KI zurückzubekommen, ich habe jetzt zwei Videos gesehen, da haben die Formel 1 Rennen gemacht, ne, mit realistischen Schäden, aber ohne Motorschaden, ne? Weil du kannst das wirklich so einstellen, wenn du den Motor überhitzt, kann er einfach mal platzen. So realistisch ist das. Also es ist wirklich eine sehr realistische Motorsport-Simulation. Und aber die KI ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dem schlechten Spiel Formel 1 2014 oder 2015, was jetzt noch nächsten Monat rauskommt, weil das einfach nur scheiß programmiert ist, aber können wir später nochmal drüber reden. Ist es nämlich so, dass die KI wirklich so doof ist und sich gar nicht verhält wie Formel-1-Fahrer oder wie ein Rennfahrer. Das Einzige, wo du KI wirklich benutzen kannst, sind bei den niedrigen Rennklassen, wenn es da nicht so geht. Weil die versuchen einfach nur, ob jetzt 32 KIs auf einer Map sind, ne? Die versuchen einfach nur die Ideallinie zu fahren und egal was dazu kommt, die rammen sich einfach alle zur Seite. Ist ein Problem generell der aktuellen Rennspiele. Das machen ganz viele. Das Problem auch bei Forza damals, als das neue Forza rauskam. Das stimmt. Wobei bei Grid hat das noch ein bisschen funktioniert, weil wie gesagt, Formel 1 konnte man das eigentlich auch gut spielen. Okay, dann halt mal ganz kurz den Gedanken. Da muss ich mal ganz kurz hier reinlinken. Aha, Wortwitz. Es gibt kein Rennspiel und es wird auch nie wieder ein Rennspiel geben, was so schlecht ist wie Big Rigs Over the Hills Racing oder wie das hieß. Okay, der Name sagt euch anscheinend schon, was? Ja. Gut, da brauche ich den Gedanken ja nicht weiter erläutern. Richtig. Ach, super. Also mir sagt's nichts. Ja. Okay, dann Sascha, ganz kurz. Das war ein Rennspiel, wo einfach mal Kollision nicht funktioniert hat. Du konntest im Rückwärtsgang endlos beschleunigen. Die KI ist einfach nie losgefahren, weil sie verbuggt war. Und wenn du es gepatcht hast, ist sie immer vor der Ziellinie angehalten, weil es keinen Code gab, falls die KI mal gewinnt. Und solche Sachen. Super. Danke. Also, Brödelcast kann ich jedem weiterempfehlen. Ne? Hier Pro-Platzierung, ich kriege das Geld zu Geld ja sowieso. Nee, ist wirklich ein Spiel, wo man sagt, wenn ihr eine PS4 habt und ihr wisst nicht, was ihr spielen sollt, weil das Spieleangebot auf der PS4 ist ja sowieso mehr als beschränkt. Mittlerweile jetzt nicht mehr, aber richtig gute Titel fehlen immer noch. Na. Das kommt ganz darauf an, was für Genres du magst. Also für mich ist zum Beispiel mittlerweile schon AAA-Titel in der Mache. Also für mich sind auch schon echt viele Spiele draußen, vor allen Dingen. Wo ich schon. Ja, ich rede jetzt nicht von dieser ganzen Remasters-Angelegenheit. Ja, ich weiß. Ich meine jetzt auch kein Remaster. Es kommt dann im nächsten Monat, in unserem nächsten Monat und auch im nächsten Monat, den wir behandeln, kommt ein Spiel, wofür ich mir allein schon die Next Gen gekauft hätte, wenn ich es mir bisher. Ja, aber hab. Nächsten Monat. Wir reden aber von diesem Monat. So, egal. Jetzt können wir gerne mal The Witcher 3, was wir ja letzte Woche Dienstag haben. Diese Woche sogar, ne? Diese Woche Dienstag. Diese Woche Dienstag. Dann sind wir ja schon bei der Halbzeit. Genau. Wir hatten es ja bei mir im Stream gesehen. Also da hat man es vielleicht auch nicht so gut gesehen. Aber, oh mein Gott, mehr brauche ich zu der Grafik nicht sagen. Das ist, also es vielleicht nicht einfach nur. Es ist im Prinzip so, diejenigen, die das Spiel noch nicht gesehen haben, ich möchte mal ganz kurz ein, was aus der ersten Cutscene sagen. Es ist so, du gehst auf einen Balkon und siehst dort einen Berg und ein Tal im Prinzip. Und das ist einfach nur so, von der Belichtung her, so gut gemacht. Ich kann dort einfach nichts mehr zu sagen. Es ist einfach, Spielprinzip gut, ist The Witcher im Batman-Kostüm, sage ich, nee, andersrum, ist Batman im The Witcher-Kostüm, im Prinzip das Batman-Kampfsystem, sage ich mal, ein bisschen wo kompliziert klingt, jetzt vielleicht ein bisschen negativ, aber halt ein bisschen komplexer gestaltet, sag ich mal. Und ja, sehr solides Spiel auf jeden Fall. Ich würde auch verstehen, dass einige Leute das zum Spiel des Jahres spielen würden. Für mich persönlich ist es nichts, also nicht Spiel des Jahres, Potenzial ist ein gutes Spiel, aber mich persönlich hypt es jetzt nicht so, dass ich sagen werde, oh mein Gott, okay, ohne dieses Spiel will ich nicht mehr leben und so. So viel dazu, meinerseits. Meinerseits war es auch schon, das ist gut zusammengefasst. Aber wie gesagt, es ist eben recht aktuell. Ich glaube jetzt, wenn ich jetzt ein Podcast-Zuhörer wäre, ich habe jetzt die Woche so viel von gelesen, ich glaube, so viel braucht man gar nicht dazu zu sagen. Dafür ist es einfach nur zu aktuell. Oder einfach mal letzte oder vorletzte Woche, je nachdem. Ja. Ja, stimmt, natürlich. Ja, wir sind hier, ne, falls zur Information, wir sind gerade am 21.05. Sollten wir vielleicht mal jedem Podcast davor sagen, schreibe ich mal direkt auf. Okay. Richtig, ne, das heißt, wenn ihr mal auf den Tacho guckt, ne, Podcast ist neu draußen, da steht dann irgendwie 26.09.2015, dann wisst ihr ja, ne, ist schon eine Weile her. Genau. Gut, jetzt sind wir an dem Punkt, wo eigentlich alle Spiele draußen sind bis jetzt. Jetzt kommen richtig, wir an den Punkt, also die wo wir angesprochen haben. Die wir angesprochen haben, natürlich. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir A spekulieren und B unsere Meinung zu dem jetzigen Material sagen. Wir sagen es nochmal, wir sind am 21. Mai. Gerade. Das heißt, das nächste Spiel, was ich jetzt noch raushau, Arcania, ist noch nicht draußen. Gut, zu Arcania kann man jetzt natürlich nicht sagen, es ist ein neues Spiel. Aber man kann halt noch nichts zu sagen, wie ist jetzt die Portierung und so. Und das ist eigentlich so das, worauf ich am meisten gespannt bin, weil Arcania an sich war ja eigentlich auch ein relativ gutes Spiel. Ist ja abgekapselt von der Gothic-Reihe, im Prinzip Gothic 4, sag ich mal. Weil es von den Gothic-Machern gemacht wurde und hat ja auch die Unterschrift Arcania Gothic, glaube ich. Und ist für ein Gothic jetzt nicht gut, sag ich mal, weil es eigentlich das Gothic-Thema zu 50% verfehlt. Na gut, Gothic nicht gut. Hustus 3. Ja, 3 ist für mich kein. Die 3 ist für mich kein Gothic. Trifft Gothic halt nur zu 50%, sag ich mal, und hat deswegen für mich, also ist auch ein sehr solides Rollenspiel, kann ich auch verstehen, dass da Leute Stunden reinstecken, aber sie hätten vielleicht die Bildunterschrift Gothic weglassen sollen, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht wollten sie nur klar machen, dass es ein Gothic-Spin-Off oder whatever genau. ist. Genau, kommt auch jetzt diesen Mai, und dann bin ich auch schon mit dem Mai durch, laut meiner Liste. Muss mich das jetzt auch schon? Wow. Ich muss jetzt sagen, also was jetzt so der Ausblick auf die Zukunft ausgeht, muss ich mich jetzt generell zurückhalten, weil ich da echt nur 2 Titel habe quasi. Von dem einen gibt es noch nicht mal wirklich ein Release-Datum. Ich würde gerne jetzt noch den Mai und den Juni habe ich jetzt da aufgeschrieben, als der Rest wird einfach als Quartal 3-4 einfach nur gekennzeichnet. Bei dir oder was? Also ich habe hier in meiner Liste was in August und so. Okay, dann Im Mai, ne? Dann erzähl mal noch was zum Mai. Ja, ich habe das wichtigste Spiel für 2 von uns, die 2 anderen sind leider jetzt hier im TS nicht anwesend, aber das wichtigste Spiel für uns jetzt erstmal in diesem Monat ist Splatoon, weil wir haben was vor. Und Splatoon ist ein Third-Person-Shooter auf der Wii U. Ist bestimmt schon draußen, kann ich mir vorstellen, zu dem Stream, dem Podcast-Release. Was deswegen sind deine Erwartungen, Benji, jetzt? Ich will da gar nichts zu sagen. Also ich habe zu Splatoon nur was zu E3 gesehen, so ein bisschen was. Ich verstehe das System, aber ich will noch nichts weiter zu sagen, weil ich mich einfach umhauen lassen will, tatsächlich. Ich habe es ja schon gespielt. Und dich jetzt unterbrechen zu wollen, ich dachte, du hättest deinen Satz beendet. Alles gut, ich hab meinen Satz schon beendet. Achso, okay. Ich habe es schon gespielt. Es gab ja mal diese Tech-Demo, so gesagt, aber was heißt Demo? Diesen Stresstest für die Server von Nintendo, wo du einfach mal so gesagt ein 3-minütiges Tutorial spielen musstest und dann konntest du direkt Multiplayer loslegen für eine Stunde. Also immer in Stunden-Etappen waren das gewesen. Und ich muss sagen, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber es liegt einfach daran, dass ich einfach null Shooter auf der Konsole spiele. Und ich werde jetzt sagen, wir werden zu viert richtig, richtig viel Spaß miteinander haben. Mehr will ich dazu nicht sagen. Und das ist wirklich eine Sache, worauf ich mich eben sehr freue, weil, wie gesagt, es wird ein 4-Spieler-Projekt sein. Es ist ein Fun-Shooter, ne, und einfach das Spielprinzip dahinter und ich möchte mich einfach auch in der sich ein bisschen überraschen lassen, so wie Benji eben gesagt hat, was eben das Spiel eben noch zeigt, außer das Team Deathmatch, so gesagt, was wir schon in der kleinen Beta schon antesten konnten. So. Okay. Juni? Ja, ich habe noch Magicka 2, wollte ich noch ansprechen. Achso, ja, Magicka 2, sorry. Habt ihr Magicka 1 schon gespielt? Ja, nein. Habe ich aber vor, wenn sich genug Leute finden lassen. Ich hab's ja. Und Magicka 2 könnte man natürlich dann direkt auch holen. Magicka 1 ist, ich beziehe das auf Magicka 1, wahrscheinlich 2 wird dann genauso sein, ist ein, ja, Sarkasmus-Spiel. Satire-Spiel, ja. Ja, Satire ohne Ende. Ich verweise nur mal auf das Achievement, dieses Magicka. Ja, oder... Worauf soll das nur eine Anspielung sein? 400. Oder ich verweise einfach mal auf den Zauber aus der 1 mit Absturz auf den Desktop. Ja gut, das war ja so ein Insider, weil das Spiel am Anfang so verbuggt war. Ja, wobei ich finde es trotzdem lustig, dass du einfach einen Zauber casten kannst, der einen verbündeten Freund auf den Desktop haut. Ja, es killt halt instant irgendwas random. Es kann auch mal zurück auf dich fallen, wenn du ganz viel Pech hast. Ja, du kriegst da einen Bluescreen und das Spiel stürzt ab. Super. Best cool. Spiel. Ach, schaut es dann wirklich ab, oder? Nein, ja, das ist dann einfach so eine Animation, wo der Gegner mit so einem Bluescreen einfach mal wegteleportiert wird. Richtig, aber wenn du das als Spieler bekommst, war es am Anfang möglich gewesen, also in der, sagen wir mal, in der 1.0-Fassung, nachdem so gesagt die Bugs weggefixt worden sind, dass du wirklich deinen Verbündeten auf den Desktop zurückschießen kannst. Und es gibt wirklich noch gequackte Versionen, die du dir besorgen kannst, wo das eben noch, wo das nicht geupdatet worden ist, welches du dann lokal spielen kannst, damit du dann eben immer noch das Feature hast, einfach mal just for the toll of LAN-Partys. Und Magicka 1 ist ein Spiel, das spielt man, kann man zu viert spielen oder auch alleine, ist ja egal. Aber zu viert ist es eben besonders lustig, weil du einfach zwischen Q, W, E, R, A, S, D, F, also 8 Tasten hast, wo dann eben 8 Elemente drauf sind und du kannst dann bis zu 3 Zauber miteinander kombinieren und es kommt bei jeder Kombination ein neuer Spell raus. Wobei es eigentlich und so einen Imba-Laser gab, finde ich, den man am Ende eigentlich immer nur gespammt hat, weil es einfach mal alles weggefetzt hat. Richtig, aber den musst du erstmal rausfinden und als Neuling ist es immer ein bisschen lustig und... Ich meine, der war zweimal Dampf, einmal Strom und dann die und dann das eine, dass du halt laserst. Ah ja, man konnte ja mit so 5 kombinieren. Ja, stimmt, du konntest nur 3 von einer Sorte miteinander kombinieren. Ach, so genau, ja genau. Ich weiß wieder, zweimal Dampf, zweimal Blitz und dann das Arkan-Element, damit es ein Laserbeam wird, so rum. Richtig. Es ist eben so, dass du bei dem Spiel durchgehend, was du auch nicht ausstellen kannst, Friendly Fire hast. Und es einfach mal jedes Spiel oder jeden Film, den sie gerade so im Sinn hatten, einfach mit auf die Schippe nimmt. Weil im ersten Gebiet gehst du einfach mal in den Wald und findest das Master Sword, was dann auch wirklich die Animation vom Master Sword macht, wenn du full life bist. Ja, so das Schwertbeam, du hast den Stab von Gandalf, der dann auch so ein Licht rausschießt. Shall not pass! Nee, nicht das, sondern im dritten Film, wo er auf diese Ebene reitet und dann einfach nur Licht aus seinem Stab macht. Dann hast du noch das Schwert Stöch, was einfach mal blau leuchtet, wenn Gegner in der Nähe sind. Ja, oder es gibt dann Excalibur mit Stein am Schwert. Genau, mit Stein, denn du bist ja nicht König Arthur. Da gibt's doch, das ist jetzt so ein Übersetzungsding, dann gab's noch das Knife of Counter-Striking, mit dem man einfach mal schneller läuft. Sascha, das müssen wir unbedingt in Berlin nehmen. Ja, was ist das Ziel von dem Spiel? Das Spiel hat einen Story-Modus. Achso, ja, okay. Es hat halt so einen riesigen Treffer. Und die beste Waffe immer noch ist die AK-47. Ja, genau. Nee, und wie ist das so aufgebaut, das Kampfsystem? Achso, so Diablo-mäßig so ein bisschen. Top-down, ja, also, so... Ja, du hast halt so eine Lass mich mal kurz erklären. Du hast so eine Diablo-Ansicht von schräg oben. Und das Spiel selber ist halt komplett in Realtime. Also du läufst halt da halt frei rum. Und die Sache ist halt, wie Philipp schon meinte, du hast eben so 8 Elemente, die du halt frei kombinieren kannst. Und je nachdem, wie du die kombinierst, hast du dann halt andere Zauber, weil... Kannst bis auf, also die Sachen, die offensichtlich nicht gehen, also zum Beispiel Eis und Feuer, kannst du jetzt nicht kombinieren. Nur nicht, dann kommt Wasser raus. Ja, aber Wasser ist selber auch schon ein Element. Aber halt so. Oder was zum Beispiel. aber ansonsten, also alles, was sich halt so logisch nicht gegenseitig ausschließt, kann man eigentlich kombinieren. Und du hast dann halt auch die entsprechenden Effekte. Also du kannst zum Beispiel Stein und das Heal-Element kombinieren und dann feuerst du einfach mal so einen Brocken ab, der einfach mal jeden heilt, den du damit triffst. Richtig. Hier, nimm Steinbuch voll gehalten. Was aber ja. auch da eben noch dazu kommt, ist eben sowas wie Nässe und Brandschaden. Also das heißt, wenn du jemanden mit Feuer ja, genau. triffst, ne, brennt er. Und dann kannst du ihn halt löschen. Wasserspell dann wieder löschen. Oder eben, wenn du einen nass gemacht hast, dass du dann mit einem Blitzschaden dann eben noch mehr Schaden drückst als macht Sinn. Normal. Oder und dann auch leicht paralysiert wirst. Oder einfrieren. Ja, oder du machst dich halt selber nass, versuchst dann Strom einzusetzen und machst dann Kurzschluss bei dir selber. Ja, genau. Also das muss man dazu sagen, man kann jedes Element, also ich meine auch wirklich jedes, kann man theoretisch auch auf sich selber casten. Zum Beispiel, wenn man halt, um sich halt selber zu healen oder sich halt selber zu löschen. Und das ist halt die Sache, wenn du jetzt nass bist, dann kannst du zum Beispiel keinen Strom benutzen. Muss ich erst mit Feuer löschen, so gesagt, selber. Weil du machst mit Rechtsklick ist so gesagt die Taste, dass du dich, dass die Zauber auf dich selber wirken. Kannst ja, genau, das muss man dazu sagen. Man hat, du kannst quasi einen Zauberspruch einfach nach vorne schießen. Du kannst eine Druckwelle um dich herum machen, so ein AOE-Effekt halt. Auf dich selber oder du kannst deine Waffe mit deinem Zauberspruch enchanten für einen Schlag. Das richtig. Sollte man vielleicht erwähnen. Okay. Weil du hast quasi, das ist für Computer, oder? Ja, PC, genau. Weil man muss dazu sagen, du hast nämlich immer zwei Waffen. Du hast einmal den Zauberstab, der halt deinen Zaubersprüchen passive Effekte gibt. Und du hast halt noch eine Melee-Waffe, die halt dann nochmal einen passiven Effekt nur für die Melee-Waffe hat. Wobei die Melee-Waffe, wie gesagt, auch mal gerne mal die AK-47 ist. Genau, weil die AK-47... Early bekommst. Ja, die ist halt, man muss nur wissen, wie man sie bekommt, aber sie ist einfach so genial, weil es ist eine Melee-Waffe, aber du hast halt und du kannst halt damit einfach alles abschießen. Ja. Weil das Geil ist auch, jedes Mal, wenn man sie aufhält, hat man so einen Rambo-mäßig Gitarrenriff erstmal. Ja. Oder es gibt das auch. Das müssen wir mal spielen, Benny. Ja, das ist du kannst auch so Kombinationen, also du hast so gesagt, in so ein Zauberbuch, wo du die Zauber oder wie die dann eben kombiniert werden, eben finden kannst. Achso, ja, stimmt, das habe ich vergessen. Zum Beispiel, so, dass du dann irgendwann mal im Spiel, sagen wir mal, kriegst den Feuersturm, der dann einfach mal über den ganzen Bildabschnitt einfach mal wirklich Feuerkasse, aber auch deine Verbündete trifft. Ist dann natürlich dann auch ein bisschen lustig in der Art. Also ist auf jeden Fall ein Spiel, das muss man spielen, das hat sehr viel Potenzial. Und auf Magicka 2 sag ich nur, I'm not a vampire, I'm not a vampire. Das sagt er aber auch schon im ersten. Vlad ist garantiert nicht ein Vampir. Nein. Der hat der Person nicht in den Hals gebissen. Der hat nein. ihn nur leicht umarmt. Okay. Er hat ihn gut. nur umarmt und ist dann abgerutscht. Ja, und jetzt zum Juna, Ju, Yuna, ja toll. Jetzt zu Yuna. Yuna hatten wir schon. Und die Juni hatten wir eigentlich auch schon. Habe ich jetzt wieder ein Motto gegeben und das ist der Ich bin Batman Monat. Mit Batman. Dem wichtigsten Spiel der Reihe natürlich, worauf sich Benji natürlich sehr stark freut, ist Lightning Returns Final Fantasy 13, der PC-Port. Nee. Doch. Nee. Nee. Abgesehen vom schlechten Spiel Batman Arkham Knight. Ich hab bevor wir, wie gesagt, ich will ja eigentlich den Monat Juni in zwei Hälften teilen, nämlich in die Hälfte vor der E3 und in die Hälfte nach der E3. Vor der E3 kommt eigentlich nicht allzu viel raus, nämlich plus zwei Spiele und ein Spiel davon ist sehr kontrovers, wo ich dann gleich nochmal eine ganz kleine Diskussionsrunde anstarten will, aber machen wir gleich. Nämlich als erstes kommt Dark Dreams Don't Die für den PC. Kenn ich nicht. Ist nämlich von dem guten Mann, Svery 65. Kenn ich auch nicht. Der nämlich Deadly Premonition entwickelt hat. Hey! Kenn ich nicht. Tolles Spiel. Haters gonna hate, sag ich dafür. Nein, Spaß. Dark Dreams Don't Die wurde ja von den Kritikern zerfetzt für die Xbox One. Hatte ganz einfach den Grund, weil Microsoft meinte, ja, wir brauchen unbedingt Kinect-Unterstützung. Ja, wir brauchen unbedingt, die Kinect muss ganz viel eingebunden werden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Und Svery hat dann so gemeint, nee. Und dann hat Microsoft so gemeint, ja, aber dann werden wir alle Zuschüsse stoppen für euch. Und dann meinte Svery so, fuck, okay, dann machen wir das halt so. Svery bringt jetzt den PC-Port raus, wo Svery dazu schon getwittert hat, ja, der PC-Port wird das eigentliche Dark Dreams Don't Die, also diejenigen, die die Xbox One-Version gespielt haben, sollten den PC-Port spielen, weil der PC-Port ohne die komplette Scheiße von Microsoft mit dabei ist und er dort auch Sachen verwirklichen konnte, wo Microsoft meinte, nein, das passt nicht in sein Spiel. Ich hoffe, du hast den Slowclap mitbekommen, ne, von ja, Microsoft. Hab oder ich. Für Microsoft. Ja, aber ich finde es schön, halt, dass du so eine richtig creepige Microsoft-Stimme machen kannst. Ist mein Hobby. Ist dein Hobby. Und jetzt kommen wir noch zu einem Spiel, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt. Und zwar ist das Spiel Hatred. Nie gehört. Wurde im Internet auch beschimpft als der Killing-Simulator. Einzigste, was die Entwickler wollen, ist im Prinzip, dass du rumrennst und Leute abschießt. Ach also, ja, das ist ein Fuckerspiel. Stimmt, habe ich gehört. Das ist ohne jeglichen Sinn und so. Selbst die Entwickler sagen schon, dass dahinter kein Sinn ist, dass du die Leute abschießt. Das ist so, wo ich mir sage, Jungs, warum entwickelt ihr Spiele? Wollt ihr den Medien noch mehr Angriffsfläche geben oder was? Also, wisst ihr, in Call of Duty oder so, verstehe ich ja immer noch halbwegs, auch wenn die Story echt dumm ist, aber du kämpfst halt gegen Terroristen, auch wenn das immer sehr platitütenhaft ist, was sie da machen, aber naja, egal, aber zu sagen, nein, das hat überhaupt keinen Sinn, ist einfach so der Punkt, wo ich sage, hallo? Und Wolf hat es ja von Steam rausgenommen, es kommt ja nicht offiziell für Steam, und sie müssen jetzt irgendwie eine eigene Vertriebsplattform finden. Also weder Origins vertreibt es noch Ubisoft via Uplay und Steam nicht. Also Valve, please, why not on Steam? Ist schon gut so, muss ich echt sagen. So sind die quasi voll am Sack. Ja, richtig. Genau. Und ich habe mich so auf das Spiel gefreut. Nee, Gott. Alter, das ist einfach so die Grenze, wo ich dann schon sage, okay, das ist echt kein Spiel wert, sowas. Und dann wieder, wisst ihr, dann wundern sich wieder alle, oh mein Gott, warum sagen die Medien immer Killerspiele? Hallo? Das ist was so, generell, dieses Ganze von den Medien finde ich teilweise so total überzogen und ja, lächerlich da, an manchen Stellen. Das sowieso. Ja, gut. Lassen wir das beiseite, dieses Kackspiel. Dann ist die E3. Wobei, ja? Ein Spiel habe ich noch, was ich gerne ansprechen möchte, wo ich auch Saschas Rat noch mit haben möchte. Das kommt auch noch vor der E3 raus. Am 2. Juni kommt der Goldstart oder der Release von Heroes of the Storm, dem Blizzard MOBA, den ich auch gerne mal ansprechen möchte. Ich weiß nicht, Sascha, hast du dich da, weil du spielst auch sehr viel, sehr viel MOBA. Ich hat's mir mal anguckt. Ich habe ein Video dazu anguckt und mir die Bewertung dazu von Felix und Co. geholt, weil die das gespielt haben. Mhm. Und ich persönlich sage dir, Wenn du eine Gruppe aus 5 Leuten hast, dann nur zu, spiel Heroes of the Storm. Wenn du alleine bist, lass die Finger davon. Es ist übelst Multiplayer-basiert. Wenn dein Team Scheiße macht, hast du absolut keine Chance, im Gegensatz zu anderen MOBAs. Bei LoL zum Beispiel, wenn da kannst du Mistakes von Gegnern noch punishen und die alle auseinander pflücken, und zwar ganz alleine. Bei Heroes of the Storm geht das nicht. Ja, das ist richtig. Das wollte ich nämlich angesprochen haben, wegen bei anderen MOBAs, wie jetzt bei Dota, LoL oder Smite, ist es nämlich so, du kannst nämlich dir individuell deinen Charakter ausstatten mit Items, die dir eben mehr Leben, mehr Stärke, in LoL noch mit mehr Ability-Stärke noch dazu, Movement-Speed und. Und bei Heroes of the Storm ist es nämlich so, du hast keinen Shop. Das heißt, jeder Charakter ist so gesagt gleich oder immer gleich. Du hast da keine Individualität, das heißt, du bist auf dein Team angewiesen. Das heißt, wenn einer AFK ist, spielst du 4 gegen 5, du kannst das Spiel nicht carryen. Es gibt keinen Carry, so gesagt. Also Carry für die, also es gibt keinen Träger. Ja, bitte? Wenn einer AFK ist, ist es bei den anderen MOBAs auch 4 gegen 5. Just saying. Ja, das schon. Aber du kannst, es gibt, was ich eben noch dazu geben wollte, ist eben, du kannst das Spiel als einzelner Spieler nicht noch tragen. Ja, das habe ich doch auch schon gesagt. Aber, genau. Ja, sag du erstmal. Ich wollte das nur zusammenfassen nochmal. Okay. Was ich noch dazu sagen muss, auf jeden Fall, das Einzige wirklich, womit dein Champion skaliert, also es gibt noch individuelle Sachen, die du aussuchen kannst, so wie irgendwelche Zauber oder so, auf jeden Fall kannst du da noch spezielle Sachen aussuchen, aber das ist alles skaliert mit deinem Level. Und dein Level skaliert mit XP. Und die sind bei Heroes of the Storm global. Das heißt, wenn dein Team absackt und keine XP macht, dann kannst du auch nichts machen. Dann musst du allein die kompletten XP fürs Team bereitstellen. Und das geht einfach nicht. Ja, außerdem gibt es noch extra Sachen, wie zum Beispiel auf vielen Maps gibt es jetzt irgendwas, zum Beispiel eine Piraten-Map. Da ist in der Mitte ein Pirat und den musst du bezahlen, dass du die gegnerische Base abschießt. Und so zerstörst du die halt in der Zeit. Und dein ganzes Team muss, ich sag mal, Gold sammeln. Ich weiß nicht, ob es Gold ist oder irgendwas anderes. Um den Piraten zu bezahlen, damit der die Base von denen wegputzt. Und wenn du alleine das machst und das Gegnerteam alle zusammen das machen, dann hast du halt keine Chance. Oder auch, dass du so ein Riesen, du sammelst zusammen und dann kommt ein Baumriese. Und der rennt für dein Team halt mal einfach mal durch und tankt die ganzen Tower und alles. Da müssen auch alle dafür die Seeds dann sammeln. Allein geht das nicht. Wie haben die das nochmal genannt? Die haben das als World-Events so gesagt. Das heißt, alle 10 Minuten oder 15 Minuten spawnt dann eben, wie gesagt, oder kommt dann das Event, wo du dann eben mal die Samen sammeln musst oder den Piraten die Goldmünzen bringen musst oder auf einer anderen Map in die Mine gehen musst, dann 100 Monster töten. Wer prozentual mehr oder wer mehr Monster getötet hat, hat eben stärkere sowas Monster. Halt. Sowas halt. Und deshalb sage ich, wenn du 4 Freunde hast, die auch gerne sowas spielen würden, dann geht zu fünft und sprecht euch ab, geht auf Teamspeak, habt Spaß beim HOTS spielen. Wenn du alleine bist, dann lass die Finger von HOTS, weil Randoms sind generell nicht vertrauenswürdig in MOBAs. Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, wird das Spiel floppen oder wird es nicht floppen? Wird nicht floppen, denke ich nicht. Nicht. Weil es Blizzard ist, oder? Ja. Es ist Blizzard und es ist gut gemacht. Also es ist schon gut gemacht, aber es fehlt, wie gesagt, einfach, du bist der Meinung... Ich bin der Meinung, allein lässt es sich nicht so gut spielen. Ich weiß nicht, ob das Queue-System jetzt so ist, dass es nur Randoms alles zusammen queued. Oder ob du da auch Pech haben kannst und mit 5 Randoms gegen eine 5er-Gruppe kommen, weil da hast du, denke ich, wenn die Gruppe organisiert ist, keine Chance. Aber ich sage, es ist auch allein spielbar, aber wie gesagt, es wird definitiv nicht so viel Spaß machen wie mit irgendwelchen Freunden. Und es wird auch nicht so leicht sein wie mit Freunden. Okay. Es war um einiges schwerer als bei den anderen MOBAs, wenn du da alleine bist. Und du wirst nicht so viel machen können alleine. Okay, kommt jetzt der Grund, warum eigentlich dieser Podcast noch ziemlich viel im Arsch ist. Nämlich die E3. Weil dort nämlich erst der ganze neue Shit hier angekündigt wird. Würde ich aber auch ein bisschen kürzer zusammenfassen. Weil wir können jetzt so viel spekulieren, was kommt. Richtig. Über die E3 reden wir am Ende nochmal kurz, weil da gibt es nämlich auch bei mir dann noch so ein kleines Special und so. Aber machen wir am Ende. Als nächstes kommt dann die Elder Scrolls Online für PS4 und Xbox One. Das ist so ein Spiel, da werde ich bestimmt mal reingucken. Ich werde es jetzt bestimmt nicht so aktiv spielen wie Final Fantasy XIV, wo ich mein Leben drin verliere. Aber das System, also sie haben es ja mittlerweile so weit gepatcht, dass es sich tatsächlich wie in Elder Scrolls spielt. Und es nicht mehr so rundenbasiert ist wie am Anfang. Deswegen bin ich sehr gespannt und möchte auch nichts weiter zu sagen und spekulieren. Da warte ich einfach drauf und lass mich überraschen. So, ich habe mir noch auf meiner Juni-Liste habe ich noch stehen, was nach der E3 direkt kommt, ist Heavensward, Final Fantasy XIV und Realm Reborn, das Add-on. Richtig. Schön, dass du das Thema schon angesprochen hast. Da werden wir zwei im Stream, aber auch außerhalb des Streams wahrscheinlich auch noch sehr viel Zeit mit verlieren. Kann gut passieren. Also, Kann gut sein. ich habe ja immer versprochen, ich mache den Stream auf jeden Fall an, aber zu Leveling-Scheiße und so, dann mache ich es direkt über die PS4, ohne Commentary groß. Ja, wobei, du kannst mich ja trotzdem mitnehmen. Wie gesagt, ein kurzer, du kannst ruhig allein spielen, aber gib mir auf jeden Fall auf Twitter dann frei von wegen hier Traxo, ne? Ja, Hier, mach natürlich, mal natürlich. startklar, bin 10 Minuten online, wenn du kommst oder nicht, dann Natürlich. egal. Gut, jetzt kommt zu dem Spiel, auf das ich so angehypt bin. Und warum das der Monat Ich bin Batman-Monat heißt? Und warum, also ich habe zu dem Spiel zwei Trailer gesehen tatsächlich und nicht mehr. Und ich bin so angehypt und freue mich so drauf. Batman Arkham Knight. Batmobil fahren! Das Ding ist einfach das, Na, warum ich so angehypt bin hinter diesem Spiel. Ist ganz einfach das, dass Remedy es wieder macht und nicht, keine Ahnung, wie die hießen, die Arkham Origins gemacht hatten. Arkham Origins war in der Arkham-Reihe so verhunzt und wird auch nicht als in der Arkham-Trilogie als Spiel angesehen, sondern bloß als Prequel, Extended Universe-Ding. Die Arkham-Trilogie findet mit Arkham Knight ein Ende. Wird auch das letzte Spiel von Batman von Remedy sein, angeblich. Halte ich noch für ein Gerücht, weil das Ding wird sich wieder verkaufen wie geschnitten Brot. Und warum ich so angehypt bin tatsächlich, auch weiterhin, ist, dass der Main Villain im Prinzip Scarecrow ist. Alle, die Arkham Asylum gespielt haben, wissen, was für ein geiler Typ Scarecrow ist. Und die verstehen auch meinen Hype dahinter, dass Scarecrow hier der Badass ist. Und er hat in Arkham Knight im Prinzip, glaube ich, genau das gleiche Form wie Arkham Asylum, bloß jetzt in größerem Stil, dass er die Stadt, das Stadtwasser vergiften will, um allen Leuten den ewigen Albtraum zu bescheren. Und das probiert er, hatte er in Arkham Asylum probiert, und ich glaube, das probiert er jetzt auch wieder. Und ich will ja gar nichts weiter zu sagen, weil ich sonst wieder zu euphorisch werde. Lassen wir uns einfach überraschen. Wir sehen es bestimmt, zumindest den ersten Part im Stream. Und dann werde ich das, glaube ich, auch in einem Atemzug durchspielen. Also ich glaube, da wird nicht viel Zeit dazwischen vergehen, zwischen Start und Credits. Wird gut, denke ich. Wird sehr gut. Zwei Stunden. Wobei, da kommt ja noch dazu, die unfassbare gute Grafik kommt noch dazu. PS4 wird es ja sein auch, ne? Ja. Ja. Es kommt der PC, PS4, Xbox One. Ja. PS3 oder Xbox tatsächlich nicht mehr, ne? Nein, Unreal Engine 4, soweit wie ich weiß, habe ich mich aber nicht genau informiert. Ah, okay. Dann auf jeden Fall das gute Gameplay dazu, das Lizenzspiel, das man sich auch wirklich antun kann, außer auf die Das, also Lego-Spielmesse. meiner Meinung nach, also abgesehen von den Lego-Spielen, Ja. ist das das einzigste Lizenzspiel, was ich jedem am wärmstens empfehlen würde. Ja, Meiner was ist Meinung ein nach. Lizenzspiel? Spiele zu filmen. Ach so. Oder andersrum. Also halt, wo halt die Lizenz extern liegt und nicht original bei Ja. Spieleentwicklern. Und das Spiel wird ja von Warner Bros. Gemacht, richtig? Genau. Warner Bros. Warner Also Bros. nee, Studios? Warner Bros. Published bloß, Ach gemacht wird so, von okay. Remedy. Okay. Auf jeden Fall wird auf jeden Fall Warner Bros. Gepublished, von daher ist das ja noch normal. Solange es hier nicht in die Finger von EA kommt, ist mir alles okay. Das ist mir auch wichtig, dass Ja. EA nicht sich diese Drecksmarke gekauft, Alter. Ja, so, und dann eben nochmal zum Thema PC-Port Lightning Returns Final Fantasy 13. Weiter. Harvest Moon 3DS. Das Das Harvest Moon, was nicht mehr Harvest Moon heißt, weil der Name immer noch bei den bei Natsume liegt. Oder Ja, aber andersrum. das Irgendwas heißt war auch, da. dass Harvest Moon 3DS das verlorene Teil. Das Das kann heißt, nicht sein, weil also es ich heißt weiß. Harvest Moon überall online. Das Ja. kann. Das macht gerade keinen Sinn, weil ich weiß, dass. Ach, Moment, nein, ich weiß es wieder. Die alten Harvest Moon-Macher haben den Namen nicht mehr. So war das. Ja. So war das. Genau. Der Harvest Moon-Name gehört jetzt zu einer anderen Firma, das war's. Deswegen bin ich Genau. da eher ein bisschen Genau. skeptisch gegenüber. Gehört er nicht auch mittlerweile direkt Nintendo? Weiß ich nicht. Das weiß Ich ich glaube auch schon. nicht. Wobei ich Weil im seitdem kommt ja auch kein PS1-Spiel oder PS2-Spiel mehr von für raus. Nur 3DS und Da Wii U kann aber auch oder sein, dass allgemein. Nintendo einfach bloß die Rechte an dem Spiel sich Ja, gekauft hat. keine Ahnung. Wobei Auf ich jeden auch Fall zugeben Harvest muss, Moon 3DS. ja, wobei ich zugeben muss, das letzte Harvest Moon, was ich wirklich über einen längeren Zeitraum gespielt habe, war der GBA-Teil. Das ist irgendwie so der eine, den jeder kennt, habe ich das Gefühl. Ja. Gibt Ich nur habe einen den von Gameplay. GBA? Ich hab den Gamecube-Teil gespielt. Oh, dann kenne ich den sogar auch. Den fand ich ganz cool. Den gab's sogar zweimal. Gut. Einmal, je nachdem, ob du halt ein Junge oder ein Mädchen spielen willst. Richtig. Ja. So. Bei Harvest Moon mit dem GBA-Teil, was du eben meinst, das konntest du mit der Gamecube über das Kabel verbinden mit deinem Gameboy und dann konntest du deinen Besucher als Zwei-Spieler-Modus in die Gamecube-Welt mit reinnehmen. Was war ziemlich cool. Ja, weiß ich. Also, du konntest zweit bei dem Harvest Moon da rumrennen. Beim Richtig. GameCube-Teil, und Harvest ja. Moon, das ist ja... War dann schon ganz schön broken, oder? Eigentlich ja. Schon, ja. Bei Harvest Moon Gamecube war es nämlich auch so gewesen, du hattest, das war eigentlich ein Dating-Simulator gewesen. Harvest Moon ist immer so ein halber Dating-Sim. Ja, wollte schon, sagen, aber da war es eben nochmal ein bisschen, noch eine Ecke schlimmer, weil du hattest wirklich die Wahl zwischen drei Bitches und diese drei Bitches konntest du nur auswählen, indem du die erste, also die letzte von den drei konntest du nur absagen oder nehmen, wenn du die erste abgesagt hast und die zweite abgesagt hast. Weil das war wirklich nach der Reihe. Entweder du nimmst die erste, sagst nein, dann geht die erste weg, kommt nie wieder, kommt die zweite, sagst ja oder nein. Also wenn du bei der dritten auch nein sagst, dann bist du für immer alleine. Forever alone, also wie im Real Life. Ja, wie im Real Life, richtig. Aber es gab dann eben auch noch die Bäuerin, die Streberin und es gab die High Society Bitch, die auf die stand. Da kannst du mal aufhören, immer Bitch zu sagen. Das ist irgendwann echt so, das ist, Alter, wirklich. Ja, sorry, ich hab da so ein Dings drin, weil ich wegen Felix und Sascha gestern einen YouTuber gesehen habe, der einen LOL-Charakter gespielt hat, die ganze Zeit gesagt hat, wenn ich das und das mache, stehen die Bitches total da drauf. Ja, also super. Auf dann nur. Traxe, du bist so wie super. Wie schlecht bist denn du in Englisch? Ich kann Englisch nicht, Mann, lass mich doch in Ruhe, ich bin da nur ein Friedensstern und so weiter. Yoshi's Woolly World. Komm, ich wollte gerade sagen, Yoshi's Woolly World. Mal nur so zur Kenntnis, Phil meinte, dass wenn der sagt, das wird die Bitches verwirren, das heißt, da stehen die Bitches drauf. Ist fast das gleiche. Also that will confuse the bitches heißt quasi, die Bitches stehen drauf. Ja, ja, ich weiß. Okay, Yoshi's Woolly World. Yoshi's Woolly World. Benny freut sich? Mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, ich Philipp freut sich und mehr bräuchte dazu auch nicht zu sagen. Ja, ich habe sowieso nie viel Yoshi gespielt. Das außer Yoshi. Keine Island. Ahnung davon und mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Yoshi, ja, das wird sagen. Benji. Das wird im Prinzip Yoshi's Island. Das wird im Prinzip Yoshi's Island 1 im Woolly Look. Ja. Ja. Und worauf ich mich schon sehr freue, was mein erster Amiibo wird der Stoff Yoshi an. Welche Farbe? Definitiv. Natürlich blau. Pink natürlich. Natürlich, so wie Yoshi beides. Normal ist. Schwarz. So, es hat Yoshi. Es gab ja einen schwarzen Yoshi im N64-Teil. Ja. Richtig. Ja. Der einfach mal irgendwie unbar war, glaube ich. Ja. Woolly World. Okay. Mehrspielermodus über online? Wesentlich. Also Mehrspielermodus ja, aber ob es online geht. Das hat einen Mehrspielermodus. Nintendo hat fast nie Online-Modus. Das ist bei denen eigentlich schon fast die Ausnahme. Ja, das stimmt. Ja, Yoshi's Woolly World, Nintendo Wiki. Können wir bitte weitermachen? Ja, ich wollte mal sagen. We'll be right back. Juli. Hab ich nichts. Vier Spiele. Und zwar, nee, hab ich drei Spiele, sorry. Und zwar kommt im Juli ein Remake raus von God of War 3 für die PS4. Freue ich mich schon sehr drauf, definitiv. Konnte God of War 3 nie selber spielen. Und hab auch bloß Gutes gehört. Deswegen freue ich mich sehr drauf, dass es jetzt für die PS4 nochmal kommt. Und ich dann für die PS4 spielen kann. Das wird ziemlich gut. Wo du auch gerade God of War gesagt hast, das hatte ich im... War das noch April oder war das schon Mai? Ich habe irgendwie kein Zeitgefühl mehr. Das hatte ich ganz vergessen, das zu erwähnen, den Konsolenport von Shovel Knight. Genau, der kam auch raus, stimmt. Weil mir gerade die Überleitung kam, weil die PlayStation-Version, also PS3, PS Vita und gibt's das für die 4 auch? Weiß ich gerade nicht. Gab's das auch schon. Ja, ich rede jetzt aber speziell von den PlayStation-Versionen, weil okay. Die PlayStation-Version haben einen Cameo-Kampf mit Kratos auch. Richtig. Wo man dann einfach mal Dings freischalten kann, sei so eine Rüstung, die dann so gestylt ist wie seine Tattoos, wo du dann auch so eine 3-Hit-Kombo hast. Was einfach mal relativ broken ist, weil du dann einfach mal gefühlt doppelt so viel Luftzeit hast, also deine Sprünge so ein bisschen zu verlängern. Genau. Disney Infinity 3 kommt, 3.0, das 3.0 Update. Und in dem Zuge wurde nämlich auch das Star Wars Disney Infinity angekündigt. Boah, schade. Ich dachte jetzt Kingdom Hearts. Nee, leider nicht. Aber das wäre natürlich auch overfett. Also wie ich schon mal erwähnt hatte, interessanterweise, alles was Kingdom Hearts Only ist, gehört offiziell Disney. Ja, das muss man sagen. Kann das ja tatsächlich noch kommen. Man denkt ja wahrscheinlich, dass alles Kingdom Hearts Original gehört zu Square Enix. Aber nein, es gehört anscheinend zu Disney. Also Sora gehört Disney und Tidus und Co. gehören einfach Square Enix. Okay. Dann kommt noch FIFA 16, will ich auch nichts weiter zu sagen, ist halt FIFA 16. Das war's schon im Juli. Kommen wir zum August. Der wird gut, weil nämlich dort ein ganz bestimmtes Spiel rauskommt, auf das ich mich so dermaßen freue. Und zwar ist es Metal Gear Solid 5. Metal Gear! Liquid! Snake! Bei mir in der Liste stand, dass es 1. September realisiert wird. Nee, 1. August kommt das. Oh. Im September kommt dann der PC-Port. Ich hab die PC-Liste offen. Genau, Metal Gear Solid 5 wird ziemlich geil. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Kojima, Hashtag Imba, Hashtag Kojima. Hashtag Kojima Retweet, was ich dir letztens geschickt hatte am Sonntag. Hashtag Kojima Retweet. Wird gut. Risen 3 kommt noch, zu dem ich mich überhaupt nicht informiert habe, weil mich Risen echt nicht abholt. Und ein Lizenzspiel mit dem Namen Mad Max. Wird bestimmt auch gut. Wobei man noch nicht weiß, ob das jetzt ein GTA Mad Max-Stil wird oder einfach nur ein Autorennspiel mit Schießen oder keine Ahnung. Also man weiß relativ wenig dazu. Das war schon der August. Ja, ich habe auch nicht viel. Der August wird sowieso relativ komisch für mich. Ja, August ist ja generell ziemlich wenig, weil Sommerloch und so. Ich weiß schon, dass sie MGS5 dort bringen, aber naja, es ist so eine Sache. Also ich habe jetzt gerade vor 2-3 Tagen war die Ankündigung von Seiten Banpresto. Ja, neues Super Robot Wars kommt jetzt schon. Oh. Ja, die sind da relativ fix, vor allem weil die auch mehrere Teams haben. Oh. Am August soll es rauskommen schon. Oh. Und ich möchte übrigens erwähnen, gestern oder heute kam der Trailer. Der erste. Oh. Die sind da relativ schnell dabei, weil die Trailer sind immer so, dass da quasi Dingens ist. Wird einmal jede Serie mit einem Angriff vorgestellt. Ach ja. Die da in dem Spiel vertreten sind. Super Robot Wars. Spiel? Super Robot Wars. Zeig ich dir gleich nachher dann, Sascha. Genau. Um ganz kurz nochmal drauf zurückzukommen. Ja. Das liegt daran, weil die Trailer wird einmal mit der Ingame-Engine wird einmal ein Angriff von jeder Serie gezeigt, deswegen muss ja die ganze Grafik-Engine und so schon stehen. Ach so, die sind dann dementsprechend weit. Ja, gut. Ja, und das Problem ist dann, ja, 3DS. Ja. Hashtag Region Lock. Super. Weil der wird ja mal abgeschafft, aber nicht so früh. Ja, ich hoffe es, weil die Castliste ist mal interessant. Also da sind auch mehr so, sind auch ein paar so Fantasy angehauchte Serien dabei. Man muss dazu sagen, dass ich mich vorgestern mit Lolli unterhalten habe und er total gute Laune hatte, weil so viel Tolles jetzt momentan spielemäßig bei ihm passiert ist. Und dann kommt er gestern zu mir an, total mies gelaunt und von wegen, ja, scheiße, gestern wurde ein Trailer angekündigt, 3DS. Das ist echt assi. War die Laune unten. Also bei ihr, der ist wirklich vorgestern abgegangen wie ein Zäpfchen. Ja, die Sache ist halt, das Problem ist, die Spiele haben ja Lizenzkosten ohne Ende wegen den ganzen Anime-Serien, die halt da halt gecrossovert werden. Und deswegen sind die Chancen, dass es im Westen rauskommt, eigentlich immer gleich null. Und importieren kann ich es halt auch nicht. Muss dir halt noch ein 3DS mit importieren, Mensch. Agit, hab dich doch nicht so. Agit. Ja, weil ich auch das Geld für noch einen japanischen 3DS hier einfach mal rumliegen hab. Klar. Ja. Japan sind dann nimm einen Kredit auf für einen japanischen 3DS. Genau, nimm dir einen fucking Kredit auf. Na, du nur der einfach einen auf Teil, ich will einfach, nur, ich will einfach nur salzig, weil einfach mal zwei von meinen All-Time-Favorites mit dabei sind. Einer jetzt quasi das Debüt, das In-Game-Debüt. Und das kotzt mich halt so dermaßen gerade an. Kann ich nachvollziehen. Ja, August war es das dann schon. September ist auch ziemlich mau bei mir. Nämlich nur Metal Gear Solid 5, der PC-Port. Das September? Ist September, genau. Da bin ich mal gespannt, weil der Release, wurde ja, nochmal. Auf den September wurde ja verschoben der Release von dem Mighty No. 9. Richtig, ach ja, das habe ich auch aufgeschrieben. Auch extra mit Agit und Herzi dahinter, weil ich wusste, da geht der jetzt vor allem drauf ab. Wird ja den meisten wahrscheinlich schon was sagen, der ist Mega Man von Inafune, was eigentlich nur Mega Man ohne Mega Man Name ist. Richtig. Das sagt er doch schon. Mein Name war auch der Projektname, oder? Wie meinst du das jetzt? Der Projektname von Mega Man. Bevor das erste Spiel rausgekommen war, das nicht auch Mighty No. 9? Nee, Mighty Kid oder so hieß das, glaube ich. Oder Mighty Kid. Irgendwie so in der Richtung. Ja, was soll man groß dazu sagen? Der Release wurde halt verschoben. Es sollte eigentlich im April rauskommen. Und dann haben sie die News gebracht, ja, wir haben jetzt einen Publisher, nachdem sie eigentlich gesagt haben, sie wollten das selber publishen. Und ja, deswegen, eben weil sie jetzt Publisher haben, haben sie gedacht, okay, wir haben jetzt mehr Geldmittel, wir können jetzt doch Englisch- und japanische Sprachausgabe machen, wir können die Stage, wo sie eigentlich nochmal extra ein bisschen gesammelt haben für Potential DLC, haben sie gesagt, kommt jetzt sicher. Cool. Und sie haben zumindest auch gesagt, quasi jeder, der das schon so vorher mit sich beteiligt hat, geldtechnisch, bekommt diese DLC-Stage quasi umsonst. Cool. Und ja, da schaue ich mal, wie das wird. Ich habe das damals 50 € quasi bezahlt, das Spiel, ich krieg den Soundtrack, ich krieg eine Anleitung, also so quasi Anleitung mit Walkthrough und Artbook in einem, so digital. Cool. Also man darf gespannt sein. Auf jeden Fall, klingt echt interessant. Ja, es ist halt Mega Man, nur ohne Mega Man-Name. Im Endeffekt. Sollte nicht auch Shantae, ein halbes Genie, nicht auch dieses Jahr im November irgendwie so rauskommen? Ja, das wusste ich jetzt nicht, wann ich das anbringen soll. Also Half Genie Hero sagt WayForward immer noch, ja, das kommt irgendwann im späten 2015. Ja. Wo ich ja eigentlich auch so, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gehypt bin. Agnes ist seine Hype-Height. Wobei ich mich immer noch ein bisschen wundere, wird das dann mehr so ein 13er Plattformer oder wird es dann auch so ein Metroidvania wie die letzten drei Teile? Tja. Weil von dem, was ich gesehen habe, wird das mehr so ein Plattformer, so levelbasiert. Okay. Was war mir halt auch wieder das Kickstarter-Geld wert. Also da habe ich da ja noch ein bisschen mehr reingesteckt. Hat es dann sogar noch für T-Shirt ausgereicht. Also ich bin gespannt. Ja, irgendwie. Um es ganz kurz aufzuzählen, ich krieg das Spiel, ich krieg Beta-Zugang. Ja. Ich krieg den Soundtrack einmal digital und auf CD. Ja. Ich krieg eine Sammlermünze, ich kriege weil ich das vor... Dann tun sie dir einen Euro rein. Nee, weil ich halt einer von denen, die es vorher gebackt haben, krieg ich noch gratis DLC, so exklusiven. Okay. Und was war es noch? Genau, und das T-Shirt. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Ah, okay. Natürlich echt eine Menge, ne? Naja, aber es war dann auch dementsprechend teuer. Ich glaube 90 oder wie viel waren es? Respekt. Plus halt, ja, Respekt. Es war, glaube ich, hat sich irgendwie im dreistelligen Bereich angesammelt, weil die Sache war, wenn man international ist, wegen der Lieferadresse und so, da musste man noch ein bisschen mehr bezahlen, wegen den Lieferkosten. Okay. Achso. Ja, wobei, ich habe ja, um das jetzt auch nochmal anzusprechen, das wollte ich eigentlich auch am Ende des Podcasts machen, weil es eigentlich ein Spiel ist, was erst 2016 rauskommt, zum Thema Yooka-Laylee. Ich habe das ja auch gebackt auf Kickstarter und da kann ich ja direkt mal einsprechen. Ich habe 42 € gebackt, ich habe jetzt keine 200.000 € wie Agit. Dafür kriege ich dann eben die Digital Deluxe Edition, also das heißt das Digital Game Soundtrack, Retro Manual und Artbook und alle, also die da drüber stehenden Belohnungen, die noch genannt wurden, unter anderem einmal eine Konsolenfassung, einmal den Beta-Zugang, einmal ein Special Thanks in den Credits und. Ach stimmt, das hatte ich nämlich auch. Jetzt erinnere ich mich. Ich durfte quasi denen noch sagen, ja, ich möchte, dass mein Name so und so in den Credits erwähnt wird. Cool. Ja, habe ich auch. Also da wird dann irgendwann mal stehen, Traxo TV, aka Real Name, bitte hier eintragen und dann bin ich auch drin. Aber ich muss schon zugeben, also mir war es das Geld echt wert für WayForward, nachdem ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich habe, glaube ich, mal random mir den ersten Teil gekauft, nachdem ich überall gelesen habe, ja, der erste Shantae-Teil ist jetzt auf 3DS Virtual Console, weil das mittlerweile auch so ein Spiel ist, dass du nicht mehr für unter dreistellige Beträge irgendwie online herbekommst. In der Originalfassung, das Game Boy Color Original. Ja, ja. Und dann habe ich es gespielt. Ich fand, weil es ist halt wirklich für ein Game Boy Color Spiel ist das echt ein super Metroidvania auch. Okay. Der DSi-Teil war dann nicht ganz so dralle, muss ich zugeben. Der hat ein bisschen gelitten, der war nicht ganz so lang. Aha. Und dann kam ja letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Nee, nicht Ende. Nee, Anfang letzten Jahres, diesen Jahres, genau. Das kam auch Anfang diesen Jahres, genau. Pirate's Curse, genau. Genau, Pirate's Curse, was dann wieder quasi einfach mal komplett mich wieder mitgerissen hat. Ja, es ist einfach so. Das Spiel alleine ist schon toll, aber wenn man halt die Vorgänger auch noch gespielt hat, dann ist es einfach nochmal toller wegen den ganzen Anspielungen, die dabei sind. Und der Humor auch klasse geschrieben ist, weil wir einfach mal He-Man mit dabei haben. He-Man! Ja, ist wirklich so, es ist quasi He-Man, das kann man nicht anders sagen. By the Might of Grayskull! Ja, so ungefähr. Er hat so einen ganz, ganz komischen langen Satz. Ja, aber. Naja, also zumindest den zweiten, also Risky's Revenge, den zweiten Teil und Pirate's Curse gibt es ja mittlerweile auch auf Steam, kann man sich da auch geben. Wobei ich halt wirklich empfehlen würde, das sich einfach auf den 3DS zu kaufen, weil dann hast du halt einfach alle drei zusammen. Genau. dann kommen wir in den S-Turbo. Wow. Ich bin heute schnell. Ja, ich weiß. Ich habe noch 1, 2, 3, 4 Spiele, die ich noch ansprechen möchte, die noch drittes Quartal rauskommen, bevor du noch zu deinem Endpartner runterrat. Okay. Egal, wird geskippt. Das ist einmal Rainbow Six Siege. Ja, das kommt im Oktober erst. Ja. Ja. Ja. Achso, ja, stimmt, ich hab das ja drittes Quartal. Du wolltest jetzt nochmal, du hast noch was zum Monat Oktober, November, Dezember? Oktober, so November, Dezember habe ich noch ein bisschen was, ja. Okay, auf jeden Fall, ich rette das jetzt mal durch und dann kannst du nämlich dein Endgespräch da führen. Rainbow Six Siege, wie angekündigt, Star Wars Battlefront, November. November, ja. Assassin's Creed Syndicate, das alte Victory. Und natürlich irgendein beschissenes Call of Shit. Kommt im Oktober. Kommt auch irgendwann im Oktober. Das war's. Jetzt bist du fertig. Jetzt kannst du Abmod machen. Ich bin fertig. Ja, nein. Meine Liste ist abgearbeitet. Kommt ja dann noch was danach. Genau, Oktober. Rainbow Six Siege. Ein Spiel, auf das ich mich kaufen. Freuen würde, wenn wir genug Leute wären. Ja, ich bin dabei. Wären wir zu zweit von vier. Rainbow Six Siege. Das ist... Was für ein Spiel? Kennst du die SWAT-Spiele? Ja, nein. Ja, nein. Du musst dir so vorstellen, in einem Haus sind vier Terroristen, die sich mit einer Geisel da barrikadiert haben. Das heißt, du kannst alle Fenster zumachen, du kannst alle Türen zumachen, du kannst Fallen aufstellen, du kannst alles machen, du kannst das komplette Haus abriegeln als Terrorist. Und die Polizisten versuchen dann entweder übers Dach, über die Tiefgarage, über den Hintereingang, irgendwie durch die Fenster oder irgendwie in das Haus reinzugelangen und die Geisel zu befreien. Richtig. Und das ganze Ding ist halt 4-Player-Koop, ob als Terrorist oder als Squad-Member und oder als Counter-Strike, was er gesagt. Als Counter-Terrorist, sorry. Ich bin auch schon. Dass du halt dann reinrushst und halt die vier Terroristen killst. Und das aber halt relativ strategisch. Und deswegen würde ich das spielen wollen, wenn man zu viert ist. Ansonsten würde ich das, glaube ich, echt nicht spielen wollen. Wir vier wäre das quasi als Terroristen gegen vier Randoms als Antiterroristen. Genau, richtig. Oder vier halt Squad-Member, das ist ja nun erstmal egal. Ja. Aber ja. Das sind immer 5 Runden, wer 3 von 2 gewinnt, so gesagt immer. Und genau. Da hat dann das komplette Match gewonnen. Best of 5 quasi. Also war es in der Beta auf jeden Fall. Genau, und das ist halt so das Ding. Freue ich mich schon sehr drauf. Wie gesagt, wäre angehypt, wenn wir genug Leute hätten. Ansonsten bin ich einfach gespannt, was kommt. Wobei 3 von 4 Leuten wäre eigentlich auch schon gar nicht mehr so verkehrt, wenn viele naja. Irgendwie auf. Assassin's Creed Syndicate. Viktorianisches London reizt mich halt schon. Das ist halt so schon das Ding, wo ich sage, okay, das ist die Zeitepoche, die mich eigentlich schon am meisten anhypt. Aber halt wie gesagt, Assassin's Creed. Ich glaube, ich werde es mir am Ende trotzdem wieder irgendwie kaufen. Ich kenne mich. Und werd dann spielen, werd trotzdem wieder sagen, hey, es ist ja wieder voll das Gleiche. Aber nun ja, so verkaufen sie halt Assassin's Creed. Das ist halt schon... Und wenn man sich halt mal anguckt, wie viele das Achievement bei Unity haben, das Spiel durchgespielt zu haben, dann wird einem schlecht bei den Verkaufszahlen. So viel dazu. Halo 5 Guardians kommt noch im Oktober. Ja, stimmt. Wobei ich aber dort mit sehr großer Vorsicht rangehe. Also ich war bis zu Halo ODST, bis Halo Reach, war ich riesen Halo-Fan. Dann kam Halo 4, ich habe Halo 4 gespielt und konnte es echt nicht lang spielen. Also wir hatten Halo bis Halo Reach wirklich jeden Teil zu viert immer gespielt und es war so geil. Also es war wirklich geil. Die Story war immer so verdammt knackig hart und also, was heißt knackig hart? Die Story war immer knackig geschrieben, sag ich mal. Die Levels wurden im Endgame so knackig hart, dass es echt einfach nur geil wurde. Und dann kam Halo 4 und ich habe meine Liebe zu Halo verloren mit Halo 4. Um mal ganz kurz die Rocket Beans hier noch mit reinzubringen, ich weiß nicht, wer von euch Simon kennt. Ja. Aber Simon hat genau das ähnliche Phänomen wie ich. Simon war eigentlich im Prinzip einer der größten Halo-Fans, die ich kenne. Und der immer noch mit Halo Wars. Das Ding ist, dass er, also als größter Halo-Fan, den ich auf dem Planeten Erde kenne, freut er sich, also er nimmt zur Kenntnis, dass Halo 5 kommt und das war's im Prinzip. Also weder Vorfreude ist da noch irgendein Hype im Hauch oder so. will ich einfach mal bloß so stehen lassen. Ja. Im November wird es dann interessant, wobei sich da der Hype bei mir schon wieder sehr gelegt hat. Star Wars Battlefront. Von EA, oder nicht? Ja. Von EA. Nächstes Thema, braucht man nicht zu sagen. EA gesagt und nein. Weiter. Nein, das Ding ist, Battlefront ist einfach eine verdammt mächtige Marke. Und ich war eigentlich auch schon so ein bisschen angehypt, dass es DICE macht. Als ich dann aber gehört habe, dass Weltraumschlachten ausfallen, als ich gehört habe, dass Helden nicht mehr so supportet werden wie früher, als ich gehört habe, dass die Schlachten auf dem Planeten wesentlich weiter in den Hintergrund rücken, sondern bloß der Mann-zu-Mann-Kampf eigentlich im Prinzip das Vordergründige ist, hat sich bei mir der Hype schon wieder gelegt. Also für mich war nämlich das Geilste, dass Battlefront eigentlich immer in zwei Ebenen stattfand. Einmal in der Luftkampfebene und einmal in der Bodenkampfebene. Beziehungsweise war ja dann die Rede davon, Battlefront 3, was leider nie kam, in drei Ebenen aufzuteilen. Nämlich noch einen Weltraumkampf, der früher halt auf eigene Maps stattfand, sag ich mal. Und dann mit Battlefront 3 eigentlich als fließender Übergang. Das heißt, du bist jetzt auf dem Boden. Also so, dass du direkt im Luftraum über dem Boden kämpfst. Ja, das ist eigentlich im Prinzip oder? So, du bist auf dem Boden, kämpfst auf dem Boden, auf einmal kommt halt irgendwie, keine Ahnung, ein Kollege von dir ist halt gerade im Weltall, und er sagt halt gerade so... Kommt runtergerusht, landet und ballert dann ja, mit nee, den und sagt halt gerade so, das Schiff der Jedis ist gerade sehr beschädigt, komm mit hoch und helf uns. Du steigst in den Gleiter ein, fliegst ins Weltall direkt und bist dann oben in der Weltraumschlacht. So war Battlefront 3 awesome. Gedacht. Und das hatte ich eigentlich von DICE Battlefront erwartet. Und es kommt nicht. Die fallen komplett weg. Also die Weltraumschlachten waren für mich Highlight in Battlefront 2. Und es kommt nicht. Also das ist das, wo ich einfach sage, hallo Leute, habt ihr nicht verstanden, was Battlefront ist? Aber naja. Ach, gut. Das wird einfach Battlefield einfach nur in mit einem Battlefront-Skin. Manier. Richtig, mit einem Battlefront-Skin, was anderes wird's nicht. Battlefield als Star Wars. Und ja. Dann habe ich noch ein Spiel auf den Zettel stehen. Das ist das letzte Spiel, was ich habe. Dann bin ich nämlich auch durch mit meiner Liste. Und zwar ist das Rise of the Tomb Raider. Ja, Xbox-exklusiv dieses Jahr. Es kommt dieses Jahr noch Xbox-exklusiv, kommt aber definitiv Anfang nächsten Jahres dann für die PS4 und PC. Ich weiß so viel, dass Nora Turner wieder Lara sprechen wird. Nora Turner hat bis jetzt einen der besten Rollenspiele, sag ich schon, Videospiel-Synchronisationen gemacht, die ich bis jetzt je gehört habe. Auch wenn sie ein bisschen viel gestöhnt hat in den Kletterpassagen, das gebe ich zu. Aber als würden Frauen, wenn die stöhnen und stören würden. Ja. Ich sag mal nichts, ich habe ja genug Erfahrung drin. Ja. Hust. Das Ding ist, also, geile Vertonung. In sich super stimmiges Spiel. Eine super geile Story, auch wenn die Story so profan ist. Aber sie wurde so insgesamt so gut erzählt. Also, Tomb Raider war für mich eines der Highlights und wirklich ein unerwartetes Highlight. Worauf ich mich schon sehr freue. Und auch wenn es halt noch bis nächstes Jahr dauert, aber die Zeit warte ich. Die Zeit warte ich wirklich und probiere mich da auch so wenig wie möglich zu spoilern, was bis jetzt ja relativ gut geklappt hat. Damit sind wir halbwegs durch, nach knapp 3 Stunden. Wir haben jetzt aber noch 2 Dinge zu besprechen. Nämlich einmal unsere Favorites für dieses Jahr. Und dann will ich noch ganz kurz die E3 ansprechen, die ja nun auch bald ist. Okay, erstmal kurz die Favorites. Da habe ich mir aufgeschrieben, also ich habe da ein bisschen getrickst, sag ich mal. Und zwar steht definitiv drauf Batman Arkham Knight, Life is Strange ist für mich auch definitiv ein Highlight dieses Jahr und Metal Gear Solid 5. Es steht bei mir in Klammern Final Fantasy 15. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir ja nicht wissen, ob es dieses Jahr kommt oder nächstes Jahr. Und sehr angehypt bin ich auf Dark Dreams Don't Die, definitiv. Das ist so meine Liste für dieses Jahr 2015. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben ein Spiel vergessen. Also was jetzt so meinen Favoriten angeht, das ist quasi im Endeffekt alles nur das, was ich bis jetzt genannt habe von diesem Jahr. Ich bin ein bisschen sehr eingeschränkt, was immer so neue Releases angeht, vor allem da ich mich nie wirklich großartig um so den ganzen Hype-Kram Mainstream kümmere. Also, das nochmal kurz zusammenfassen, Super Robot Wars, Neptunia, Xenoblade bin ich halt gehypt, Mighty No. 9 bin ich gehypt, Shantae bin ich gehypt und ich habe auch das Gefühl, ich habe gerade irgendwas persönlich vergessen. Aber... Ja gut, ich weiß halt, ja stimmt, was ich zum Beispiel auch nicht weiß, was dieses Jahr noch kommt, wäre jetzt Disgaea 5, aber da ich keine PS4 habe, kann ich mir das auch streichen. Gut. Nachdem die Polygy Software ja gesagt hat, nope, leider nicht mehr für die PS. Ach, ich weiß, was wir vergessen haben. Persona 4. 5. 5. Genau, Persona 5 kommt auch noch. Kommt ja auch noch dieses Jahr, im Dezember. Ja, genau, um 5 und 5 halt quasi. Ja. Also Persona 5, Persona ist so eine Sache, man liebt es einfach. Entweder man liebt es oder stylisch. Man hasst es. Ja. Es ist einfach zu stylisch. Es ist einfach so geil. Ich freue mich schon sehr drauf, auf jeden Fall. Und Disgaea 5, wie gesagt, so eine Sache. Da hat Nipolici halt gesagt, so, nope, nicht mehr PS3. Tut uns leid, wir wollten es, aber wir kriegen das mit der PS3-Leistung nicht mehr hin, was wir uns vorgestellt haben. Ja, scheiße. Aber man muss dazu sagen, normalerweise war das so, man hat vielleicht maximal 20 Sprites auf dem Bildschirm. Ach so, okay. Weil man halt selber bis zu 10 Charaktere pro Map benutzen darf und die Gegner sind meistens auch immer nur so 10 bis 15 irgendwo in dem Raum, siedelt sich das an. Jetzt haben sie halt gesagt, die wollen das mal hochschrauben, bis auf teilweise 100 Charaktere pro Map. Okay, das mal ist eben so ganz leichter Übergang. Ganz leicht Übergang. Was mir halt persönlich so ein bisschen missfällt, ist, dass die Story einfach mal 1 zu 1 von der 2 geklaut ist, fast. Und die 2 einfach mal mein Favorit ist. Wobei das halt die 2 generell so ein bisschen das Schwarze schafft. Generell immer so die zweiten Teile, bei Neptunia ist es genauso. Die zweiten Teile sind immer das, wo sie so ein bisschen was Ernsteres versucht haben. Von der Storyline her. Und das sind so irgendwie die am wenigsten ankommen. Das ist natürlich gut, ne? Also das heißt halt nicht, dass die jetzt irgendwie gehatet werden von der Fanbase, aber es sind immer die mit der kleinsten Fanbase. Die konkreten Spiele. Okay, so. Traxo, deine? Ja, bei mir The Legend of Zelda Wii U, Kingdom Hearts 3 und Final Fantasy 15. Man kann ein bisschen Wunsch denken. Nein. Ja. Nee, bei mir ist es wirklich Splatoon auf Stelle 1, weil ich einfach erwarte, dass wir einfach riesen Spaß zu viert haben werden. Dazu kommt eben auch noch, dass wir, also ich habe mich sehr stark von Agit auf Shantae auch gehypen lassen, da freue ich mich auch sehr stark drauf. Okay. Obwohl ich da eigentlich noch nicht mal viel Propaganda gemacht habe. Ach, hast du auch gar nicht, aber du hast mir das gezeigt, wir haben da ein bisschen drüber gesprochen eine Stunde lang und es hat mich schon ein bisschen angefixt, weil das ist eigentlich auch dieses Spielprinzip, was ich auch sehr mag. Und ich vertraue dir ein bisschen dabei, weil Freedom Planet ja auch sowieso super war. Oder ich hätte es ja gerne angeführt, aber es kam ja letztes Jahr raus. Ja. So, und dann eben, was eben auch noch dabei kommt, ist eben Heavensward Final Fantasy 14. Also alles die Spiele, die wir im Stream wahrscheinlich spielen werden, die wahrscheinlich uns einen riesen Spaß bereiten, weil allein schon Final Fantasy 14 jetzt, so wie es jetzt war, wir haben jetzt gerade erst Level 50 erreicht, also Level Cap, und es kommt noch so viel auf uns zu und es wird einfach nur super und morgen geht's weiter. Morgen geht's weiter. Barmut, hustus. Beziehungsweise ging es am Tag nach der Aufzeichnung weiter. Ja, richtig. Wir sollten dabei ein bisschen aufpassen das nächste Mal. Wir können ruhig in der Gegenwart bleiben. Stimmt, wir sagen erst Datum. Wir sagen erst Datum. Gut, dann passt das ja. Ist bloß wichtig, dass wir dann das Datum bleiben. Sagen. Okay. Sascha, lass mich raten. Ja. Bloodborne. Ja, genau. Das war's. Das war's. Ja, ich kenne dich doch gut. Okay. Gut, da sind wir durch. Jetzt mal noch ein paar Informationen zur E3 und zu meinem Stream. Die E3 beginnt dieses Jahr am 15. Ich muss noch mal kurz gucken. Am 14. Nee, in der Nacht vom 14. zum 15. Juni. So rum. Am Montag früh um 3.30 Uhr geht's los mit der ersten Pressekonferenz, und zwar von Bethesda. Auf diese Pressekonferenz freue ich mich schon so sehr, weil ich nämlich vermute, dass wir entweder ein neues Elder Scrolls oder ein neues Fallout sehen werden. Und das wird geil. Also, ich tendiere auch zu zweiterem, aber auf jeden Fall, ist mir scheißegal, eins von beiden. Das wäre echt mega. Dann, in der Nacht vom Montag, also generell, erstmal Montagabend, dann 18.30 Uhr beginnt Microsoft natürlich traditionell eigentlich. Bethesda, also Microsoft beginnt von dem Big Three. Am Montag freue ich mich schon sehr drauf. Bin gespannt, was sie sagen werden, was sie zeigen werden. Angeblich hat jeder der Big Three ein großes Spiel im Petto, was System Seller werden soll. Da bin ich erstmal gespannt. Wenn nicht sogar ein System gesellt wird auf der E3, Hashtag Nintendo. Nee, komme ich gleich noch dazu. Wir gehen jetzt auch noch nicht ganz groß drauf ein, weil wir kurz vor der E3 nochmal einen Podcast machen wollen, wo wir uns näher mit Spekulationen befassen wollen und so. Okay, dann um 22 Uhr EA am Montag. Freue ich mich schon semi drauf, sag ich mal, eigentlich bloß wegen vielleicht Mass Effect 4 und vielleicht wegen Battlefront. Wobei, wie gesagt, Battlefront, eigentlich ist das Thema für mich schon gegessen. Also, wie gesagt, ein Spiel hat noch EA, was wirklich Qualität hat, und das ist Mass Effect. Ansonsten, ganz ehrlich, ja. Egal. Ich muss eigentlich schon sagen, ich bin mal gespannt, was so Ankündigungen uns angeht, weil die E3 als solche ist für mich quasi so ein mystisches Objekt, von dem man viel gehört, aber was man noch nie gesehen hat. Aber du hast die E3 noch nie gesehen? Dann freu dich drauf. Wie so eine japanische Hausmaid. Dann freu dich drauf. Dann in der Nacht von Montag zu Dienstag um 0 Uhr Ubisoft. Werden wir bestimmt was von Assassin's Creed sehen, denke ich, und ein bisschen was von hier Let's Dance, hier, weißt schon. Und dann um 3 Uhr, der zweite der Big Three, die PK, auf die ich mich am meisten freue, neben einer anderen, die dann am Dienstag ist. Um 3 Uhr früh ist Sony, neue Spiele von Sony, neues Zeug für die PS4, geil, gut, Ende. Dann am Dienstag um 18 Uhr, der dritte der Big Three, Nintendo. Wobei ich mir aber dieses Jahr bei der Nintendo-Sache ziemlich sicher bin, dass es nicht so viel wird. Die haben ja letztes Jahr schon so gesagt die E3 gewonnen. Also wurde spekuliert, weil die beste Präsentation hatten, obwohl die ja noch nicht mal eine richtige Präsentation hatten. Richtig. Nintendo hat Reggie. Das ist alles, was wir brauchen. Hashtag gewonnen. Ja, das war aber wirklich so. Also die Ankündigung oder so gesagt die Präsentation von Super Smash Bros., wo die einfach Reggie und Miyamoto einfach sich, Iwata und Reggie einfach mal sich gegeneinander so Smash Mania einfach mal geprügelt haben in dieser so JoJo's Bizarre Adventure Style. Richtig. Ja, genau, und das war einfach super. Genau, dann kommt Dienstag, eine Stunde später, direkt nach der Nintendo Direct. Ob die Nintendo Direct dieses Jahr live ist oder wie letztes Jahr aufgezeichnet, das wird sich noch zeigen. Aufgezeichnet, die machen ich denke aber auch, dass die aufgezeichnet ist. Dann kommt um 19 Uhr Square Enix. Im Prinzip die letzte Sache, bevor dann die E3 beginnt offiziell. Square Enix bin ich sehr gespannt. Also daher ist ja auch ihr erste PK ist auf der E3. Da wird großteils Rise of the Tomb Raider gezeigt. Kannst du jetzt schon mal von ausgehen? Nee, ich denke, das ist Ubisoft. Du meinst Xbox? Nee, Ubisoft. Oder bei Microsoft direkt. Das weiß ich aber noch nicht. Rise of the Tomb Raider mit Ubisoft zu tun? Das war doch Ubisoft gepublished. Nein, das war Square Enix gepublished. War das Square Enix gepublished? Natürlich! Meinst du, warum das so gut war? Ich dachte, das war schon Ubisoft. Fühl dich gebitslappt hier. Und dann ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch noch eine PC-Gaming-Show um 2 Uhr. Was das ist, weiß ich noch nicht. Wird sich aber, denke ich, zeigen. Und ob ich zu der PC-Gaming-Show einen Stream mache, bestimmt. Einfach, yo, Urlaub verplant. Ja, Urlaub ist sowieso eingeplant und schon genehmigt, also ist mir alles eh scheißegal. Ba, ba, ba, ba, ba. Ja, und das ist eigentlich die ganze E3. Und das war auch der erste Podcast. Das war der erste Podcast. 3 Stunden, also ich hatte vorhin schon Angst gehabt, als wir nämlich den Februar hatten, dann stand hier bei mir auf der Uhr schon eine knappe 1,5 Stunden, dachte ich mir so, du musst das noch schneiden. Egal. Ach, uncut. Nix uncut. ja, also ich denke, wöchentlich wird es das Ding nicht geben, wie gesagt, weil da steckt noch ein bisschen mehr Arbeit dahinter, wie einfach bloß ins Mikrofon erzählen. Aber ich schätze mal monatlich 1 bis 2 Stück, denke ich. Sage ich jetzt einfach mal so spontan. Genau. Reicht ja auch so. Richtig. Außerdem haben wir uns ja sowieso vorgenommen, eigentlich nur die Podcast-Geschichte zu wirklich großen Events anzuregen. Also immer, wenn es da was zu erzählen gibt oder wenn wir einfach tierische Langeweile haben. Und also, ich glaube, Ersteres trifft eher öfters zu. Versprechen kann ich definitiv, dass es in naher Zukunft einen Doktor-Podcast gibt. Wenn dann einer der beiden Nasen hier endlich mal fertig ist. Ja, das tut mir leid. Ich bin die Tage, war ich ein bisschen beschäftigt. Dann kam das Anime-Empfehlung. Ja, sorry. Wobei mir aufgefallen ist, der Gute scheint ein bisschen auf Harem-Shows zu stehen. Du, der Harlem-Shake, oh way. Nein, nicht Harlem, Harem. Ich also weiß, quasi. Ich hab's verstanden. Macht dir das Genre überhaupt was? Nein, aber ich hab das Wort trotzdem verstanden. Gut, dann einmal in einem Satz zusammengefasst: ein Junge und X. Mädels, wo X einfach mal 5 oder höher sein kann. Achso. Und alle X Mädchen auch stehen die auf einen. Größe der Brustumfangs. Ja, da ist alles dabei. Von ganz flach bis Melonen. Ja, von Melonen. Ich sag mal so, von Wii bis Xbox ist alles dabei. Okay. Noch nicht mal Wii. Lisa geht noch ein bisschen weiter. Achso. Okay, ja, von Lisa. Okay, egal. Um einen Abschluss zu bringen, ne? Genau, um einen Abschluss zu bringen, vielen Dank fürs Anhören, dass ihr euch jetzt diese 3 Stunden dieses Gelatsch angehört habt. Warum mache ich eigentlich die Abmod? Traxio, du bist mal. Ja, ich wollte gerade die Abmod machen. Aber du ja, dann mach! Ja, ich bedanke mich an allen 3, die natürlich hier waren. Sascha, aka Fortress95, Benji aka BMG Fans 2010 und den Agit aka HF Lolli. Darf man ja mal sagen, nach 3 Stunden. Und ja, ich hoffe, wir werden das trotzdem zügig dann nochmal einen neuen Podcast machen. Wie gesagt, wir haben einige großartige Themenvorschläge schon gehabt, zum Beispiel jetzt wie eben genannt der Doctor Who Podcast, aber dann eben auch die zur E3, zu großen Spieleveröffentlichungen, zu bestimmt gibt es da noch einige Internetthemen, die man eben noch so zusammenfassen kann, wo man seinen Senf dazugeben kann. Großenteils macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Und du musst vielleicht nur ein was dazu sagen. Ich muss dir noch einmal ganz ins Wort fallen. Wir haben ja hier die Freiheit, da wir nicht auf Twitch sind, dass wir auch über andere Themen reden können und nicht nur über Gaming-Stuff. Muss man vielleicht dazu sagen. Nicht, dass du dann wieder einen Bann bekommst wegen Non-Gaming-Content. Ja, genau. Ganz toll. Naja, Bann hat er ja nicht bekommen. Das war ja bloß ein Timer. Ein 24-Stunden-Bann. Also. Wobei ich auch das. Also. Da müsst ihr schon mit den Themen rausrücken. Ich habe da echt nicht so viel, vor allem auch nicht so wirklich was Interessantes auf Lager. Aber für euch drei. Finden wir schon. Ja, genau, wie also für euch drei Interessantes, ja. Sagen wir mal so. Achso. Ja, du kannst auch mit deinen Animes kommen, da können wir auch mal einen Stream drüber machen. So ist es nicht. Ja. Anime-Stream wäre sowieso ein K-On-Stream. Ich bin für einen K-On-Stream. Okay, unterstütze ich. Ja, da kommt aber dann Podcast, auch noch mal der Naruto-Stream. Ne? Da kannst du Podcast, Podcast, Leute, Podcast, nicht Stream, Podcast. Stream. Ja, wir streamen unser Audio. Podcast. Ja. Stimmen auch. So, jetzt aber so, ne, einfach vielen Dank, gute Nacht, bye bye, Auto. Tschüss. Bye. Tschüss.